In a world, there is one podcast to rule them all. One great event. And there's something to win. Ihr habt Bock, auf den Comicpark Erfurt zu gehen? Dann meldet euch bei uns. Denn wir, die Dorfschönheiten, haben zwei Karten zu verlosen. Mit freundlicher Unterstützung von unserem Lieblings-Comic-Dealer Planet Comics. Wie ihr die bekommen könnt? Ganz einfach. Meldet euch bei uns unter diedorfschönheiten@gmail.com. Zu gewinnen gibt es jeweils eine Karte für den Samstag und eine Karte für den Sonntag. Also schreibt uns in den Betreff, welche Karte ihr gewinnen wollt. Schreibt in die Mail noch eure Adresse und alles ist gut. Einsendeschluss ist der 12. August 2020. Falls es nicht klappt, bitte nicht traurig sein. Ihr könnt trotzdem noch die lokale Comic-Szene unterstützen, indem ihr einfach am 22. oder 23. auf die EGA nach Erfurt kommt zum Comic Park 2020. Und auch wir, die Dorfschönheiten, sind am Start. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis dann, haut rein. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Die Dorfschönheiten. Und ich freue mich, dass wir heute jemanden mit sehr wichtigen verpflichten konnten. Sehr gut aussehend, sehr intelligent. Mich, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute da bin. Hier ist Robert, wir begrüßen Peter. Hallo. Und unseren Spezialgast, dessen Name genannt werden darf. Richard, schön, dass du wieder zurück bist. Hallo. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns, dass du da bist, höchstpersönlich, selbstpersönlich. Und wir starten mal ganz unkompliziert mit, was gibt es Neues? Bei dir? Bei mir? Ja. Ja, servus, alle zusammen. Ich bin mal wieder da. Konnte es mal wieder einrichten. Also es gibt ganz viel Neues. Privat jetzt erstmal oder über alles andere? Filme, was heißt, was Serien, heißt, das, was hier so im Podcast immer... Was heißt privat? Was hast du als letztes konsumiert? Was gibt's Neues, noch technisch mäßiges? Magic. Alles dreht sich nur um Magic. Ja, mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Okay. Nein, Quatsch. Also, trotz allem ist Magic sehr hoch bei mir im Kurs. Die Liebe wurde wieder entfacht. Dank dir und Peter, muss ich echt sagen. Ja, also wer es noch nicht weiß, Robert hat so ein Constructed Deck so angeschleppt und hat einfach mal ein Zöckerchen gemacht mit Peter. Und ich habe das irgendwie so halb aufgeschnappt und dadurch ist die Liebe bei mir wieder entfacht worden, was ich echt nicht gedacht hätte, weil ich so vor 15 Jahren mal ziemlich intensiv gezockt Magic habe. Magic was my first love. Ja, wirklich. Ja, immer in der Pädagogensprache, unter Wissenschaftlern, so ein Scheißdreck sagen würde. Das war auch teilweise mein Resilienzfaktor. Damals der Kartenladen in Magic, der Comic-Tech, der da gegründet wurde. Genau, da saß ich mit langen Haaren drinne, mit meinen 14 Jahren und jeden Freitag wurde gezockt bis in die Nacht und dann abends mit dem letzten Bus nach Hause gefahren. Ja, das waren 3-4 Jahre meiner ersten Hälfte der Jugend. Das war echt sehr cool. Und dann habe ich nie wieder Magic angerührt und durch euch wurde es eigentlich wieder entfacht. Und das war richtig geil. Also ich hätte nie gedacht, dass ich wieder damit anfange. Aber weil sich auch das Artwork verändert hat, der Karten, ne? Ist ja wie mit allen Sachen. Früher war es ein bisschen älter und ja, also irgendwie so rustikaler und die Artworks jetzt sind doch sehr quietschig und ich sag mal so Japan-mäßig, ja. Ihr wisst, was ich damit meine. Bunter und heller und so. Aber Sachen verändern sich eben und irgendwie habe ich jetzt auch wieder Gefallen dran gefunden. Ja, und jetzt zocke ich wieder auch ab und zu so kleine Turniere mit. Will mich jetzt immer steigern. Gestern habe ich auch eins gezockt, bin Erster geworden. Muss ich jetzt nochmal sagen. Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön. Ja, Glückwunsch. Aber es geht auch um Fun und um Leute, die man da trifft. Und ja, in unserem Lieblingsladen Planet Comics. Grüße gehen raus. Freitags finden jetzt immer Drafts oder Magic-Formate statt, wo man einfach mitspielen kann, ohne irgendwelche Karten mitzubringen. Man geht einfach hin, zahlt die Produkte eben, was halt gespielt wird, und dann spielt man mit 3 oder mit 6 Boostern, die man öffnet, baut sich daraus ein Deck, sind auch nette Leute da, die einem helfen, wenn man jetzt noch nicht so ein bisschen Unterstützung noch braucht, und dann hat man einfach einen schönen Abend zusammen. Geht zwischendurch mal was essen, bestellt was, kann man tauschen, sich austauschen, Leute kennenlernen. Würde mich freuen, wenn da die Community immer größer wird, wir das ein bisschen mit unterstützen und ja. Bald werde ich mir noch Magic Arena runterladen und dann bin ich wieder ganz im Magic-Fieber und ja, da danke ich euch beiden für. Und muss echt sagen, hätte nicht gedacht, dass ich wieder damit anfange. Nach 15 Jahren natürlich ein komplett neues Spiel teilweise auch, neue Mechaniken eingeführt, ne? Ja. Und Robert, du hast ja auch selber, Peter spielt ab und zu mit, du hast ja auch selber, bist ja selber am Zocken auch und bestellst. Ja. Und es ist schon geil, ne? Ich glaube, das ist so ein Spiel, das kann man immer wieder neu entdecken oder eben auch in jedem Alter wieder anfangen. So, das durch diese, klar, es hat eine gewisse Einstiegshürde aus meiner Sicht, aber es wird einem doch als Anfänger auch leicht gemacht, da irgendwie reinzukommen. Also dass man schon die Möglichkeiten hat, wie mit diesen Constructed Decks eben irgendwie erstmal reinzuschnuppern, zu schauen, und eben, was ich auch gemerkt habe, dass die Community da auch echt nett ist, so was das Ganze angeht. Also dass man da auch viel nachfragen kann, einem viel erklärt wird. Also eigentlich die Magic-Spieler unter sich zum Großteil sind ziemlich sozial, so was ich festgestellt habe. Ja, genau. Also es gibt ja auch auf der Wizard of the Coast-Seite, kann man jetzt, wenn man einfach mal, es gibt jetzt sowas wie so ein Magic Battle Day, ja, ein Magic Day, da kann man einfach mal in den Laden kommen und zocken, und da geben die einen schon Decks, mit denen man spielen kann, um es kennenzulernen. Wie gesagt, dann gibt es so... Ja, so Kettlern-Decks. Ja, so die sind dann auch kostenlos. Genau. Ja. Ja. Die haben sie jetzt seit 21, also seit M21, also dem Hauptset, dem aktuellen. Das ist nicht die Bestellkarte. Chinesisch. Genau. Haben sie wieder. Gut, danke, dass du mir nochmal erklärt hast. Jetzt habe ich verstanden. Nee, wirklich, jetzt habe ich es wirklich jetzt erstmal nicht gecheckt. Die haben das jetzt mittlerweile, diese Half-Decks haben die jetzt mittlerweile in so Booster-Päckchen drin. Suchst du dir dann eins aus und dann kannst du dann mit so einem halben Deck erstmal lernen, wie das Ganze funktioniert. Ja, das haben die Fachhändler haben immer eigentlich oft solche Gratis-Decks da. Einfach mal nachfragen, reingehen, moin, hier, ich interessiere mich für Magic oder / kostenlose Karten. Dann lässt du dir das da mal beibringen. Dann gibt's noch so eine große Packung, habe ich gesehen. Ich kann den Namen leider nicht zusammen. Bekomme den gerade nicht zusammen. Magic Evening oder irgendwie so. Da sind schon 4 Decks drin. Würfel und das ist ein Komplettset für die Familie wirklich. Mhm. Also Wizard, wie mir das jetzt scheint, hat's ja extrem vermarktet. Wird immer mehr vermarktet und auch für die Familie immer wieder, für Freunde, so als Freizeitausgleich. Also man muss es nicht kompetitiv spielen jetzt auf Turnieren oder so. Hab ich auch niedrigschwellig mit Freunden einfach am Küchentisch Magic, wie genau. Viele sagen. Das macht auch Spaß. Und ihr könnt natürlich so Local Game Store Finder gibt's auf der Wizard-Seite. Da kann man einfach seine Postleitzahl eingeben und dann zeigt es einen Laden in der Nähe an, was echt praktisch ist, weil wenn man nicht weiß, wo ist der nächste Laden. Bei uns in Thüringen hier ist es halt Jena, Erfurt und vielleicht irgendwann mal nochmal wieder Weimar. Mal gucken. Aber momentan, ja, Battlecry in Jena und der Blended Comics und der Comic Attack in Erfurt. Ja. Das sind so die Anlaufstellen. Ja. Also ganz viel Magic. Und ich glaube, in dem Rahmen möchtest du das vielleicht schon zünden jetzt, was du noch mitgebracht hast. Ja, ich habe ein... Weil das ja thematisch jetzt passt. Wir handeln jetzt die Themen erstmal ab. So. Okay, genau. Wir bleiben jetzt erstmal kurz bei Magic und dann gehen wir auf die anderen Themen. Ihr führt mich da so ein bisschen, gell? Genau, und deswegen sage ich dir, alles kein Problem. Das ist sehr gut. Ich habe heute wollen wir ja noch ein Pre-Release spielen, also ein Seal-Turnier nach der heutigen Folge von euch. Und da haben wir hier schon so eine Pre-Release-Packung, also das ist so eine Turnierpackung, haben wir dabei. Und auch Peter hat auch sowas. In Form von 6 Boostern. Und genau, das ist quasi das, wenn man, also Pre sagt es ja schon, von Release-Datum einer neuen Edition gibt es Pre-Release-Turniere, die jetzt auch in Corona-Zeiten teilweise mit Magic Online veranstaltet wurden. Und da gibt es so Turnierpackungen, da ist halt ein Würfel drin und Marken und ne, was noch drin, die 6 Booster. Eine Promokarte. Eine Promokarte, ja. Eine random Promokarte. Genau. Ja, aber sonst eigentlich nichts weiter. Genau. Ja. Ja. Das ist halt wirklich ein kleines Päckchen und gibt es eigentlich auch für recht schmalen Taler, finde ich. Genau. Und man, wie gesagt, man kriegt sie halt vor Release und das ist eigentlich immer eine ganz, ganz interessante Sache. Ja. Und genau. Und ja, genau. Da kann man gut reinschnuppern im Endeffekt in die Neue Edition reingucken. Ja. Also ein Gefühl dafür bekommen, was vielleicht, wenn man sich schon auskennt oder mal drin war, was vielleicht wiedergekommen ist oder wieder dabei ist. Genau. So Klassiker, habe ich mir ja sagen lassen von den Magic-Veteranen, kommen immer wieder so, der gute alte Schock höre ich immer wieder. Ah ja, Reprints, genau, das ist ein gutes Thema. Le Schock. Genau, es werden immer Karten reprintet, ne? Es gibt ja bei Magic verschiedene Formate, wie bei allen Sportarten oder Freizeitbeschäftigung. Und das bekannteste ist ja das Standardformat, also aus den aktuellen Editionen. Und das sind momentan noch 8, das ist immer die Spitze. Und im September fliegen dann 4 Editionen raus. Und dann kommt wieder eine 5., eine 6., eine 7., eine 8. Wird immer aufgefüllt. Dann ist der Zyklus wieder vorbei. Fliegen die letzten 4 raus. Mhm. Nicht die letzten 4, sondern die 4 ältesten. Genau, also ja, Mitte September ist dann Throne of Eldraine, Ikoria, M21 und Theros. Erstmal die aktuellen. Und genau. die alten, kann ich jetzt, kriege ich gar nicht zusammen, da habe ich gar keine. Die fliegen raus. Ravnica. Ja. Kryptor Funken. Genau, Spark. Und. Na, das alte Main, nee, das alte Main 20, ist schon raus. Ja. 20er, doch, 20er müsste dann auch raus sein. 20. Genau. Ich staune echt, dass die da so viel Output haben. Ja. Wieder. Also, das ist ja auch, so viel. Ist ja auch eine Gelddruckmaschine. Raus. Ja, klar. Und das ist halt das Coole an Magic. Es gibt da diese zwei grundlegenden Unterscheidungen, ne? Das Limited und das Constructed. Also einmal das Vorkonstruierte, wo man mit seinem 60-Karten-Deck ankommt, mit einem Sideboard aus 15 Karten, die man dann noch austauschen kann. Oder halt, wie gesagt, das, was jeder niedrigschwellig mitspielen kann. Einfach Limited. Einfach hingehen, Freunde treffen. Spontan kommt immer jemand rein im Laden. Ich spiele mal mit. Genau. 6 Booster bekommen, aufmachen, was daraus bauen, fertig. Spaß haben. Das ist halt auch so ein bisschen ein Glücksanteil drin. Genau. So, und das ist dann weniger skillig manchmal. Genau. Muss da nicht so geskillt sein dafür. Genau, und Standard, wie gesagt. Wenn du gut ziehst, dann, also wenn du gut ziehst und auch gut Karten rausholst aus den Boostern, wenn du Glück hast einfach, dann hast du auch gute Chancen. Genau. Dann musst du auch nicht mal der krasse Spieler sein, sag ich mal. Genau, da kommen die 3 Komponenten zum Tragen. Ja. Skill, Luck und Magic. Mhm. Das macht ja Magic eigentlich aus, ne? Ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Formate. Magic. Da ist für jeden was dabei. Standardformat aus den aktuellen Editionen. Modern gibt's noch, das geht bis zu einer bestimmten Edition zurück. Ich glaube, das ist Mirrodin. Legacy, Vintage, da wird's immer teurer. Da muss man schon ganz schön wohlhabend sein oder einen Kredit aufnehmen, um das spielen zu können, weil da kostet immer eine Karte 10.000 Euro. Oh Gott. Das ist natürlich schon krass. So, Black Lotus sage ich nur, aber naja, wir wollen ja weiter zum Thema gehen. Also unter meinen Preisboostern, die ich ja gestern gewonnen habe, habe ich noch ein kleines Mitbringsel für Peter. Und zwar hat er so einen Lieblingskünstler nach seiner London-Reise. Oh yeah. Ich glaube, genau. Der heißt Daniel, wer ist der? Daniel Warren Johnson. Genau, und da hat er sich ja, da habe ich neulich mal was bestellt. Ja, erinnert euch, die fleißigen Zuhörer, das ist der Dude von, wie heißt der? Hier sind sie. Wie heißt der? Von Murder Falcon, was Peter schon vorgestellt hat in einer Folge. Ein Quatsch. Hier genau, und Wonder Woman, Dead Earth hat er noch gucken gemacht. Guckt euch an, ey. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Also der hat, muss man dazu sagen, der hat drei Karten gemacht. Das sind hier so, wie nennen die sich jetzt? Mythic Rare? Nee, Quatsch. Also in Ikoria, in dem Ikoria-Set gibt es Comic-Karten. Hm. Und da gibt es so Full Art bzw. Borderless-Karten. Die haben keinen Rand. Das ist einfach ein anderes Artwork im Comic-Stil. Und dieser Künstler, das wirst du jetzt weiter erzählen, ne, hat halt diese 3 Karten gemalt. Und ihr wisst ja, Magic-Karten, die haben ja so einen, unten so einen kleinen Klappentext noch, ja, wo zur Magic-Mythologie Sachen stehen. Aber auch jeder Künstler. Man kann sich die Karten ja auch unterschreiben lassen. Jede Karte ist ja von Fantasy-Künstlern gemalt. Man kann ja auf großen Turnieren oder so auch Künstler, seine Lieblingskünstler, seine Lieblingskarten treffen und die unterschreiben dann die Karten, wenn man die vielleicht noch in glitzernd, also in voll, wie in der Magic-Sprache hat, führt das auch nicht selten mal zu einer Wertsteigerung. Ne? Das, und man kann manchmal mit seinem Künstler unterhalten, also wie ein Comic eigentlich. Ja. Für Comic-Karten, das passt dann noch besser. Das gefällt mir auch extrem gut, dieser Ansatz, dass sie da verschiedene Künstler einfach auch ranholen, so dass man da jeder so ein bisschen so seine Lieblingskarte auch entdecken kann, je nach Artwork. Also ich erkenne den auch absolut wieder hier drin, weil ich ihn ja nun so ein bisschen verfolge. Habe festgestellt, der spielt auch selber Gitarre. dass er so ein bisschen rummettelt manchmal auf seinem Instagram-Account. Fand ich wieder ganz lustig, daher auch die Inspiration zum Mörderfalken wahrscheinlich. Ja, und das entdeckst du ja absolut wieder. Der hat immer so einen Hang zu, weiß nicht, so immer so leicht Horror-esk. So, also wenn ich diesen Hai angucke, bei dem sieht man irgendwie so kaum Augen. Ja, so leicht, aber der wirkt echt so wie so ein halber Zombie-Hai. So. Das gefällt mir extrem gut. Wie ist denn jetzt dein erster Eindruck von den Karten insgesamt? So? Von denen jetzt? Na so in dem Foil und wie die so aussehen hier so, in dem Comic-Style. Also die Foil-Karten, ich muss echt sagen, so wo ich das im Internet noch gesehen habe, da kriegt man ja nicht nur einen schlechten Eindruck von den, also klar, das kann man schlecht ein Bild einfangen, so eine Foil-Karte. Ja. Ich muss sagen, echt, die sehen extrem hochwertig aus. Wie heißt der, den du gerade in der Hand hast? Jetzt habe ich gerade einen Brokkoli in der Hand. Brokkos Apex of Forever nennt er sich. Ja. Und da heißt es, weil er immer wieder kommt, ne? Genau, ja, der hat echt eine Fähigkeit. Der ist auch nicht unwertvoll. Ich glaube, der ist 15 Euro wert. Ne? Den könnte man immer wieder zurückholen außen. Der kann auch teurer werden, den sollst du dir gut wegtun. Ich werde auf jeden Fall, ich werde mir wahrscheinlich noch so einen Daniel Warren Johnson Altar aufmachen, also ein bisschen der leichte Fanatismus gegenüber diesem Künstler ist entstanden bei mir, glaube ich. Das Gute ist eben auch, dass er noch nicht so viel gezeichnet hat. Das ist, glaube ich, auch so das, wo ich mich gut mit dem identifizieren kann. Ja. Der hat einen Stil, mit dem ich mich gut arrangieren kann. Mir gefallen die Geschichten, die der macht. Und wie gesagt, es gibt noch nicht so viel. Es ist so, das Werk ist überschaubar, sodass man alles noch einholen kann, beziehungsweise sammeln kann. Die paar Sachen, die er jetzt bisher gemacht hat, Extremity, das muss ich mir noch holen. Das sind zwei Paperbacks und jetzt sind wir halb im Daniel Warren Johnson Cast. Und Wonder Woman Dead Earth ist gerade eine aktuelle Reihe, die läuft. Vielleicht auch für den einen oder anderen DC-Jünger interessant. Was natürlich eher so postapokalyptisch ist, aber gefällt mir richtig gut. Ja. Und Mörder Falcon ist meine absolute Empfehlung. Also, wenn ihr mal einen geilen Musik-Comic lesen wollt, sehen wollt, Mörder Falcon. Den werde ich mir noch von dir ausleihen. Absolut. Also, gebe ich da gerne mal. Ja. Dann will ich Ed auch noch zeigen. Ed, wenn du das hörst, ich bringe mal Mörder Falcon mit. Also ich muss sagen, die drei Karten hier, die er hier gemalt hat, die Comic-Karten, die du jetzt in Folge liegen hast. Also, wie gesagt, ich habe ja früher aktiv gespielt, so wie ich das jetzt noch mitbekomme, als Magic-Spieler, die sind alle drei mega gut spielbar auch. Also sind auch wirklich Karten. Also da der gute, weil der bringt Sachen zurück auf die Hand hier, der Hai. Der kommt irgendwie immer wieder, der Phönix. Und der auch, der Brokkoli. ja, mega Spiel, gut spielbare Karten. Also hat er gute Slots bekommen. Manchmal gibt es auch Künstler, die haben zwar ein geiles Artwork, aber wo Magic-Spieler sagen, na, die liegt höchstens im Schuhkarton irgendwo, ne? Also, ja, nicht schlecht. Daniel Warren Johnson, der hat ja auch auf seinem Twitter-Kanal über so gepostet, Bucketlist, ist also abgehakt, wird da ein Punkt. Also ich denke mal, der wird selber auch früher gespielt haben. Also da wird er schon irgendwie auch Fan von Magic sein, denke ich mir. Wenn er das so schreibt, Bucketlist, also dann wird das schon eine wichtige Sache in seinem Leben gewesen sein oder ein Anteil davon, dass er echt Bock drauf hatte, das zu machen. Ja, die schenke ich dir. Irgendwelche Karten hingeschmissen. Richard, die darfst du doch behalten. Die waren nur, um zu schützen. Ich weiß. Also vielen Dank fürs Mitbringen mitbestellen alles. Klar. Wie gesagt, das ist die wertvollste hier, der Brokkoli. Der ist so bei 13,50 oder so. Der wird auch noch steigen. Das ist ja die Aktien-Magic. Da muss ich kurz eine Anekdote sagen. Ich habe früher auf einer deutschen Meisterschaft in Aschaffenburg, das war 2003, da habe ich unter 16-jährig bei so einer Junior Series mitgemacht. Und da hatte man danach noch zwischendurch mal Zeit. Und da war ich am Trader-Shop, kennt ihr bestimmt. Trader ist ein Einzelkartenhändler und Magic-Vertrieb. Da gab es Black Lotus, so die seltenste Karte mit in Magic, aus der ersten Edition Alpha 1993. Für 6 war dort aber aus der Limited-Edition, also ein Jahr später oder zwei, weiß ich gerade nicht mehr genau. Also eine weißrandige, es gibt schwarzrandige und weißrandige Karten. Das war eine weißrandige, die ist nicht so wertvoll wie die schwarzrandige aus der Alpha- oder Beta-Edition. Aber hat immerhin noch 600 Euro gekostet. Heute kostet sie 14.000 Euro. Also hätte ich dann mal zugeschlagen, hätte ich jetzt mein Studium finanziert. Wer ist jetzt ein gemachter Mann so? Ist das heftig, die Wertsteigerung? Ja, das ist heftig. Also ja. Gut aufheben, Peter, aber weißt du, wo das nur hingeht? Absolut crazy, ja. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Das, Von 600 auf 14.000 ist schon krass. Also Magic ist ein Wahnsinnsthema. Ich finde das auch mal super interessant, wenn du so erzählst, was du schon durch hast so in deinem Leben, auch so mit Magic. Naja, die Erlebnisse, die Trips auch einfach, wo du so unterwegs warst. Das war wirklich cool. Wo du mitgespielt hast. Ricard erzählt das ja immer mal so ein bisschen. Das ist ja so, Ich bin ja so der Anekdotenmensch mittlerweile geworden. Ich bin wie so ein alter Mann, der irgendwelche Anekdoten aus seinem Leben mittlerweile erzählt. Die Schatulle. Und so Kram. Pandora. Oder von anderen Leuten. ich habe da immer Spaß dran, sowas zu hören. Mhm. Und da einfach mal mitbekommen, was so ein Mensch erlebt hat oder wie eben so manche Leben auch verlaufen können. Gell? Also was man so in seiner Kindheit mitgemacht hat oder Jugend und wo es einen schon hingeführt hat. Was man manchmal auch vergisst, was man eigentlich schon alles gemacht hat. Ja. Also das muss ich sagen, habe ich nie vergessen. Weil das mit dem Magic-Laden damals, das war das Geilste. Also ich weiß genau, was du meinst. Auf jeden Fall danke auch für das unterschwellige Kompliment. Aber ich muss echt sagen, das war die schönste Zeit bisher mit in meinem Leben. Dieses Abtauchen in eine andere Welt, weißt du, das ist das, was wir alle suchen, so in Comicladen gehen, sich mit anderen Sachen beschäftigen. Man trifft auch andere Menschen, die einen aus ihren alltäglichen Arbeitsbranchen erzählen und sagen, ja, für sie ist das auch nach Feierabend, eben auch wie in unserem Lieblingsladen Planet Comics, ne? So ein Abtauchen in andere Welt, ne? Und mal Kaffee noch trinken nebenbei, Seele baumeln lassen. Ist der Ausgleich. Wie so eine Insel. Ja. Ein Rückzug. War das auch damals für mich, muss ich sagen, in Weimar. Schade, dass es in Weimar keinen Comicladen mehr gibt. Noch nicht. Das war, bei mir war das auch so ein bisschen der Jugendclub damals. Mhm. So, dann sind wir mal in den Jugendclub gegangen mit den Karten, so. Gut, da war es eben immer Yu-Gi-Oh! Und dann hingehockt. So. Anekdoten, Piet. Neues gespieltes Spiel. Trotzdem. Und dann haben wir uns da hingehockt und haben irgendwelche Turniere gemacht oder so. Oder uns auf dem Spielplatz getroffen und da haben wir tatsächlich hier, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, also euch beiden zumindest, da haben wir dann wirklich hier das Duell hier im Land der Giganten, hätte ich fast gesagt, hier bei Pegasus auf seiner Insel haben wir wirklich die Duelle nachgemacht. Genau. Das ist der Karten. Fitchi hat gerade die Anleitung mit der Karte. Ihr habt in das Herz der Karten geblickt. Nun habe ich die perfekte Karte, um dich zu kontern. Kuribo! Das fand ich immer lustig, was er da auf der Kombo ist. Was gar nicht. Könntest du auch noch weghauen, wenn du Yu-Gi-Oh! Noch mal guckst heutzutage und dann legen die ja, ich lege hier eine geile Karte und dann hat er irgendeinen komischen Zombie mit 800 Angriffspunkten und denkst so, was ist das? Lame, gell? Das ist nix. Oder die Harpien immer. Wenn die immer hochkommen. Stimmt, My Valentine. Die dann, ja stimmt, die war ja eine Betrügerin am Anfang, gell? Die hat dann immer anhand des Parfüms. Genau, sie war verliebt dann in Julie? Ich glaube später. Das Geheim, Ja, keine Ahnung. Ja, Drachen und Harpyon passen ja einigermaßen zusammen, beide Flügel. Das war's. Ja, aber ich finde halt bei Yu-Gi-Oh! Ist halt so, offensichtlich, dass. Okay, wir haben so angefangen und jetzt müssen wir einfach nur immer noch einen draufsetzen. Und noch einen drauf. Okay, ja, der hat jetzt 4000 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Und der hat jetzt 5000 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Wo ich mir denke, ja, komm, bringt mal eine neue Mechanik und nicht immer nur, okay, der ist stärker. Am Anfang hatten sie ja auch noch nur 2000 Lebenspunkte und dann hatten sie auf einmal 10 und das war eigentlich so ein immer krasser Spiel dann auch so? Weil ich habe da gar keine Ahnung von. Ja. Durchaus, ja. Ja, wenn du dran denkst an diese Himmelsdrachen und sowas, das war ja lächerlich dann irgendwann. Gut, da bin ich raus. Was da kam, also da gab es dann so Götterdrachen, also die nicht mal gesehen oder so, der Slifer, der Himmelsdrache. Doch, der Rote, dieser Rote, der Obelisk, der Reiniger. Der Geflügel, der Drache des Ra. Ja, genau, die das war ja total übertrieben, wo du irgendwie drei Karten opfern musstest und dann hatten die da Fähigkeiten, irgendwie hier 1000 Angriffspunkte pro Karte oder sowas. Das war absolut übertrieben. Also wenn du die draußen hast, dann konnten die irgendwie auch nicht herkömmlich besiegt werden oder sowas. Die waren dann auch immun gegen Fallenkarten und Zauberkarten. Und, ich meine, sowas Ähnliches gibt es ja auch bei Magic, da mal so unzerstörbar, aber das hält sich eben in Grenzen. Ja, die kannst du trotzdem auskontern. Das kannst du irgendwie anders wieder aushebeln. Ne? Also ich habe es nur damals mitbekommen im Comic Attack, wo ich eben wirklich da nach der Schule hingefahren bin und am Freitag war halt eben Friday Night Match, gibt es ja heute noch. Es wurde jeden Freitag weltweit gespielt. Ja. In verschiedenen Formaten halt. Genau, das war Yu-Gi-Oh! Genau, Yu-Gi-Oh! Spieler auch ganz viele waren. Also da ist wirklich das immer noch das zweitmeist, geht mal auf krass. Das ist immer noch super krass präsent. Das zweitmeist gespielteste Spiel dort und da gibt es auch teure Karten, gell? Klar. Da gibt sogar eine Karte, die wurde mal für einen Fan gemacht, habe ich gesehen. Ich beschäftige mich ab und zu mit sowas. Die ist im Dragon Ball-Stil. Da haben sie irgendeinen Dragon Ball mit so einem, die haben da so eine Mähne hier, so toll, so eine Hartfach. Ne? Und die gibt es nur einmal. Oder nur für den gedruckt sozusagen. Gell? Und die kostet auch 30.000 Euro, ist ja auch ein Geld. Ne? Ja. Ist ja auch mal nett. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ist ja auch nicht verkehrt. Kann man sich auch mal, kann man sich ruhig mal pressen. Okay, Reitus bis 50. Ja. Ja, keine Ahnung, finde ich gerade nicht auf der Schnelle. Zeige ich dann mal. Ja. Musste, glaube ich, die teuersten Yu-Gi-Oh!-Karten googeln. Mhm. Dann findest du das. Ja, da merkt man, Kartenspiele, das sind irgendwie so Sachen, die haben einen damals schon begleitet. Manche Sachen kommen eben wieder. Ja, weil es halt auch so eine, so eine Glücksspiel-Sache. Ne? Das war ja, das war ja damals auch im Gaming-Bereich. Ist das ja. Den Link da? Taylor, the Great Warrior. Immer wieder. Ist das immer wieder, im Gespräch wegen Lootboxen online, also jetzt in Computerspielen, weil das ja schon teilweise auch unter das Glücksspiel fällt. Bloß halt, dass du halt hier auch für dein Geld auch was zurückkriegst, immer. Also du kriegst immer eine gewisse Anzahl Karten. So, deswegen ist das bei Trading Cards nicht so schlimm. So. Und da sind ja regelmäßig immer Diskussionen von wegen, ist das erlaubt, ist das nicht Glücksspiel und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es das, wenn man so nimmt, weil das triggert dieselben, das triggert dieselben Sachen. Gehe ich mit, ja, absolut. Ja. Genau. Sowas gibt's von Pokémon-Karten auch. Gibt's da irgendwelche von den ersten Meisterschaften? Da heißt sogar Tyler da irgendwo. Tyler the Great Warrior. Genau. Irgendwie war dann der von Make-A-Wish, irgend sowas. Ja, genau. Von der Make-A-Wish Foundation, irgend so ein todkrankes Kind, was sich das gewünscht hat. Ja, genau. Ach krass, kennst du das, ja? Ja. Cool. Gibt's nur einmal die Karte. Schon. Ich glaube 30.000 war die, glaube ich. Ja. Hier steht unbezahlbar, ja. Unbezahlbar, ja, krass. Habe ich irgendwo gelesen, Schätzwert. Make-A-Wish Foundation, ja. Das machen die öfter dann. Ja, das ist so eine halt, das ist halt sowas in Amerika, wo sie dann so todkranken Kindern irgendwas, die dürfen da einen Wunsch hinsenden, so, und dann wirst du da ausgelost. Das wird über Spenden, glaube ich, auch finanziert. Und, da, was weiß ich, der eine wünscht sich, einen Wrestler zu treffen. Ach, ist das, wo auch Jack Sparrow, also Johnny Depp? Genau, die machen ganz viel, ja. Und dann Johnny Depp mal in die Krebsstation kommt und sowas machen die halt. Machen ganz viel, gibt's ganz viele Videos von unterschiedlichsten Künstlern oder die da mal machen. So. Das finde ich toll. Das ist echt nice. Make-A-Wish-Foundation. War das nicht immer mit einem Batmobil oder sowas? Ja, total viel. So einer Batman-Replika, der in die Stadt gefahren sind. Die sind schon, so lange auch unterwegs, dass da kannst du, da gibt's Millionen Sachen, die du da googeln kannst, wahrscheinlich. Gibt's sogar in Deutschland. Gibt's auch in Deutschland Make-A-Wish? Gibt's in Deutschland auch, siehst du aus. Ach, krass, cool. Das finde ich toll. Wir erfüllen lebensverändernde Wünsche für schwerkranke Kinder. Ja, toll. Unsere Vision. Richtig toll. Genau. Aber in Deutschland kriegst du wahrscheinlich nur Till Schweiger oder so eine Scheiße. Na, das heißt dann wie alle anderen kein Ohrbrot oder so. Der macht noch einen Film dann mit dir in 5 Minuten. Naja. Chiller of Duty. Er ist Regisseur und Cancer Station. Schauspieler und trinkt nebenbei Bier, da kann alles. Naja. War es nicht die Werbung? Boah, das weiß ich nicht mehr. Königs, nee. Was gibt's bei dir Neues? Königspratze. Bei mir. Wir hatten es gerade mit Just Magic. Ich komme zu Just Mercy. Überleitungskönig. Just Mercy habe ich gestern im Kino gesehen, im Open Air Kino in Weimar. Ein Gerichtsfilm, wenn man so will. Ich glaube aus dem Jahr 2019 oder 2020. Also relativ aktuell. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt so richtig offiziell 2019 steht hier, so richtig angelaufen ist. Wahrscheinlich durch die ganze Pandemie in Deutschland wahrscheinlich nicht so richtig. Jedenfalls, sie haben den gezeigt. Es lief alles mit Kopfhörern. Es war im Freien, aber das war echt nicht schlecht vom Ton, muss ich sagen. Also war ich echt überrascht, dass ab und zu mal so am Anfang so, also noch die Kanäle gewechselt haben, ging es mal so wie früher, wenn du Darth Vader eingestellt hast auf dem Radio sozusagen. Ging aber echt gut. Ich war überrascht von der Technik, dass die auch so angenehm waren und konntest natürlich auch die Lautstärke einstellen, separat ein-ausschalten. Und ja, das war kostenfrei, das machen die immer mal. momentan, das kommt immer drauf an, auf den Film. Sonst habe ich mir sagen lassen, ich war mit der, dessen Name nicht genannt werden darf, im Kino, der schon Stammgast war, der wurde direkt quasi als erlaubte Hoheit begrüßt. Nein, Quatsch, schöne Grüße an der Stelle, Woldi. Das machen sie immer mal, je nachdem, wie sie da irgendwie Spendengelder bekommen oder wer das stellt. Ja. Finde ich echt eine coole Sache, auch eine gute Idee jetzt gerade jetzt in der Zeit, dass man sich einfach mal ins Freie setzt. Das war richtig cool. Natürlich Jacke mitnehmen, aber das passt schon. Es war angenehm. Die Stühle waren in Ordnung. Man kann noch irgendwie sich was Kleines kaufen. Das ist eine Erfurter Straße? Künstlergarten. Ja, nee. Nicht Künstlergarten? Nicht, an der alten Feuerwache ist das. Ach so. Ah. Alte Feuerwache, ne? Und die haben dort auch ein interessantes Projekt. Es war davor noch so ein kleines Vorgespräch zum Thema. Also es kamen natürlich auch so ein paar Trailer aus der Region davor. Und die haben da ein bisschen was vor mit der Feuerwache. Also die wollen da so ein solidarisches Gemeinschaftsprojekt machen. So gemeinsam bezahlbar. Ne, oder wir können das gemeinsam kaufen oder sowas. Moment, heißt das das, wo ihr mit der Band gespielt habt? Wo wir waren? Nee. Das war ja auch die alte Feuerwache in Kromsdorf. Nee, in Weimar. Weimar, alte Feuerwache. Das machen die auch? Direkt. Und auch so ein solidarisches, das ist ja auch direkt, so ein Projekt. Direkt in Weimar. Ah ja, das ist ja interessant. Ja, jedenfalls, die hatten davor so ein bisschen Vorgespräch, da stehen auch so ein bisschen die Pläne drin, was sie damit vorhaben, dass sie da so eine Mehrzweckhalle und sowas einrichten wollen, Quartiere und Kram. Also ein sehr interessantes Projekt, was ich noch gar nicht kannte, bin ich gestern erst darauf aufmerksam geworden. Der Blick, den müsste man jetzt einfangen. So ist wie Doc Brown gerade. Ja. Jedenfalls, eine richtig coole Sache, also finde ich, kann man auch ruhig unterstützen, also die sind natürlich auch auf Spenden und sowas angewiesen oder da kann man sich auch engagieren, natürlich mithelfen. Coole Sache, gefällt mir gut. Und dann ging es eben um diesen Film Just Mercy und in dem Rahmen war noch mal eine andere Initiative da, die nennt sich IJM, glaube ich. Und da geht es im Endeffekt, das ist eine Organisation, um im Endeffekt Sklaverei entgegenzuwirken. Und die haben eben dafür gesorgt, dass dieser Film gezeigt wird. Also haben sich darüber gefreut, dass sie das machen können und haben dann natürlich noch so ein bisschen Geld davon bekommen. Weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube Jugendforum oder sowas, also Erfurt hat das finanziert. Jedenfalls der Film war kostenfrei im Endeffekt. So, und in diesem Film geht es eben auch so ein bisschen um dieses ganze Thema Sklaverei beziehungsweise Unrecht, was Menschen widerfährt in dieser Welt. Es gibt auch heute noch Sklaverei weltweit, wo Menschen teilweise wegen 20 Dollar oder sowas oder 20 Euro in Sklaverei plötzlich geraten oder irgendwelche Gelder vorgestreckt bekommen vom Chef im Endeffekt. Und dann plötzlich befindet man sich in so einem Abhängigkeitsverhältnis. Also das gibt es tatsächlich noch ganz viel und Menschen werden da gezwungen, gegen ihren Willen Sachen zu machen, beziehungsweise dürfen dann irgendwie ihre Angehörigen nicht ordentlich beerdigen oder dürfen keine Medizin holen, sollen lieber arbeiten gehen oder so Kram. Da kam auch noch so ein kleiner Trailer vorneweg. Schwieriges Thema, aber möchte ich an der Stelle wirklich mal kurz ansprechen. Und in Just Mercy geht es im Endeffekt um den Anwalt. Das basiert auf tatsächlichen Begebenheiten. Am Ende des Films gab es noch Vergleiche zu den Originalfiguren. Es basiert auf einer Biografie, auf einem Roman von diesem Anwalt, Bryan Stevenson. Also echt ein interessanter Film, der zum Nachdenken anregt. Und dem ging es eben drum, der hat in Harvard studiert und der ist mit Absicht nach Alabama gegangen, hat sich gegen einen lukrativen Job entschieden und hat gesagt, nee, ich will nach Alabama, ich will da, wo das größte Rassenunrecht mit widerfährt, Leuten, wo Schwarze zu Unrecht im Todestrakt sitzen, verurteilt wurden. Und es beginnt die Geschichte auch mit einem Afroamerikaner namens Walter McMillan, gespielt von Jamie Foxx. Hochkarätige Besetzung auch dieser Film, Johnny D. genannt, der im Endeffekt zu Unrecht eines Mordes bezichtigt wird an einer Waisen, an einer 18-Jährigen. Das ist 1987 geschehen und da wurde quasi in den Todestrakt gesteckt, beziehungsweise in die Zelle und sollte irgendwann hingerichtet werden. So, also es war nicht in Aussicht, dass der irgendwann freikommt und den lernt im Endeffekt Bryan Stevenson, der sich auch immer als Brian vorstellt, also bei allen Häftlingen sagt, nennen Sie mich Brian. Nennen Sie mich einfach beim Vornamen. Wir machen jetzt hier keinen förmlichen Firlefanz oder sowas, das fand ich sehr sympathisch. Und der versucht irgendwie diesen Menschen, die eigentlich den Glauben an Freiheit verloren haben, versucht da wieder Hoffnung zu bringen. Und hat aber selber, weil er ein junger Anwalt ist, ja, der Anwalt gespielt von Michael B. Jordan, auch ein sehr bekannter Schauspieler, der hat natürlich Schwierigkeiten, er ist Junganwalt, ist frisch im Business, wird nicht richtig ernst genommen, hat natürlich aufgrund seiner Hautfarbe noch Probleme, wird von der ganzen Justiz nicht ernst genommen. Also die ganze Polizei hat sich natürlich verschworen, oder sagen wir mal die meisten, die ihm es dann auch schwer machen. Der Staatsanwalt agiert gegen ihn und er versucht irgendwie einen Weg zu finden, wie gesagt, basierend auf echten Begebenheiten, inwiefern das nun wirklich genauso gelaufen ist, weiß man nicht. Aber es ist tatsächlich so gelaufen, dass der diesem Johnny Dee geholfen hat, freizukommen. Ich nehme jetzt mal das Ende vorweg, aber es basiert ja auf tatsächlichen Begebenheiten und daraus ist auch eine Freundschaft am Ende entstanden. Also die haben dann beide weiterhin für Menschenrechte bzw. Rassenunrecht im Endeffekt demonstriert bzw. versucht, das irgendwie auszugleichen. Haben auch eine Initiative gegründet, die nennt sich Equal Justice Initiative, keine Ahnung, ich kann es nicht ordentlich aussprechen, auf jeden Fall für Menschenrechte, für Gleichheit. Und ja, also ein inspirierender Film, finde ich, der wirklich auch ans Mark geht. Also da gibt's Szenen, ja, wirklich Szenen, die wirklich, also man ist bei einer Hinrichtung dabei, die gezeigt wird. Ich nehme es mal vorweg, war nicht, also ich hatte zwei oder dreimal den Moment, wo mir wirklich die Tränen gekommen sind, wo wirklich die Anspannung so krass wird, dass man wirklich die ganze Zeit diesen kompletten Prozess sieht, wie jemand dahin geschafft wird, festgezurrt wird. Also darf ich fragen, mit welcher Methode, auch wenn es vielleicht unerheblich ist? Ja, im Endeffekt mit Strom. Oh. Umgebracht. Also er wird wirklich an den Stuhl gefesselt, man sieht das. Er spricht vorher noch mit dem Anwalt. Der Anwalt hat ihn versucht noch rauszuholen in den letzten Verfahren. Gell? Und er sagt, er will, dass ich dabei bin. Ich bin der Letzte, den er irgendwie kennt, gell? Hat keine Angehörigen. Und sagt, gespielt übrigens auch von Rob Morgan, von Iron Man hier, der Beisitzer, nicht der Beisitzer, also der Warrior hier, dieser silberne Typ, der silbernen Rüstung. Ja, ist War schon, Machine. War Machine, genau. Iron Warrior wollte ich erst sagen. War Machine, genau, der War Machine spielt. Welcher War Machine? Wie jetzt? Welcher? Das gibt zwei War Schauspieler, Machine, die... Ja. Ach so, okay, das war der aktuelle. Der aktuelle, genau. Der aktuelle War Machine. Okay. Stimmt, die haben ja nochmal gewechselt, richtig. Genau. Ja. Im ersten Film war es noch ein anderer Schauspieler. Ja, und der spielt auf jeden Fall auch einen Häftling, der am Ende hingerichtet wird. Sorry, muss ich jetzt mal vorwegnehmen, aber das war ultra krass, was da für eine Spannung entsteht, wie dieser ganze Prozess gezeigt wird, wie er sich noch verabschiedet, wie noch die Haare abrasiert werden, alles, ja, die Augenbrauen wegrasiert werden. Er sieht absolut merkwürdig aus in diesem Zeitpunkt. Entmenschlicht. Genau. Und wie sie dann am Ende noch so ihr Gespräch halten, der Anwalt ihm trotzdem zur Seite steht und irgendwie nochmal versucht, irgendwie ihn noch nicht mit schlechten Gedanken gehen zu lassen. Gell? Also irgendwie so, dass er eine Erlösung findet, kurz bevor er hingerichtet wird. Und dieser Moment, wie dann seine Musik noch aufgelegt wird, es wird plötzlich ganz still und alles gezeigt und wie alle so blicken, und es ist einfach furchtbar, wie das alles so aufgestellt wird, so die ganzen Leute, die gegenüber sitzen und sich das angucken, wie im Kinosaal plötzlich. Also man kommt sich in dem Moment auch komisch vor, weil man selbst ja eigentlich auch ein Beisitzer ist in dem Moment, wie du zuschaust, wie jemand da das Leben genommen wird. Und so habe ich mich bei der Obduktion gefühlt. Ja, genau. Ne? Auch wenn der schon tot war. Ja. Und solche Sachen hast du mehrfach in dem Film, also jetzt nicht von dir, das ist so das Härteste, was ich so mit erlebt habe, natürlich den Rassismus und sowas bekommst du alles mit, der natürlich dem Anwalt auch mit seiner Helferin von Brie Larson gespielt, widerfährt, die natürlich auch um ihre Familie irgendwann fürchten muss. Ja, wie gesagt, es basiert alles auf Menschen, die es tatsächlich gegeben hat, die am Ende auch noch gegenübergestellt werden, wo noch gezeigt wird, was aus denen geworden ist. Sehr interessant, sieht man auch, wie nah die Leute eigentlich, also wie nah sie die auch an die Originale gecastet haben, beziehungsweise geschminkt haben oder Perücken aufgesetzt haben. Also da bekommt man einen guten Einblick in die Geschichte, was dort passiert ist, was aus den Leuten noch geworden ist, und gerade in der heutigen Zeit ein wichtiger Film. Aktuell. Eigentlich. Sehr aktuell. Hochaktuell. Black Lives Matter, gell? Ja. Also den sollte man sich angucken, finde ich. Just Mercy heißt er. Okay, Film Justin Mercy. Gib mir mal meinen Stift. Ja, wir haben heute nur einen Stift am Tisch. Das ist heute der Wanderstift. Also ja, absolute Begeisterung. Mercy. Rickard zeigt nochmal den Flyer vom Projekt Feuerwache. Ja, ich ganz kurz, ich suche ja schon lange nach sowas. Ich überlege eigentlich auch, wenn ich sie denn schreibe, meine Abschlussarbeit vom Studium, auch genannt Bachelorarbeit, über alternative Lebenskonzepte zu schreiben. Aber ich glaube, das kriege ich nicht durch, leider. weil ich auch auf der Suche bin nach sowas. Und das bin ich ja stark hier, weil die Gentrifizierung, ne, holt da jeden ein, auch mich leider. Und wenn ich ausziehen muss, kann ich da vielleicht einziehen. Eine solidarische Genossenschaftsähnliche Sache. Das ist nicht schlecht. Interessant, soll ich mal, absolut kurz, soll ich mal ganz kurz vorlesen, was hier draufsteht? Das finde ich nämlich ganz wichtig. Na los, dann lies vor. Hier steht unverkäuflich. Wir sind Mitglieder im Mieterhäuser-Syndikat. Der genossenschaftsähnliche Verbund wurde 1992 gegründet, mit dem Ziel, Immobilien dauerhaft dem spekulativen Markt zu entziehen und stattdessen durch die Mieterschaft zu verwalten. Mittlerweile gibt es 142 selbstorganisierte Hausprojekte im gesamten Bundesgebiet. Genau. Sollte den Leuten gehören, was mich, mich macht sowas immer sauer, weil da wieder irgendwelche ehrenamtlichen Leute das machen müssen, weil unser Staat es nicht geschützen kriegt. Ja. Muss ich jetzt mal so bitterböse sagen, genau so weil, weil sie nichts auf die Kette kriegen, die Vollidioten. So ist es. Das ist eigentlich das Schlimme, dass die Menschen untereinander dann irgendwie zusammenschließen müssen oder verbrüdern müssen, Solidarität zeigen müssen, um solche Ungerechtigkeiten eben auszugleichen. Gell? Anders funktioniert es nicht. Stimmt. Ich bin immer für solche solidarischen Projekte, finde ich super. Das Schwierigste ist immer, zu haben. Ja, Finanzierungsmöglichkeiten zu finden eben. Ne? Ja. Da ja, ist Kampf mehr oder weniger. Ja. Mhm. Ah, das war interessant. Den das ist ja ein Riesenprojekt, ey. Das ist ja, Wahnsinn, was da alles, für Gebäude sind, ey, da was sie da einplanen. Ja, genau. Da kam auch vor dem Film so ein Imagefilm, wo sie dann immer so Skizzen reingezeichnet haben in die Originalbilder, wie das mal aussehen soll oder was sie so für Vorstellungen haben, was da. Was so die Vision des Ganzen ist. Also man sieht dann auch einen von den Gründern dieser Initiative, der dann auch sagt, ja, hier, ich stehe gerade in unserer Mehrzweckhalle. Und da siehst du aber, das ist ein offener Raum so. Also man kann sich schon vorstellen, dass das mal eine Turnhalle, ein Bewegungsraum und sowas werden wird oder ein Partyraum, der mal gemietet werden kann. Aber da ist noch gar kein Dach drüber. Und er hat gesagt, hier kommt ein Dach drüber und das, da kommt das hin, das und das. Und dann wird das immer so reingezeichnet. Und dann bekommst du aber schon mal ein Bild, was sie da vorhaben oder was das mal werden könnte. Also der Film ist auch gut gemacht, also dieser Trailer, den sie dafür haben. Stimmt, auf YouTube. Projekt. Ja, weil, stimmt, genau, ja. Wem gehört die Stadt? Das ist ja die Frage, ne? Ja. Nicht nur denen, die es sich leisten können, ne? Gemeinschaftlichkeit oder so. Wo gibt's das schon? In welcher Wohnanlage, ne? Wo man sich begegnen kann, wo man zusammen kochen kann, wo man mal Projekte machen kann zusammen und trotzdem sich zurückziehen kann in sein eigenes Apartment, was bezahlbar ist. So was muss mehr kommen, ne? Sonst kann sich auch mal noch ganz bestimmtes Klientel leisten. Ah, das ist ja, trifft uns alle, ja. Auf jeden Fall, ja. Also ein interessantes Projekt, das ruhig ja, unterstützen. Hat auf jeden Fall Zukunft. Gerne unterstützen oder mal ins Open-Air-Kino gehen, das unterstützt die Leute natürlich auch. Da kann man sich das auch mal vor Ort angucken. Und bei Solidarität heißt es auch, gemeinsam was auf die Beine zu stellen, ne? Und nicht Alpha Predator zu sein. Weil der ist in meinen Augen nur Gojira. Gojira, King of Monsters. Bester Film. Ich muss den zweiten noch sehen. Den hast du schon gesehen, Peter, im Kino. Ach, du kennst nur den ersten, ne? Ich kenne auch nur den ersten. Du kennst auch nur den ersten? So, nicht gerade den ersten, da ging es um... Da, wo die fette Grille angeflogen kam, Luft geflogen kam. Das war mit Mod, nee, nicht Mothra, das ist anders, das Vieh, gell? Mothra ist... Gitarra. Gitarra. Nee, das hab ich wieder bei Messi. Luis Gustavo. Der ist der Alpha Predator, der, wo alle. King Ghidorah. Ghidorah, gibt's ja auch als Magic-Karte. Hier in dem Set Ikoria, was wir heute draften. Stimmt. Ist die Karte ja drin. Sonderpunktnummer. Ne? Da ist ja, das ist ja das Thema, bei denen, es gibt ja auch noch, nur mal ganz kurz nochmal zum Magic hin, Collector Booster für Sammler, die sind etwas teurer. Da sind ganz spezielle Karten drin. Und bei Ikoria ist das Thema Godzilla. Ne? Und da gibt's eben viele Karten nochmal, einen alternativen Artwork. Zum Beispiel als alles im Godzilla-Style. Und da ist auch diese, wie heißt sie, der Alpha Predator? King Ghidorah. King Ghidorah ist auch oder, da. Oder nur Ghidorah. Ich weiß gar nicht, ob der offiziell King Ghidorah ist. Und darunter steht nochmal die eigentliche Karte dann, was es wirklich ist. Nämlich Iduna, die habe ich auch dabei. Naja, müssen wir mal gucken. Und die gibt's aber nur in den Collector-Booster. Die sind für Sammler. Das ist noch etwas teurer dann. Ich glaube, die Karte ist so 20, 30 Euro auch wert. Genau. Cool. Und drei Karten gibt's nur in den japanischen. Das finde ich auch interessant. Die haben es vergessen in die englischen. Collector ist immer Englisch. Ach so. Und es gibt drei Karten von diesen Godzilla-Karten. Auch so ein Godzilla, der noch so Raketen abschießt aus seinen Schultern. Die gibt es nur als japanisch. Ist das der mit den Schulterpolstern? Genau. Der, ja. Gibt es nur in japanischen Collector. War das der, den sie umbenennen mussten? Corona. Nee, Dev Corona, ja. Es gibt einen, der hieß Dev Corona. Ja, erzähl mal, ja, heftig. Ja, erzähl, das weißt du besser als ich. Ne? Naja, eine Karte heißt irgendwie Cyber Godzilla, Cyber Space, ja, Dev Corona irgendwie, ne? Die haben sie jetzt umbenannt und im ersten Print Run, ne, ist noch diese steht Zeichnung. Death Corona, das ist eine Ankammel, die kostet eigentlich 50 Cent, jetzt ist sie 45 Euro wert. Die ist klar, dass die explodiert ist. Ja. Oh, jetzt kommt der Vorsicht. Nuts. Nuts. Nuts. Der Nuts. Der Nuts. These Nuts, Junge. These Nuts. These Nuts. Inset. So, Richard, was hast du geguckt? Ja, ich bin ein bisschen führen. Filme, gell? Mhm. Sind wir. Ja, ich mach's ein bisschen schnell. Der Tag, an dem die Welt oder die Erde stillstand, kennt ihr bestimmt. Aus den 60ern, gibt's nochmal von 2008 rein. Okay. Keanu Reeves, geilste Frisur, geilster Typ ever. Ich sage nur, QWERTY-T-Shirt muss ich noch bestellen. Mit Anspielung auf. Auf, John Wick. John Wick, genau. Und, nie gesehen, genau. John Wick. Nee. Nicht ein Teil. Der spielt da auf jeden Fall mit. Fand ich mega geil. Mit den kennt ihr den? An der Tag, an dem wir alle die Welt. Ich glaube, ich habe den bestimmt auch schon mal gesehen. Das ist schon ewig, ja. Wie gesagt, 2008. Also auch Invasion, ne? Ihr habt es verwirkt, ihr Menschen. Eure Spezies kann einfach sich nicht ändern. Und den tollsten Satz fand ich von Keanu Reeves, der ja so als außerirdischer getarnt im Menschenkörper, analogiemäßig, ne? Sagt dann, man ändert sich erst. Oder die Menschen entwickeln sich oder man entwickelt sich erst weiter, kurz bevor man an der Schwelle steht, an der Klippe steht. Mhm. Und das sieht man ja immer wieder bei schwerkranken Menschen, die plötzlich Selbsthilfegruppen aufmachen oder wenn man sich ungesund ernährt hat oder geraucht oder was Alkohol, was auch immer. Das ist, fand ich so wahr einfach und fand ich den tollsten Satz des Films. Ich glaube, der Mensch ist so gepolt, dass es muss erst irgendwas passieren oder es muss eben. Der Handlungsbedarf muss erst entstehen sozusagen. Man muss erst denken, ja, scheiße, ich muss was machen. Das sagt man ja auch umgangssprachlich, wenn man zum Beispiel über Straßensituationen redet, an so gefährliche Stellen, so wo kein Fußgängerüberweg ist, sagt eigentlich immer einer, gibt's immer einen, der dann sagt, ja, es muss erstmal was passieren, bis sich da was ändert. Stimmt, ja. Darum. Und das ist so. Perfektes Beispiel, ja. Mhm. Ja. Den alten Film, da aus den 60ern, glaube ich, den werde ich mir auch noch angucken. Weil kommt da dieser Abwehrroboter vor, der halt diese Alien-Erscheinung, die da auf der Erde landet, sozusagen schützt. Also die Army versucht das halt zu zerstören, anzugreifen. Gleich der Mensch reagiert eben gleich mit Gewalt. Und die haben dann so einen, auch in Menschengestalt, so einen riesen Abwehrroboter stehen, irgendwie aus unzerstörbaren. Ich will jetzt auch nicht alles spoilern, aber den fand ich irgendwie klasse. Fand ich irgendwie cool. Und den möchtest du mal im 60er-Jahr machen. Genau, sehen. Das wollte ich sagen. Kann ich mir vorstellen, wie sie es da gemacht haben. So. Ja, das ist genau bestimmt. Das, worauf ich hinaus. Ne? Ja, toller Film. Mach weiter. Ich wollte es ein bisschen kurz halten. Dann alles gut. Im Horns habe ich erst gestern geguckt mit Daniel Radcliffe. Habe ich leider nicht gesehen. Kenne ich auch nicht. Mega geil, Daniel Radcliffe, muss ich sagen. Also, ich muss nicht an Harry Potter denken, als ich ihn gesehen habe. Ja. Macht einen Rowdy, der eben gerne mal was trinkt und in Bars rumhängt und sich auch mal prügelt und mit Brust, mit Haaren auf der Brust und also immer unrasiert und also krass, echt cool. Und ja, da will ich wirklich nicht so viel sagen, weil das würde sonst wirklich den ganzen Film ruinieren. Ich sage ja nur, irgendwann wachsen ihm plötzlich Hörner und er verändert sich. Mhm. Manche Leute können das sehen, manche Leute können das nicht sehen. Okay. Und eine Frau ist im Spiel. Und da sage ich nicht, guckt ihn euch an, 5 Sterne Netflix, super Film. Mach weiter. Ach, der ist auf Netflix, okay, ja. Cool. Dann, 5 Sterne Netflix. Ja, dann habe ich Beautiful Boy habe ich geguckt. Ja. Beautiful Boy. Beautiful Boy. Ja. Einfach klingt wie so ein Song von Beyoncé. Einfach nur richtig brutal. Yeah, ja. Beautiful Boy. So singt Beyoncé ungefähr. Ganz rechts, hopper, hopper. naja, jedenfalls Beautiful Boy, auch sehr interessant. Ich weiß nicht mehr, ob es Los Angeles war oder San Francisco, ist ja auch nicht weit auseinander. Auf jeden Fall geht es um auch bekannter Schauspieler, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Beautiful Boy, vielleicht kannst du das mal kurz parallel recherchieren. Du hast den Film gesehen? Auch Netflix, glaube ich. Oder ja, das war Amazon Prime. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube Prime. Prime. Ich finde den nämlich gerade nicht auf Netflix. Ja, der ist ja der Haupt... Also, sorry. Genau, toller Film. Also, Steve Carell, ne? Mhm. Ja. Er kam mir auch so bekannt vor. Und ja, genau. Er und sein Sohn quasi, darum geht's. Es ist in L.A. oder in San Francisco? Weiß auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall traumhafter... Westküste. Westküste, danke, danke Robert. Und go west. Ja, es spielt, glaube ich, in den 80ern. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ist aber auch nicht so wichtig, weil... Es geht eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was ich gesehen habe. Doch, es geht einfach um auch eine wahre Begebenheit. Ja, sieht man da schon. Und es ist einfach... mal porträtiert, sag ich mal, mit meinen bescheidenen Ausdrucksmöglichkeiten meines Wortschatzes. Es ist einfach eine herzzerreißende Geschichte zwischen Vater und Sohn, dass sie eigentlich, wie gesagt, dort an der Westküste leben, ein tolles Leben haben. Der Vater hat auch einen guten Beruf. Ich glaube, er ist Architekt, ja, ich glaube. Wohnt in einem tollen Haus, hat zwei kleine Kinder noch, eine Frau, in zweiter Ehe, glaube ich. Und der Sohn ist halt von einer anderen Frau und soweit kommen die auch ganz gut klar mit dem, also der ist so 17, Jugendlicher und geht dann auch mal aufs College, ja, und er verfällt halt immer wieder den Drogen, ja, immer wieder, und der Vater mit einer Geduld, wie es wahrscheinlich ganz vielen Eltern geht, versucht immer wieder Kontakt herzustellen zwischen ihm und seinem Sohn, immer wieder einen Zugang zu finden, Gespräche, und ja, das Ganze führt in mehreren Entzugskliniken und ja, da die Frage des Vertrauens ist natürlich immer wieder gestellt, wird natürlich immer wieder gestellt. Und dann, wo auch im College ist, ist natürlich noch schwieriger, dann zwischen Vertrauen vom Vater seinem Sohn gegenüber, als auch Überwachung. Weil du willst da nicht, ja, also er fragt dann auch seinen Sohn mal, kannst du bitte mal pusten, wo warst du lange, eine Stunde lang? Und er sagt, der Sohn, es hat auch nichts mit Vertrauen zu tun. Also ja, mir geht's auch um sein Leben. Ne? Hm. Also wirklich herzzerreißend bis zum Schluss. Hm. Und danach werden auch noch ein paar Daten eingeblendet. Wie gesagt, es fußt ja auf eine wahre Begebenheit so in den 80ern. Ja. Toller Film, kann man sich angucken. Gerade Vater und Sohn ist ja auch was irgendwie nicht so oft auf der Kinoleinwand ist. Fand ich ganz toll, muss ich sagen. Na gut. Klingt mega interessant. Und dann habe ich noch geguckt, Apostel. Der war auch bei Netflix, glaube ich, drin. Und das ist ein abgefahrenes Ding, ja. Also da geht es um eine Sekte, ja, ähnlich wie Colonia Dignidad mit Daniel Brühl und Emma Watson, ne? Heißt sie? Emma Watson von Harry Potter? Emma Watson. Emma Watson, danke. Und ja, geht auch um eine Sekte, allerdings nicht auf einer wahren Begebenheit. Und ist, glaube ich, auch wieder Anglo, ne? Ja, England, glaube ich, irgendwo drüben. Okay. Und ja, ich glaube. Und da hat sich eben ein Sektenführer, eine Sekte auf eine Insel halt eben sag ich mal, angesiedelt, genau. Und ein junger Mann will dem Ganzen auf den Grund gehen, weil nämlich seine Schwester, ja, guck mal das an hier. Den Trailer. Sieht aus eigentlich wie Harry Potter, ne? Muss man an Harry Potter denken, wenn der Zug gleich gefahren kommt, ne? Und vielen Dank, genau. Wir gucken jetzt parallel den Trailer. Und genau, er kommt halt auf die Insel und möchte dem Ganzen auf den Grund gehen. Wie gesagt, seine Schwester ist entführt worden. Der Vater sagt, unsere Tochter. Ist das Dan Stevens? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe leider nicht. Ist das Dan Stevens? Irgendwie hat er was, ja. Also, da ist der Hauptdarsteller ist Dan Stevens, ja. Und fand ich mega geil, weil die. Die braucht Geld, die merken die Sekte irgendwie, wie das halt bei so Diktatoren ist oft, ne? Wir haben keine Ressourcen mehr, das Vieh stirbt weg und so, und wir brauchen mal wieder Kohle, ne? Deswegen führen wir mal eine wohlhabende, also sie sind wohlhabend, Tochter und fordern Lösegeld, ne? Und der Vater dachte, sie ist schon lange tot, und irgendwie hat er aber einen Brief geschickt bekommen, der Sohn, und sagt, ich gehe da jetzt hin. Ich hol die uns zurück, ja? Fährt auf die Insel, schleust sich da irgendwie hin, ist dann da und ja, macht Bekanntschaft mit der Sekte, ist erst undercover, man will nicht auffallen, das kennt jeder, ja, gerade wir, Peter, ja, und man will so ein bisschen, dass einen niemand kennt, ja, und trotzdem langsam wird es dann schwierig. Und ja, ob ihm das gelingt und was es mit der Insel auf sich hat. Ich sage bitte nicht, es geht ich möchte gerne gucken. Mystische Sache, ich verrate ja bisher nicht. Mhm. Das ist der E-Mail. Oh, das ist ein Film für mich. Den gucke ich mir an, allein schon wegen Dan Stevens. Ja. Den ich sehr gerne sehe. Und es hat ordentlich geklappt. Ja, da seht ihr schon, solche Aspekte sind auch mit drin. Ne? Stark. Also so mystische Sachen, wo man nicht weiß, was ist das jetzt? In welchen Genres bewegt das sich überhaupt? Ja. Ne? Guckt ihn euch an, sehr sehenswert. Muss jetzt ein Stevens sein, glaube ich. Hm? Ja. So, und das letzte von mir zu Film ist eigentlich gar kein Film, aber würde ich jetzt damit reinziehen, weil es auch keine Serie ist. Nämlich, ihr wisst ja, ich bin da, muss ich es einfach mal so sagen, ne? Peter ist der Flachwitzkönig, ich bin der selbsternannte Doku-Gucker, ne? Und ich habe nochmal vom Y-Kollektiv, vom Funksender, ne, auf YouTube, gucke ich ja auch immer. Und die letzte, die ich noch nicht gesehen hatte, die jetzt erschienen ist, war zum Thema Reportage Content-Mentoren. Sagt euch das was? Das wollte ich euch eigentlich mal fragen. Auf YouTube jetzt? Ja, so ist es. Sagt euch das was? Dass sie dich beraten im Endeffekt, was du in deinem Video enthalten haben solltest, ja, beziehungsweise was viele Klicks bringt oder sowas. Könnte man sowas auch denken, ja, aber es geht um Zensur geht's. Okay. Ja. Mhm. Also das 14 Minuten Reportage vom Y-Kollektiv, die ich neben Plus-Reportage, alles über Funk, ne? Wirklich ein tolles Format für junge Menschen finde, um sich mal wirklich guten Journalismus, keine einfach nur darstellen und das, was da der Job ist eigentlich von Journalisten, gell, keine Meinung einzunehmen, einfach informieren, fand ich mega gut. Und auch erschreckend mal wieder, ja. Junge Frauen waren da porträtiert für große Unternehmen. Es wird nicht gesagt, wo, aber man kann sich denken, was für Unternehmen, YouTube und etc. Mhm. Die wirklich mit verstellter Stimme, ohne dass sie eingeblendet mit einer dicken Jacke und anderen Namen hingesetzt werden und eben erzählen, was ihr Job ist. Nämlich sich den ganzen Tag lang, sie werden auch nicht so richtig sehr vorbereitet, also geht es über die Arbeitsbedingungen und so. Die dürfen nicht skippen, deswegen habe ich vorhin diesen Witz gebracht, Peter. Mhm. Die müssen sich die brutalsten, den Abschaum unserer Gesellschaft, Videos angucken, von Kinderpornografie über Tierquälerei en masse, über Versklavung, über Tötungsvideos, Enthauptungsvideos, kleine Hundebabys werden in Säure reingetaucht und ich sag mal Magnotta, sag ich nur, ne? Luca Magnotta, sag ich nur. Das ich müssen Mentor die sich verstanden vorhin, ja. Nee, sorry. Die Moderatoren, Entschuldigung, ich habe es falsch ausgesprochen. Ich habe Mentor verstanden, deswegen dachte ich, die helfen. Nee, Content. Moderatoren. Hm, okay. Und genau, und das ist die Doku. Und es wird quasi porträtiert, jeder Beruf bringt ja Risiken mit sich. Ne? Die Menschen, die wie wir, die im sozialen Bereich arbeiten, die haben eben auch, das fand ich auch toll, diesen Vergleich, ne? Was hat ein Bauarbeiter für ein Risiko, von der Leiter zu fallen? Ja. Ja? Wir haben auch das Risiko, von der Leiter zu fallen, nämlich mental und seelisch. Es ist einfach so. Und da wird immer belächelt in unserer Gesellschaft. Ja. Aber das ist viel schwieriger zu heilen. Weil jetzt kannst du schlechter sehen. Das ist genau, immer. Das ist es. Wenn man schlecht sichtbar machen kann. Ja. Und die sind richtig krank geworden. Junge Menschen, die gesagt haben, dieser Job hat mich, also da sitzen 28-jährige junge Frau und sagt, dieser Job hat mein Leben kaputt gemacht. Und dabei habe ich eigentlich dafür gesorgt, dass andere sich den Scheiß nicht mehr angucken müssen. Das muss man überlegen. Und nicht daran kaputt gehen und dass das gelöscht wird. Und die haben 9 Sekunden Zeit zu entscheiden. Deswegen können das Algorithmen und Maschinen noch nicht machen. Der eine Mann hat gesagt, fuck Mark Zuckerberg. Weil er ja auch krank geworden ist, hat er auf das Risiko hin, dass er verklagt wird, hat er gesagt, macht er das. Trotzdem geht's einfach. Posttraumatische Belastungsstörung, ich nenne es mal meinen Namen, Burnout, wirklich diagnostiziert, vor allem posttraumatische Belastungsstörung. Weil ich kann nachts nicht mehr schlafen, die Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf, die kommen mir immer wieder. Ich habe das zwar nicht gemacht, aber ich bin nur ein Mensch, die Bilder kommen einfach, ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich habe ein gutes Umfeld, ich habe gute Freunde, trotzdem die Bilder, 9 Sekunden hat man Zeit, als so ein Content-Moderator zu entscheiden, ob das Video eben bei YouTube rein darf oder nicht. Die dürfen nie von ihrem eigenen Moralkodex entscheiden, sondern haben diese Police oder wie das heißt, oder Police oder keine Ahnung. Und müsst euch mal reinziehen. Sie dürfen nicht skippen, sie müssen sich das angucken. Gibt zwar irgendwie eine psychologische Beratung, die angestellt ist, aber ist dann meistens nur fürs Papier. Ja, genau, danke. Ist nur fürs Papier und wenn man öfters mal rausgeht zwischendurch, hat sie gesagt, man darf mal aufstehen und was trinken, aber Fakt ist, sie wurde dann 2 Wochen krank, nach 2 Jahren Arbeit wurde sofort gefeuert. Klingt nach Folter für mich. Ja, ist absolute Folter. Darf also nicht drüber reden mit niemandem. Sie darf eigentlich mit denen nicht drüber reden. Deswegen wird hier gerade dargestellt, Y-Kollektiv, Mitarbeiter und so, ja. Und schon wegmachen, ja. Guckt es euch an, es ist verstörend. Ich danke aber diesen Menschen, dass sie den Job machen. Weil wir müssen uns das dadurch nicht mehr angucken. Ne? Und die gehen dran kaputt. Und jetzt müsste man eigentlich denen mal helfen, weil die haben ja uns geholfen. Stimmt, ja. Und das, also das wirklich war jetzt eine Doku, wo ich wirklich dachte, die 14 Minuten also waren es wert. Ach Gott, ey. Gut, das war's jetzt. Wie soll ich da wieder rauskommen? Das ist das gruselig, ey. Wie soll ich da jetzt wieder rauskommen? Oh, das tut mir leid. Ach, vielleicht da auch noch. Menschliche Abgründe. Also ich habe auch zwei Filme geguckt. Weil du bei Daniel Radcliffe warst, ich habe einen Daniel Radcliffe-Streifen geguckt und zwar Imperium. Aha. Es geht um einen FBI-Agenten, einen Bürohengst, der eigentlich endlich mal auch mal in den Einsatz will und wird undercover in die amerikanische Nazi-Szene eingeschleust. Und Daniel Radcliffe, finde ich, hat das sehr, sehr interessant gemacht. Also es ist jetzt kein zweites American History X, aber der Film macht Spaß. Man sieht Daniel Radcliffe auch mal so ein bisschen in einer anderen Facette. Er ist dann quasi wie so ein V-Mann, ne? Also nicht ein V-Mann, sondern einfach er ist da halt eingeschleust und dann wird ein Anschlag geplant und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Oh, genau. Ach, okay. Lässt sich dann aktuell der Film 2016 die Vorschau gesehen. Genau. Also der ist echt, den kann man sich mal reinziehen, der ist echt okay. Oh Gott. Brennende Hakenkreuze. Na klar. So, finde ich, war ein richtig cooler Film eigentlich. Könnte was für dich sein, auch Peter, ne? Wird, es wird dann auch ist dann auch ganz interessant, da ist so ein Typ, der macht immer so Radiosendungen und der predigt quasi so ein bisschen so solches braunes Zeug und er sagt, da ist dann halt so ein Moment, wo der halt seine Maske fallen lässt und dann sagt, okay, ja, ich mach das aber auch, ich mach das fürs Geld und nicht für irgendwas anderes und so weiter und so fort. Okay. Ja. Na, ich lebe halt davon. Sag denen, was die hören wollen und so weiter. Also, das ist schon ganz cool gemacht alles. Ist auch spannend. Kannst du nichts sagen. Und ist auch wahre Begebenheit. Also ist wirklich interessant. Kann man sich mal reinziehen. Imperium. Krass. Schon ein paar Mal in der Vorschau gesehen. Aber ich muss mal sagen, Daniel Radcliffe, der macht langsam seinen Kram. Finde ich. Ich staune, was der jetzt mittlerweile alles schon gemacht hat. Ich finde das so gut. So. Aber das ist halt immer, leider, das ist über 8 Filme reingedroschen in einen. Das ist irgendwie, Harry ist jetzt Nazi. So. Ja, ich muss sagen, bei dem letzten so, ja, ich weiß genau, Latenz schwingt immer mit, ne? Aber trotzdem, das geht einem die ersten 2 Minuten so und dann, und dann sieht man das ja nicht mehr. Dann ist man ja im Film. Zauberstab gegen Baseballschläger eingetauscht. Ja. Seine Hermine springt mal durchs Bild, gell? Dann ist wieder da. Und ist halt wirklich interessant gemacht. Kann man sich mal reinziehen. Wie lange geht er ungefähr? Boah, will ich jetzt nicht aus dem Kopf. Kann ich dir leider nicht sagen. Sorry. Alles cool. Dann habe ich noch Parasite geguckt letztes Wochenende. Endlich mal Parasite nachgeholt. Geil. Und jetzt bin ich gespannt. Die Ruhe auf einmal. Ja, ich finde ihn gut. Es ist eben eine andere Art, Filme jetzt zu machen, muss man eben sagen. Ja, das ist ja das, was mir gefällt an dem Film. Alright. Ja. Das ist das, was mir gefällt an dem Film. Ja, der hat einen Oscar gekriegt, ne? Bildsprache, ne? Der hat mehrere Oscars bekommen. Der hat ja den für einen besten ausländischen Film, Jahres und noch 2, glaube ich. Ich glaube 4 hat er bekommen. Also auf jeden Fall die meisten hat er bekommen. Das war ein letzten Oscar. Ich müsste halt die letzten Filme des letzten Jahres nochmal gucken, um mir wirklich eine Meinung zu bilden, zu können, ob das wirklich der beste Film des Jahres war. Er war schon echt, echt gut, sehr interessant, sehr auch so schön. Das ist so, also er war nicht zu weit weg von Sehgewohnheiten, aber weit weg genug, dass ich es geil fand. So, also es war so eine gute Mischung. Hast du eine Lieblingsszene aus dem Film? Irgendwie so? Muss ja nicht, aber kann ja sein. Also ich habe eine. Ja, interessieren, ob du habt. Ja, also, das Interessanteste, das Verblüffendste und Interessanteste für mich ist immer noch, dass der Film, geht mir nur gerade nochmal durch den Kopf, ich habe gerade nochmal so mit dem Film drüber nachgedacht, wie das so verläuft, dass der so verschiedene Abschnitte hat. Ja. Dass er so einen Comedy-Abschnitt hat, dann wird es so Thriller-artig, beziehungsweise, ich fand, das war zwischendurch auch mal so Horror-artig, dann wird es mal Thriller. Ja, mit dem Taschentuch. Das ist von allem ja. Irgendwie was drin. Stimmt. Mit dem Taschentuch. Das Taschentuch, das war der starke Abgang. Ja. Das war das Ende vom ersten Teil eigentlich, das Taschentuch. Wie, als würde das letzte Tuch fallen. Ich kann nicht sagen, weil ich kann nicht sagen, dass dann, ich habe da keine Lieblingsszene. Ich glaube, ich muss den einfach nur mal gucken dann auch. Also das ist ein Film, den muss man mehrmals gucken. Also ich habe eine, was heißt lieb, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wo die sich halt, es ist ja mehr so ein Zweck, ne? Dann haben wir diese reiche Welt, ne? Und wenn immer wenn sie Treppen runtergehen, die Vollsprache und alles, bla bla bla. Ja, ne? Soziale Abstieg sozusagen. Genau, ne? Und Keller drückt die Suppe rein, aber. Ich fand es krass, wie diese Reichen, diese Hochwohlgeborenen, sag ich mal, ja, diese Privilegierten da, die im Glaspalast da leben, ne? Das ist eigentlich so eine Zweckgemeinschaft. Ne? Er sagt da zum Taxifahrer, ne? Ja, ihr wisst ja, wie das ist, ich habe eine hübsche Frau, aber mehr auch nicht. Ja. So nach dem Motto. Und wo sich dann so animalisch, das hast du auch so gesagt, trotzdem dann so anfummeln und geil aufeinander sind, auf der Couch liegt. So, ne? Ah, ja, ja. Das fand ich so die Verbildlichung von. Was soll die Scheiße eigentlich? Wir leben noch zweckmäßig zusammen und es war so richtig menschlich, so hässlich, so irgendwie. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist schwierig zu beschreiben. So irgendwie meine Lieblingsszene, weil ich die ekelhaft fand, aber die sprach so richtig für das, was die da darstellen. So. Das ist geil, wie sie so heistmäßig halt wirklich Punkt für Punkt abgehen und sagen, okay, den ersetzen wir jetzt durch den und den ersetzen wir jetzt durch den. Ja, das war geil. Und da streuen wir jetzt Haare von Pfirsich über Manns. Das fand ich schon gut. Das war cool. Da holen wir den mal rein, gell? Das war so wie so ein Heist-Movie eigentlich. Die Haare von Pfirsich. Richtig gut. Ja, es ist stark gemacht. Es passt auch so gut. Es greift so gut ineinander, gell? Denkst du, es passt einfach zu perfekt. Ja, und dass halt auch Kinder die scheiß Lampe mal austauschen will. Man wird nicht gleich kriminell, stimmt, wenn man arm ist. Ich sage, ja, Schlampe, halt dein Maul, du weißt gar nichts. Kennst du noch Sido? Was? Nee. Sido und die Kanzlerin? Nee. Nee. Okay. Fand ich gerade passend. Also ein ähnlicher Spruch war auch gestern vor dem Film, stand da auch in so ein Zitat, also vor dem True Mercy, so von wegen, man bekommt Unrecht immer erst mit, wenn man selbst betroffen ist. So ein Zitat war da, ne? Da ist auch absolut was dran, so, dass man viele Sachen dann nicht sieht. Ja? Das passt ja auch wieder zu Parasite, dass viele Sachen einen gar nicht interessieren oder der Geruch der Unterschicht oder sowas, der fällt ja nur auf, wenn du nicht betroffen bist. Ja, wenn du den selbst nicht an dir hast sozusagen oder diesen Unterschied merkst, nicht in dieser Schicht bist oder in diesen Kreisen, dann fällt er dir natürlich auf. Gell? Das ist wie wenn du ins Klo gehst, nachdem jemand gekackt hat. Gell? Dann denkst du auch, gell? Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ja. Ich habe mal bei Elite-Partner in einem Forum, nein, ich bin da nicht angemeldet, das kommt aber jetzt. Ich habe eine Doku gesehen über diese, ihr wisst ja, Doku-Gucker, ne? Über diese ganzen Foren, die es da so gibt, und warum die so dubios sind und so, ne? Was sie da für Geld aufnehmen dafür und so. Und da war bei Elite-Partner, was ich ja auch ganz so von allen finde, What's more? Akademiker und Single. Es gibt ja aber auch andere Anbieter. Das ist auch drin. Man riecht das. Claim. Man riecht das. Bei mir muss es mindestens ein Akademiker sein. Ansonsten haben die wirklich ernsthaft in dem Forum sich über sowas unterhalten. Und dann habe ich das in dem Film wieder. Unfassbar. Unfassbar. Wirklich. Dass wirklich Leute die debatten über sowas finden. Sag mal, es gibt. What's more? Ja, arroganter Dreckscheiß, gell? Ja. So ein Fortsmannskram, ey. Ich muss da sofort jetzt gerade an so eine Band denken. Wie hießen die denn? I'm just more. An die Wonderwall. Hießen die Wonderwall? Ach, das waren so zwei, drei Mädels. Oder? Ja, gell? An denen ich auch hier Witchcraft und sowas. Mhm. This is Witchcraft. Wir kommen im Karaoke-Cast. Karaoke-Cast. Karaoke. Ja, also das war es, was ich gesehen habe. Das ist also Parasite unbedingt angucken, wisst ihr ja alle. Aber ist der Imperium. Also den werde ich auf jeden Fall gucken. Da kann man wirklich jetzt, gerade du hier, Peter, mit deiner American History X-Fan. Ja. Da hast du mir Lust drauf gemacht, Robert. Angefixt. Aber ihr Beautiful Boy könnte auch was für euch sein. Hm, ich habe ihn ja auch schon auf die Liste gesetzt. Ich muss mal wieder ein bisschen was nachholen. Ich momentan. Nur am zur Seite legen. Momentan lege ich mir nur Sachen zur Seite, beziehungsweise. Aber Apostel würde ich auch gerne irgendwo. Ja, den zieh ich mal rein auf jeden Fall, weil meine Frau auch riesiger Fan von Dan Stevens ist. Ja, mhm. Kann den gar nicht, er hat ein markantes Gesicht, ja. Dan Stevens ist zum Beispiel das Biest in Die Schöne und das Biest. Hat ich nicht erkannt. In der Realverfilmung mit Emma Watson. Der ist. Ach so. Der spielt im aktuellen Streifen von dieser Netflix-Streifen von, wie hieß der Typ hier, den ich auch so hasse? Der aussieht, der Flogen. Meinst du den Trash Talker? Nein, der bei Lego Movie mitspielt. Der Hurensohn. Will Ferrell. Ja. Will Ferrell. Im aktuellen Will Ferrell-Streifen hier auf Netflix bei. Eurovision Song Contest. Eurovision Song Contest spielt da auch mit, ja. Den Film habe ich übrigens auch gesehen. Echt? Ja. Ich habe noch nicht geguckt. Es gibt jetzt eine Netflix-Produktion über den Eurovision Song Contest mit Will Ferrell. Jetzt, ja. Ja. Oh, ich krieg's Rotbrennen für den Nüssen, merke ich gerade. Mehr. Ich gleich noch mehr nehmen. Wir haben die guten Krustis, nee, wie heißen die? Ja, egal. Krustis, Paprika. Auf jeden Fall, um nochmal dazu nochmal zwei Worte zu verlieren. Die haben ja extra auch die Lizenz vom ESC. Also da ist alles mit offiziellem Branding und Logo und alles. Und das merkst du dem Film an. Also die machen sich null über diesen. Da kann ich mir denken, dass dir das gefällt. Die machen sich null über den ESC lustig, sag ich mal, was ich schwierig finde, weil eigentlich ist es ja, wissen wir alle, das ist eigentlich eine Quatschveranstaltung. Es spielen auch recht viele, da gibt's da noch, das artet dann noch mal richtig in eine Musical-Nummer aus zwischendurch. Okay. Da ist dann auch Conchita Wurst am Start und solche Leute, halt die Gewinner so der letzten Jahre sind da halt dabei und singen damit. Und das Einzige, was ich an Will Ferrell geil finde, ist, dass der halt immer mal ein Drum-Battle gemacht hat mit einem Drummer von Red Hot Chili Peppers. Was? Weil der halt so aussieht. Die sehen sich extrem ähnlich, aber der kann halt nichts. Also der kann halt nichts. So. Den Film kann man sich mal an. Chad Smith, ja. Krass. Genau, Chad Smith, richtig. Alter. Genau. Und den Film kann man sich mal angucken und da spielt halt auch Dan Stevens als russischer Teilnehmer mit. Und das, wie gesagt, eigentlich ging es ja jetzt um Dan Stevens. Dan Stevens spielt auch in der hervorragenden Serie Downton Abbey mit. Die ja über ein Adelshaus geht, was in den 20er Jahren langsam zu strugglen anfängt. Downton Abbey. Downton, ja. Kannst du mal ausschreiben? Downton. Also Downton, achso. Downton Abbey. Okay. Der ist sehr, der begleitet halt eine Familie und der ist halt dann, also so fängt die erste Folge an von Downton Abbey. Der Erbe stirbt vom Lord. Oh Lord. Vom Lord und er ist der Erbe. Er ist eigentlich ein Landanwalt, ist aber ein weit entfernter Verwandter und der einzige männliche Erbe, den es gibt. Mhm. Und deswegen wird er auf einmal, dann muss er dann sich damit zurechtfinden, wie das Ganze funktioniert. Stimmt, das stimmt. Also halt manchmal ganz schön Pipi Kaka irgendwie. Ja, es ist halt so ein Sonntagsfilm. Meine Frau wollte den unbedingt sehen. Wegen Dan Stevens. So. Okay. Und hier, James Bond spielt auch mit. Hier, da ist Dan Stevens, das ist der Typ. Dieses verschmitzte Lächeln, gell? Weißt du, ein charismatischer Dude, ey. Ist halt eher, wisst ich nicht. Wenn ihr nicht nachdenken wollt und. Einfach mal abschalten. Einfach so Unterhaltung, leichte Unterhaltung. Ja, Unterhaltung. Seelenheil, meinst du? Unterhaltung ist eigentlich schon zu viel gesagt. Robert, für Seelenheil sagst du. Nee, eben nicht. Ja, ne, was für Seelenheil ist, sind so für mich so Klassiker wie. Also, im Endeffekt, wer mal was Blödes braucht, um den Kopf freizukriegen. Genau. Wer halt mal wirklich ganz debil unterwegs sein will. Also für Leute, die heute noch was Blödes brauchen. Also für Seelen. Das ist die ja schon. Das ist schon das offiziell gebrandet. Die machen sich keinen Meter über den ESC lustig. Was ich schade finde, was vertan ist, weil. was man eigentlich auch denken könnte, wenn man so die Bilder sieht. Ja. Ja, da weiß ich nicht, ob ich mir den angucke. Also ich werde eigentlich musst du dir nur nicht angucken. Musst du dir nur das Intro angucken. Also nur den Anfang. Das, dann hast du dich schon einmal besiegt und das war's. Das ist eigentlich das Witzigste vom Film. Wichtigste Frage, ist Lordi dabei? Nee, aber so ein Lordi, aber so ein Lordi-Derivat. Also die haben die nicht offiziell gekriegt, aber die haben auch so Monstertypen. So Monstertypen auf die Bühne gestellt. Weiß ich so, in so eine Verneigung quasi. Ja, das Original fürs Original hat es nicht gereicht. Immerhin. Ja. Die Anspielung reicht mir. Reicht mir. Abaddon. Abaddon Returns. Ich habe neulich festgestellt, es gibt also eine ähnliche Band, die nennt sich auch, glaube ich, Knark oder so. Was, oder Knar. Knar. Die haben aber so richtige. Die haben so richtige Shitty-Kostüme an die. Apollon heißt der, gell? Oder Quar. Nicht Knark Hill. Vielleicht auch Quark. Das muss ich jetzt nochmal schnell rausfinden. Wie hieß denn die? Quar. Let us stay. Gehen wir jetzt zum Serien eigentlich gleich? Ja, gleich. Bin schon aufgeregt. Merkst du. Ach, cool. Ah, die sind richtig shitty, die Kostüme von denen, finde ich. Das ist so richtig trashig. Ist das, ja, gut, okay. Ist das eine Nachmache? Ich weiß nicht, ob es die jetzt R gab oder so, aber die gibt es ja eigentlich auch schon ewig. Serien? Das ist nichts. Ja, das ist nichts. Nichts. Ohne Mist, da hätten Lordi Konzert. Danke, Peter. Also, Serien. Freaks. Ist ein Film. Ist gar keine Serie. Hab ich noch vergessen. Hab ich noch gesehen. Freaks. Kennt ihr den? Nee. Nee? Na, der ist doch von... Sagt mir jetzt nichts. Ja, von Dogville. Von, Das war die Zeile verrutscht. Ja, von diesem, der auch Nymphomaniac gemacht hat. Ach echt? Und von Melancholia, glaube ich. Ich guck mal. Ja, auf jeden Fall. Das ist dieser dänische Regisseur, der eigentlich immer krass unterwegs ist. Emile Hirsch ist der Hauptdarsteller, glaube ich. Dass der auch bei Into the Wild den Hauptdarsteller spielt. Na? Und ja, geht um ein kleines Mädchen, hat so Stephen King-Vibe, muss ich sagen. Eiswagen fährt rum und so. Ach ja. Und alles ja so verträumt und sagt, ich gleich an dich, Robert. Und weil ich ein riesen Stephen King-Fan, ist ja einfach klar. Veteran, muss ich schon sagen. Nee, ist doch nicht von. Sorry, ich habe mich vertan. Ist nicht von dem Regisseur. Ach so. Heißt der nochmal? Muss ich gleich mal gucken. Okay. Sorry. Na. Naja, und ja, geht halt darum, dass halt ein paar Menschen einfach ganz anders sind. Ja, und es wird überhaupt nicht erzählt, warum die anders sind. Man merkt immer nur, ja, dass der Papa seine Tochter und sich von der Außenwelt, also spielt sich quasi alles in einem Haus ab, ja, isolieren möchte. Also Tochter darf nicht raus, wenn der Eiswagen vorbeikommt mit dem netten Eiswagenverkäufer, wo auch die Musik so kommt. Deswegen habe ich Stephen King gesagt, weil ich kenne ja von Stephen King kaum was, aber was, wenn man so weiß, eben dieser Style, ne, durch S und so, dieses, ne, ja, dieses Feeling, ja, dieser Vibe, kann man nicht so, diese latente, wie du mir mal erklärt hast, ne, latente Bedrohung immer und trotzdem dieses Heile, ne, und ja, das fand ich krass. Ich hatte erst gehört, das ist für ein Film. Ja, gucken euch an, es hat einen spannenden Plot-Twist drin, sag ich mal. Okay. Ja, zum Ende hin. Ja, und der Schacht, da hast du ja schon was zu erzählen. Genau. Den habe ich jetzt auch endlich gesehen, wollte ich nur sagen. Fand ich cool. War cool, gell? Ja, ja. Ganz interessant, so ein bisschen wie Cube und so diese alten Dinger. Ja, ich fand auch das Ende, also red mal später mal drüber, wollte ich gerne mit dir nochmal drüber reden, fand ich interessant. Ja, genau, jetzt war ich in der Zeile verrutscht, also jetzt kommen wir zum Serien, sorry dafür. Kein Problem. Okay. Und Serien. Da habe ich jetzt Last Kingdom endlich zu Ende geguckt. Werde ich jetzt auch nicht zu spoilern. Nur hätte ich schön, das zu Ende geguckt zu haben. Und natürlich gespannt, hoffentlich. Es muss ja irgendwie weitergehen, dass noch eine Staffel kommt. So, mehr führe ich das nicht aus. War wirklich eine tolle Serie und ja, wer Game of Thrones gesehen hat, ist, ich finde, das ist was ganz anderes. Und ich finde, ich mag so dieses kleinere, so Sachen, die nicht alles wollen. Ja, ohne jetzt Game of Thrones in Abrede zu stellen, aber ja, ich fand das übersichtlicher, ich fand das toll, ich fand die Schauplätze toll, ich fand England, das ist ja bekannt nach dem Trailer, dass es um den Zusammenfluss von England geht, ne? Ich glaube 9. Jahrhundert, gell? Und das, du guckst ja auch noch momentan, gell? Du guckst ja davor die Zeit, oder? Ich gucke aktuell noch Vikings fertig. Damit, das spielt so ein bisschen vorher. Das muss ich noch gucken. Sieht man zum Beispiel König Alfred als Kind. Die sind nicht verbunden miteinander, also aber so rein so bestimmte geschichtliche Dreh- und Angelpunkte überschneiden sich halt. So. Und deswegen, dachte ich, ja, guck, das eine habe ich ja so schon geguckt, angefangen gehabt und dachte, gucke ich erst das zu Ende und dann gucke ich Last Kingdom. Geil. Das werde ich auch auf jeden Fall noch gucken, ne? Mein Richard Löwenherz ist ja, soweit ich recherchiert habe, viel später, gell? 13. Jahrhundert dann, glaube ich, erst oder so. Also der ist fast schon Hochmittelalter, glaube ich. Ja. Ja, also das habe ich jetzt sozusagen fertig. Fand ich ganz toll. Mhm. Und was ich zurzeit gucke, was ich unbedingt perfekt, dass du gerade wiedergekommen bist, Peter, nach deinen 10 Liegestütze, die du gerade gemacht hast. The World According to Jeff Goldblum. Die Jeff Goldblum Disney Serie Plus, auf Disney. Mega geil. Also, findest du mega geil? Dankeschön, Peter, für die. Ja, für ich auch. Ich habe ja letzte Woche schon drüber gesprochen, also bei der letzten Folge schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt möchte ich. Das habe ich noch nicht gehört. Möchte ich mal deinen Spannungs- ja, Standpunkt. Ja, gerne, also völlig unvoreingenommen sozusagen. Genau, also ich habe ja dank Peter auch Zugriff auf Disney Plus. Disney Plus, ne? Genau, und habe damit angefangen. Ja, Jeff Goldblum muss ich nicht zu sagen, ich laufe um ein T-Shirt von dem rum, ne? Jurassic Park, unkonventionell, ein Wort, was ihn beschreibt und das, was auch mich beschreibt, glaube ich. Oder? Wollte ich sagen. Mhm. Und das finde ich halt geil. Und ja, ich bin noch nicht durch. Bist du durch damit, Robert? Ich habe es nur bis zur zweiten Folge geschafft. Ach so, okay. Okay, ich merke schon. Aber trotzdem das, was ich zu sagen habe. Nee, sag du erst mal, was du denkst. Mhm. Also, alles gut, lass mich mal nicht beeinflussen. Ich weiß ja. Ich habe sogar schon mal Stalker-mäßig nach seinem Haus gesucht in L.A. Ne? Hat er da auch, es gibt da so einen Jeff Goldblum-Tag in L.A. Ja, das haben Fans, wird auch in der Serie übrigens in einem Streifen thematisiert. Mhm, okay. Da haben die Fans zusammen in so einem Café, so einem Hipster-Café, sage ich jetzt mal, modernen, hippen Café. Da an dem Tag werden halt haben alle Jeff Goldblum T-Shirts an, weil er halt dort lebt halt. Dann wird tätowiert, meistens so irgendein Jurassic Park lustiges Bild mit seinem Kopf drinne, Gimmick oder wie man das sagt, keine Ahnung. Und dann werden irgendwelche Verlosungen gemacht oder irgendein Spiel über Jeff Goldblum oder und als Highlight kommt er dann natürlich, weil er weiß, dass die Fans das dort initiiert haben jetzt seit ein paar Jahren, den Jeff Goldblum Day, kommt er dann persönlich vorbei. Entschuldigung. Und lässt sich da mal blicken sozusagen und alle freuen sich dann, das Highlight ist dann halt mit ihm ein Bild zu machen oder halt ja, sich zu unterhalten oder mal einen Kaffee zu trinken und so. Und zur Serie an sich, also es wird auch im Verlauf der Serie, wird das mal 5 Minuten kommt da mal eben dieser Jeff Goldblum, der wird eben thematisiert. Hat das irgendwie das Datum? Hat das irgendeine Referenz auf einen Film von Ihnen oder sein Geburtsdatum oder sowas? Das kann ich nicht sagen, das okay. Habe ich nicht gemerkt. Das weiß ich gar nicht. Sein können, das ist. Könnte schon sein, ja. Und ja, jedenfalls, also Robert und Luske, ja, lässt sich ja ein bisschen erst auch schon beschäftigt. Ja. Du erst mal. Also ich muss sagen, ich wollte es einfach gucken, weil ich so ja, von ihm Fan bin. Und ja, klar, es ist schon ein ganz schöner Personenkult, der betrieben wird. Wer macht das heutzutage nicht? Ne? Und das ist auch mal eine wichtige Frage. Und ich bin ihm hergerissen. Ich fand so die Idee, finde ich toll. So, dass er ja so am Anfang sagt, ja, ich will so kleinen Sachen auf den Grund gehen, die irgendwie vielleicht für viele bedeutungslos, aber schon irgendwie wissenswert sind, so sagt er ja, glaube ich. Und gucken, was eigentlich wirklich dahinter steckt, hinter den Dingen. So aus Denim, aus Tattoos, aus Campingwegen, aus Eiscreme, aus Sneaker, Fahrräder, ich bin, glaube ich, bei Kaffee bin ich jetzt stehen geblieben, bei der 8. oder 9. Folge. Ich glaube, es gibt 12 Folgen, ich weiß nicht mehr genau. Und oder 10. Ich glaube, es gibt 10. Und ja, wie gesagt, das ist genau das, ist das, was im vorkommt, da, was Peter gerade offen hat, parallel. Und ich finde es doch toll, was er dann immer am Ende dieser, also wie er so den Menschen gegenüber, er ist ja auch so sehr körperbetont, so finde ich, in seiner Gestik. Viele sagen, ich will jetzt keine Gender-Debatte aufmachen, viele sagen ja metrosexuell dazu oder so. Ich dachte ja erst wirklich, er ist vielleicht mit einem Mann verheiratet. In der Sendung kommt ja raus, dass man auch so weiß, wenn man mal googelt, dass er zwei kleine Töchter und eine Frau hat, verheiratet ist. Mhm. Und ja, ich finde es irgendwie toll, wie er so, ich würde ihn schon gerne mal treffen, wie er so mit den Menschen umgeht. So, der kommt immer sehr viel Körperkontakt, auch mit Barbecue ist ja eine Folge, das sind die langbärtigen, richtigen Testosteron-Männer, sag ich mal, da, die ein fettes Stück Fleisch auf die auf den Grill hauen und sagen, Grill ist Kunst halt und Entspannung, gell, und gut, dass die Frauen mal nicht da sind. Und er das, was für Sinn halt, genau. Und er da halt so drin ist, so, der nicht nur äußerlich ganz, also ist ein großer Kontrast halt, ne? Und trotzdem, wie er mit denen so umgeht und so Körperkontakt hat und so, fässt er immer einen viel an beim Reden, habe ich so mitbekommen. Mhm. Dass die Leute so positiv, vielleicht auch aufgrund seiner Reputation oder Bekanntheit. Ja, ist das so. Da verhalten sich ja viele Leute ganz anders. Ich weiß auch nicht, wie ich mich, habe ja auch, wo ich einen Andi Strauß getroffen habe, da war ich auch nicht so, wie ich sonst bin. Das ist, kann man ja ehrlich zugeben, gell? Und das fand ich interessant. Und manchmal war es so am, zum Beispiel bei Denim fand ich interessant. Da geht er so auf so ein Jeans, warum so ein Jeans-Kult, 50% der Weltbevölkerung trägt Jeans. Mhm. Wusste ich gar nicht. Und dann was dann immer so schlussfolgert aus den Sachen, was wirklich dahinter steht. Zum Beispiel bei Barbecue geht es darum, er bietet dann auch vegetarische Sachen an. Da ist so ein Straßenfest, da sind spanische Menschen, ausländische Menschen, also die aus Amerika kommen, Amerikaner, alle zusammen machen so einen Umzug und grillen zusammen. Es gibt Vegetarisches, es gibt Fleisch. Die, die Fleisch essen, probieren sogar mal vegetarisch. Andersrum geht es ja schwierig, aber die sind alle so offen. Und im Endeffekt sagt er so, es geht darum, verbunden zu sein. Und klar, man kann sagen, es sind Binsenweisheiten. Aber manchmal finde ich es interessant, was er so für so Kleinigkeiten rauszieht und das, was so hinter den Dingen steht. So, warum eigentlich so über Sneaker und was, was eigentlich dahinter steht, wo man gar nicht, wo man denkt, ja, banal, das ist ja nur Chemie und teuer, 100 Euro, blöde Sneaker. Mhm. Aber was steht eigentlich dahinter? Was geht's den Menschen eigentlich dabei? Mhm. Und wie ich jetzt nach 8 Folgen sagen kann, immer um die zwei Sachen, auf die sich da hinausläufst. Unabhängig sein, also frei, jeder will frei sein, mhm, und irgendwie verbunden sein trotzdem mit anderen. Steckt hinter all den Sachen, die da vom Barbecue, übers Fahrradfahren, über Sneaker, über Wohnwagen, mhm, der ist natürlich komplett charakterisiert, ne? Frei sein, trotzdem verbunden sein. Ein Wohnwagen. Der begleitet so eine Familie, die halt immer auf Reisen ist und Schule alles aus dem Wohnwagen macht und so. Mhm. Und ja, aber ich, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, unabhängig, dass ich deine Meinung jetzt noch nicht wirklich kenne, so, es ist einfach an der Grenze manchmal, gerade mit dem Jeff Goldblum Day, so zum Personenkult. Und das ist das, was mir ein bisschen auf den Sack geht. Ja. Das kann ich, ihr wisst, dass das sogar dir schon auf den Sack geht. Ja, das hat schon was zu heißen, weil ihr wisst da diesen, ich habe ja so die Geisteshaltung eigentlich so YouTube gegenüber. Ich gucke gerne Dokus, ich gucke Reportagen, ich gucke auch mal ein lustiges Markus Rühl Video, ja, wie er sich irgendwie die Hose scheißt oder einen lustigen Spruch loslässt. Er sagt da manchmal so, da scheiße ich gleich in die Hose, da flattert mir der Arsch oder so, sagt er manchmal. Und ja, irgendwelche lustigen Sachen und auch mal so Zerstreuungszeug, wo man einfach nicht nachdenken muss, irgendein Quatsch an. Aber so YouTuber an sich, die verfolge ich gar nicht. Ja, nur wenn es um eine Sache geht. Zum Beispiel bei Magic gibt es diesen Magic Shippy oder so. Oder ja, jemand, der über eine Sache, wo es um eine Sache geht. Ja, wie bei einem Podcast, wo es über Themen geht. Und immer wenn, klar, sind es auch Personen, die das betreiben, aber immer wenn dieser Personenkult zu stark wird, wie es dann bei irgendwelchen Bibis und Duckies und keine Ahnung, wie alle heißen, ist, da geht mir das nur noch latent auf die Eier, weil ihr, ich muss jetzt mal so sagen, jetzt, wie bei dir neulich, und manchmal redet man sich so in Rage, ne, was ich aber auch feier, wenn jeder nur noch sein dämliches Fressbrett in die Kamera halten will und denkt, er hat hier irgendwas zu erzählen, da geht mir das nur noch auf den Sack. Mhm. Klar, macht auch einen Podcast, aber es geht immer um Themen, es geht auch um Sachen zu teilen, und da gucke ich mir auch eine Doku an oder sowas. Da habe ich ja Mühe gegeben, sowas zu recherchieren und Aufgabe eines Journalisten oder so, was im Endeffekt ihr auch macht. Mhm. Das finde ich toll. Ja. Aber wenn es nur noch um die Person an sich geht, dann irgendeinen Schaum, den ich mir aufs Brötchen oder in die Haare schmiere, ja, da fällt mir nichts mehr ein. Da muss, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich hier bei dieser Serie nicht ganz. Ich feiere Jeff Goldblum, ich finde es cool, die Idee, aber es ist auch wieder so Rich People Shit. Das ist wie wenn irgendjemand so keine Ahnung, sagt, wir dürfen im Hockenheimring nicht mehr rumfahren mit Grip, mit unseren schnellen Autos. Jetzt habe ich mir eine private Bahn gebaut im Garten oder so. Gibt's also Leute, ja. Das ist so Rich People Shit, das geht mir einfach auf den Sack. Ja, und das bisschen, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, das ist auch so, man weiß nicht mehr so richtig, man hat tolle Kinofilme gemacht, man hat das, man gehört eigentlich zum Establishment. Das Einzige, was man jetzt noch machen könnte, wäre mal irgendeine Doku auf Netflix oder halt der Gouverneur, ja. Und das ist halt für mich so, ja, das ist mein State of Mind dazu. Ja, ich finde, der Mehrwert ist einfach nicht da. Ja. Eine Folge geht wie lange? Eine halbe Stunde? Ja. Aber an reinen Informationen, wenn du das mal runterbrichst, das kannst du wahrscheinlich in 3 Minuten schneiden. Und das ist das, was mir auf den Sack geht. Okay. Klar geht es um Lifestyle, aber es geht, aber irgendwo ist dann auch mal die Grenze zwischen, wir gucken Jeff Goldblum zu, wie er geil gestikuliert und wissen, halt wirklich einen edukativen Wert in der ganzen Sache. Kannst du dir ist einfach nicht mehr gegeben. So, es ist, und es sind so. Ja, das ist wirklich krass. Das sind so. Krass bei ihm, ja. Das ist so. Bewegung. Die Folgen, es ist auch so egal. Klar, es geht darum, die simplen Themen zu finden und da vielleicht eine Faszination zu entwickeln. Geil, wir machen Eis mit Schweineblut. Aber, stimmt. Ja. Also, wo ich mit, genau, Knochenmark, ja, Schweineblut. Stimmt, ja. Genau. Und, Kirschtomaten, also. Na, wo ich mir denke, Leute, das ist ja eigentlich gerade hier nur Jeff Goldblum guckt sich normale Sachen an. So. Und das ist schwierig. Ich mag Jeff Goldblum auch, aber das war mir zu dolle. Das ist dann so gut. Er hat halt auch einen Punkt gebracht. Und er hat so dolle. Er hat halt auch die falsche Synchronstimme und das stört mich auch. Schon immer oder nicht immer? Dort in der Serie hat er eine andere, ja. Musste man drauf achten. Echt? Der hat in Jurassic Park auf jeden Fall dieselbe wie. Ja, Peter Venkman, wie heißt der? Bill Murray. Okay. Ja, es ist mir einfach, ich weiß nicht, ob ich das weiter gucke, müsste ehrlich sagen. So, das ist so, das sind doch so diese typischen Themen, die in irgendwelchen Berliner Szene-Cafés diskutiert werden, wo sie alle da sitzen mit ihren Macs und irgendwelche, Silicon Valley, irgendwelche, genau, irgendwelche Start-up-Fotzen, die da sagen, ey, ich habe mir jetzt hier ein Fahrrad aus Bambus gekauft. Oh, nee, Bob. Ich habe mir jetzt ein Fahrrad aus Bambus gekauft und nachher hole ich mir noch die Zahnbürste aus. Genau, Zahnbürste aus Schwanz. Und ja, ihr guckt ja, ich habe hier ein voll neues Eis, das habe ich entdeckt, das ist hier mit Sauerampfer und mit Baby Säuglingscode und so und das Kreuzberg ja, nur, das ist eigentlich genau, das ist so diese das Jeff, auch Jeff Kreuzberg, aber auch so durch die Bank so diese Themen sind eigentlich nur solche Themen wie Sneakers, Dingsbums. Ja, das ist so sehr ein Szene, sowas, ja, ein riesen Run auf Road Vehicles, also auf RVs, also auf hier, auf, wie heißen die? Schlafwägen? Nee, wie heißt das? Camper? Campmobile? Vanlife, sowas. Naja, genau, so ein riesen Run auf Wohnmobile, ja. Mhm. Das sind diese ganzen Themen, die Kaffee, Eis. Ja, man kann aus allem eine Wissenschaft machen, ja? Wissenschaftler. Ey. Wo ich mir denke, Jeff, tut doch Jeff Goldblum mal in was, wo er sich nicht wohlfühlt. So, was interessant ist. So, oder was weiß ich, der geht mal zu Masters Magic, ja, oder so irgend sowas. Ja, also ja, nicht. Es sind auch viele so eine Lackschuhe dabei, sag ich mal, ne? Ja. So eine geleckten. Solche Holzfällerhemd, Vollbart-Hornsöhne mit Klack sind in Ohren. wo ich mir denke, ja Leute, ey, ihr tippt da dreimal auf den Mac und denkt, nennt's Arbeit. Hab ich heute wieder gewühlt, ne? Und das, das ist nicht mein Leben, sag ich mal so. Das ist so weit weg von mir, so diese ganze Scheiße, sich auch so über, okay, wir sammeln Comics und wir sammeln Spiele, aber die definieren sich ja schon nochmal viel, viel mehr über solche Lifestyle-Objekte. Ja, boah, du fährst ein altes Klapprad. Also, und ja, ich habe hier aber eins aus Bambus gefeilt von afrikanischen Frauen, die nicht alles Kohle tragen können, ja. Du hast das Gefühl, die leben das nur, ne? Und arbeiten ist da eben fast gar nicht. Mhm. Da kannst du nur ein Champagner-Söhnchen sein oder so. Keine Ahnung. Hauptberuflich Sohn, weißt du, da läuft das. Da kannst du ein Bambusfahrrad rumschieben. Hauptberuflich Hurensohn. Aber ohne Scheiß gibt Bambusfahrräder. Ja, ich weiß, hab ich schon gesehen. Ja. Auch ein Start-up, gell? Ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also für mich ist da auch, wie gesagt, kein Mehrwert drin. Ich erfahre da nicht viel. Ja. So, und bei mir ist auch Grenze, also ich kann es verstehen, aber der ist no cure, ey, for being a Kant, ey. Es gibt einfach keine Heilungsmittel. Also kann ich es nicht ausführen im Rahmen des Podcasts. Gut. Hast du Serien? Serien gar nicht. Hast du noch Serien? Nö. Ich auch nicht. Mhm. Ja, dann kommen wir mal zu den Videospielen. Du hast noch deine Videospiele, weißt du? Ja. Ich will nur noch mal ein kurzes Wort über Evoland verlieren. Evoland, ist gerade im Angebot. Ja, ich hab's doch schon. Ne? Evoland, das ist im Endeffekt mal bei. Also, du musst dich vorbereiten und die Folgen immer hören davor. Ah, Zeit. Ich habe es beim letzten Mal schon mal angesprochen, aber ist vielleicht auch nicht schlecht als Auffrischung nochmal. Evoland ist bei einem Games Jam entstanden. Also es gibt immer mal so Jams, bei denen sich mehrere Programmierer zusammensetzen und dann innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden ein kleines Spiel programmieren. Ah, ja. Da gibt es dann immer irgendein Thema, Mafia und Space oder sowas. Die nehmen dann meist immer total absurde Themen, damit was Neues entsteht, dass du nicht schon irgendwas rumliegen hast oder so, oder dass die Kreativität angeregt wird. Dann kannst du da irgendwas draus machen, irgendein Spielprinzip. Mhm. Und dieses Spiel Evoland, also die Grundidee ist bei irgendeinem Games Jam auch entstanden. Und die haben sich gedacht, wir zeigen jetzt die Spielhistorie einfach, machen wir in einem Spiel. Und so funktioniert dieses Spiel. Du fängst an, so in Gameboy-Optik fängst du an und kannst erstmal nur nach links, rechts laufen. Und du machst quasi richtig so diese Weiterentwicklung der Spielhistorie machst du durch im Spiel. Das ist quasi eine Mechanik des Spiels, dass sich das immer weiterentwickelt. Also du schaltest am Anfang frei, du kannst nach links und rechts gehen. Dann siehst du, links ist eine Truhe. Dann läufst du nach links, öffnest diese Truhe und da steht da, du kannst jetzt auch nach oben und unten bewegen. So eine neue Mechanik. Oben und unten. Und so haben sich ja die Spiele auch fortgesetzt im Endeffekt. Jetzt kannst du nach oben und unten gehen, dann kriegst du irgendwann die freie Bewegung. Das heißt, du kannst richtig mit dem Cursor 3D-mäßig, weißt du, in alle Richtungen laufen. Die Grafik wird nach und nach verbessert. Das findest du dann alles in Truhen und neue Spielsysteme kommen dazu. So kurzer Zeit waren die so ein Ding. Und das ist natürlich dann für das Spiel, was rauskommt, am Ende programmieren die das dann noch fertig. Also meistens machen die eine kurze Idee, da wird jetzt kein Riesenspiel draus oder das wird irgendein Spiel mit Highscore-Jagd, wo du dann eben immer wieder mit dem Fahrrad losfährst oder hüpst, bis du stürzt und dann hast du einen neuen Highscore oder sowas. Also das sind jetzt nicht extrem lange Spiele, die da entstehen, das aber Spiele. So Pitches, ja. Genau, Pitches, und, Spielprinzipien, Ideen. Meint ihr einige von diesen Spielen aus, erinnert euch aus der Indie-Arena Booth in auf der Mac sind auch so entstanden? Oder ist das dann schon zu lange Spiele für so ein Ding? Ich glaube, das sind eigentlich Dinge. Ja. Wir haben ja mit denen gesprochen, du hast ja dann auch gefragt bei dem einen Game, was meint er, wie lange das noch dauert und so. Die sind ja da parallel dann am Arbeiten. Also sind nicht mal aufwendig ja sowas. Also es kann durchaus sein, wie das Evoland haben sie ja daraus entwickelt. Und das ist ja eine Collection, die hier zum Beispiel ist. Und da hast du Teil 1 und 2. Also die haben sogar dann noch einen draufgesetzt. Also haben gesagt, wir machen den ersten Teil. Da habe ich übrigens letztes Mal Quatsch erzählt, da habe ich irgendwas von 7 Stunden Spielzeit erzählt, glaube ich. Ich habe nochmal geguckt auf meinen Timer, nach 2 Stunden war ich durch. Also das ist wirklich kurz, da haben sie die Spielidee weiterentwickelt und eben eine kurze Story draus gemacht. Und ich möchte mich jetzt nochmal auf den zweiten Teil beziehen, weil ich den ja das letzte Mal schon gelobt habe, weil da habe ich wirklich, glaube ich, jetzt fast 20 Stunden gespielt noch am Ende. Ich habe ein bisschen gehangen, weil das dann auch zwischen 3 Zeitebenen basiert, also in unterschiedlichen Grafikstilen. Also du reist dann zwischen diesen Zeitebenen hin und her. Die Welt sieht immer ein bisschen anders aus und also hat sich dann auch verändert entsprechend zwischen diesem Krieg, also durch diesen Krieg zwischen den Menschen und den Dämonen und sowas, alles so Fantasy-mäßig. Und ich muss echt sagen, Hut ab. Das hat echt am Ende, obwohl das so viele Referenzen hatten alles, hat das irgendwie zwischen... zwischen all dem, was es irgendwie als Referenz nutzt, irgendwie was Eigenes geschaffen, finde ich. Also die Story steht irgendwie für sich, auch wenn du irgendwo in irgendwelchen Gläsern mal Mewtwo entdeckst oder da mal ein Totoro rumsteht als Stein oder sowas oder so Kram oder du einen Bomberman plötzlich triffst oder sowas, gell? Aber irgendwie ist diese Story an sich durchaus interessant gewesen am Ende, wo ich dachte, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass so ein Ding noch am Ende bei rauskommt. Man könnte vielleicht noch ein bisschen bemängeln, okay, die ist nicht ganz rund, die Story, weil es eben wirklich schon durchaus lange hingezogen wird, der Reveal oder was am Ende das der eigentliche Plan hinter dem ganzen Ding war, das wird irgendwie wirklich bis fast zuletzt rausgezögert, aber es ist auch wieder ein Gag. Also die referenzieren wieder ganz viele andere Spiele und sagen, ja, es wird aber jetzt noch nicht verraten, gell, der Plot oder sowas. Also kommen wirklich so Sprüche im Spiel. Oder ich glaube, er will uns nicht verraten, was er zu sagen hat. Oder also das ist schon durchaus Meta auch, das Spiel, so dass die sich selbst nicht ernst nehmen, die Figuren. Ja, und wie gesagt, Evoland 2 hat im Endeffekt so viele Ideen drin, dass ich am Ende dachte, krass, was da alles eigentlich noch kam. Ob das eben Bomberman ist, ob das Zelda ist. Ja, siehst du, das so ein bisschen richtig auf Retro gemacht, ne? Ach, hier mit dem Sword immer so. Ja. Zack, zack, zack, zack. Wirklich, der Endkampf hat mir auch richtig gut gefallen, hat mir Spaß gemacht. Der war jetzt nicht besonders schwer, aber da wird eben nochmal das ganze Spiel nochmal aufgegriffen mit seinen Mechaniken. Du hast natürlich so Gradius-Anspielungen, so Zeug dabei, wo du plötzlich rumfliegst und ballerst oder sowas, gell? Aber auch wieder für Switch, gell? Für die Switch, ich weiß nicht, ob es das noch für der PS4 gibt, müsste ich jetzt nachgucken. Aber hat, wie gesagt, am Ende hat es für mich wirklich einen Platz in meinem Herzen irgendwie gekriegt, weil es irgendwie eine Verneigung vor der Spielhistorie ist. Gell? Jetzt hat sich die Grafik verändert. Genau, jetzt hast du gesehen, dass er das Neues freigeschaltet hat. Stimmt. Und gerade, du kannst am Ende auch noch so viel machen. Ach, siehste, was dich interessieren könnte, es ist ein Kartenspiel mit drin, zweiten Teil. Vor der Switch. Das ist ein bisschen Magic-basiert. So, also finde ich, da hast du eben drei Lanes, nenne ich das jetzt mal, also drei Slots, die nebeneinander sind, und da passen immer zwei Figuren hin, so. Und jede Figur hat einen bestimmten Mana-Bedarf, nenne ich das jetzt mal. Und der Mana-Bedarf, die kannst du quasi recyceln, die Figuren, und dann kriegst du immer die Hälfte des Manas. Also wenn die zwei kosten zum Beschwören, kriegst du ein Mana für das Recyceln. Du ziehst immer drei Karten. Und dann kannst du sagen, okay, den will ich jetzt rausbringen, der kostet 4, du hast gleich am Anfang ein Mana. Okay, ich habe jetzt einen mit 4 Mana, den recycle ich, kriege ich 2 Mana dazu, den anderen recycle ich für ein Mana, jetzt habe ich 4 Mana, jetzt beschwöre ich den als Angreifer. Und dann haben die eben auch so verschiedene Fähigkeiten, wie es gibt sowas wie Trampelschaden gibt es auch zum Beispiel. Was? oder Doppelschlag, glaube ich. Aber ihr habt das beide auf Erstschlag oder sowas gibt's noch. Ich bin auch noch nicht weiß. Du hast auch eine Switch. Robert hat sich jetzt erst geholt. Und da sind natürlich auch so Sachen dabei, an irgendeiner Stelle im Spiel kannst du dich mal entscheiden, wie du dich nennst, im Kolosseum. Das ist relativ früh im Spiel, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, auch für Robert. Und da fragt er dich dann, das sind alles solche Referenzen, wo er sagt, wie heißt du eigentlich? Und dann kannst du eben entscheiden, ob du dich Solid Snail nennst oder sowas, gell? Ein Charakter im Spiel nennt dich dann bis zum Ende konsequent so, wie du dich da nennst an der Stelle. So, also das kommt wirklich nur mal kurz vorm Finale, sagt er, was ist mit Solid Snail? Da muss ich halt nochmal übelst lachen. Oder? Wie lange hast du gezockt? Das heißt auch so ein paar Entscheidungsmöglichkeiten und ich glaube 17 Stunden oder sowas habe ich jetzt gebraucht am Ende. Also es gab eine Stelle, wo ich ein bisschen gehangen habe dann, wo ich tatsächlich gucken musste, wie es weitergeht. Wo ich es nicht gerafft habe einfach. Also da musst du dich dann wirklich in bestimmte Zeit ebnen. Es wird dann irgendwann gegen Ende musst du 4 oder 5 Sachen finden. Das ist auch so eine Klassiker, so Zelda-mäßig. Finde jetzt das Fragment von dem und das Fragment von dem und dann und das und das. Und dann kannst du erst weiter in der Geschichte. Dann baust du dir deinen Schlüssel zusammen. So, es gibt auch Dragon Ball-Anspielungen und so Kram auch drin. Ist so viel, mir fällt schon gar nicht mehr alles ein. Wirklich, Evoland 2 finde ich mega. Und da musst du dann wirklich an bestimmte Zeitpunkte reisen, so, also du hast dann irgendwann die Möglichkeit, diese Ebenen zu wechseln, wie du willst, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Du musst dann von jemandem einen gewissen Gegenstand aus der Zukunft holen, den mit in die Mittelzeit nehmen, dem dann jemanden vorzeigen und der sagt, wo hast du das her? Und sagt dann, okay, ich helfe dir, gell? Also es gibt gewisse Voraussetzungen, die dich dann weiterbringen. Oder du musst irgendjemanden einen gewissen Gegenstand bringen, wo er dann sagt, okay, den entwickle ich jetzt, dann setze ich mich dran, es wird aber einige Jahre dauern, dann gehst du in die Zukunft, dann hat er plötzlich ein ganzes Dorf gebaut oder sowas, gell. Ja. Ist da plötzlich eine neue Stadt entstanden an einer Stelle, die nie da war in der Zukunft, so. Und dann kannst du da plötzlich einen neuen Dungeon oder sowas, gell, oder die helfen dir weiter, oder kannst neue Karten erspielen. Also dieses Kartenspiel kannst du dann auch, da gibt es 60 Karten, habe ich auch noch mal nachgeguckt. Habe ich auch noch nicht alle, also die kannst du dann alle sammeln, erspielen in verschiedenen Duellen gegen Leute. Und da sind dann richtig coole Karten auch dabei. Vielleicht eine Anspielung auf Magic. Also ich denke, es ist eine extreme, natürlich auch an andere Videospiele, in denen Kartenspiele drin waren, aber für mich ist es auch eine extreme Magic-Referenz. Vor allem. Relevant. Ja. Also das ist, hat wirklich nochmal einen Platz in meinem Herzen bekommen. Von mir eine Empfehlung für mal so ein kleines Spiel, wer da so Bock drauf hat. Und natürlich ist viel so die RPG-Variante, Komponente ist da auch immer wieder mit drin. Also dass du so rundenbasierte Kämpfe hast. Wobei im zweiten Teil auch viel Zelda drin ist. Kämpfe. Muss ich sagen. Mhm. Ja. Es gibt immer mal so Taktik, Abteilungen, aber ja, Zelda ist eigentlich da das Vorwiegende. Und dann, was ich noch gespielt habe, ist Ring Fit Adventure. Und da muss ich sagen, es macht mir echt nach wie vor Spaß, die Scheiße. Das kann ich nicht anders sagen. Mit diesem blöden Ring zu knietschen. Wer es nicht kennt, das ist so ein Fitnessspiel im Endeffekt. Ich bin, glaube ich, jetzt Level 44. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, was mich da dran so reizt. Ich glaube, es ist auch wieder das rundenbasierte, dieser Rollenspielanteil, dass man da so ein bisschen grinden kann, ja. Immer überlegen kann, welchen Trank trinke ich jetzt, welchen Smoothie trinke ich jetzt, welche Übung booste ich jetzt. Was haben die Gegner? Es gibt dann irgendwann auch Wiederbelebungstränke. Also es ist schon, es spricht das Final Fantasy in mir an. Also, wo ich dann denke, okay, nimmst du den jetzt, nimmst du nicht, boostest du jetzt die rote Kraft, da musst du aber zwei Runden warten, bis du die einsetzen kannst. Gell? Mach ich jetzt die Sumo Squats zuerst, greif lieber drei Gegner an oder nicht. Das ist, ja, das sind so die Sumo-Squats. Aber dann bist du ja teilweise auch diese Gamification-Komponente reizt mich irgendwie ultra, weil du dich auch nebenbei so ein bisschen bewegst und dir dann denkst, okay, fuck, kann ich jetzt die Armstützen nochmal machen? Klar, das bringt mir wieder ein bisschen Bauchmuskeln, aber kriege ich die jetzt nochmal hin oder falle ich da um? Klar, man kann auch cheaten bei dem Spiel locker, gell, aber ich versuche das natürlich dann auch mich reizt das, die Übungen dann auch durchzuführen, beziehungsweise mich da selbst ein bisschen herauszufordern, ob ich das noch hinkriege oder muss dann mal eine Pause machen, wieder weitermachen. Es gibt affige Übungen. Aber ich glaube, du hast keine Affe dafür. Ich glaube, es ist im Gesamten so, ist es genau das, was mich anspricht. So auch dieses Fantasy-Setting mit diesem Draco-Fitness-Gott, dem man da immer wieder begegnet. Das ist so ein fetter Drache mit einem Haufen Muskeln, der immer schwitzt. Ja, ist kein Fitnessgott, aber so ein Drache, der halt ständig trainiert und alle möglichen Muskeln hat, so Markus Rühl-mäßig. Das ist der Fitnessgott. Und den musst du halt dann immer wieder bekämpfen und hast da deinen magischen Ring dabei und kannst ja da deine Smoothies zusammenmixen und Kram machen. Und irgendwann kommt dann auch so ein Level-System dazu, was ich jetzt freigeschaltet habe, wo du dann auch nochmal gezielt irgendwie Angriff boosten kannst und neue Übungen freischalten kannst. Und mir macht das echt ultra Spaß, das Ding. Kann ich nicht anders sagen. Es ist ein bisschen bescheuert irgendwie, denke ich auch. Gerade bei den Yoga-Übungen komme ich mir mal ein bisschen bescheuert vor, aber. Aber die brauchst du dann irgendwann zwischendurch. Warte, bist du froh, wenn du mal eine Yoga-Übung machst? Genau, kannst. Ja. Ich glaube, es ist, wo wir telefoniert haben, was du gemacht hast, wo du so außer Puste warst. Ja, wir haben neulich mal telefoniert und da hat mich mit Kart auch schnaufen hören eine ganze Zeit, wenn ich dann mein Gezeug gemacht habe. Noch eins, noch zwei, was machst du denn? Warte mal kurz, jetzt muss ich die Dinger machen. Ich so, Peter, und dann nochmal anrufen. Nee, noch fünf. Geile Armbeuge. Geile Story, ey. Geil. Das war stark. Hast du da erzählt, dass du von Obert hast, ne? Ne, Obert hat's auch, habe ich gesagt. Ah, er hat's auch, ja. Man macht halt beide. Ja, so. Nee, ich hab's lange nicht mehr gemacht. Ich bin da jetzt ganz gut vorangekommen. Also das bist du schon durch? Ich mach das so, nee, durch bin ich noch nicht. Also es zieht sich echt. Geil. Sag, man macht nur das, wo einen immer Spaß bei hat. Mhm. Wenn du ein Fitnessstudio anmeldest, macht keinen Spaß. Also ich glaube, im Fitnessstudio gehst du hin. Da würde ich keinen Spaß finden, deswegen ist das genau das Richtige. Das kann ich so für mich machen oder mal mit jemandem zusammen oder so, gell? Aber da habe ich meine Ruhe. Nerdy und Dirty Buddy und alles verbunden. Genau, und habe aber gleichzeitig auch immer so die Werte und alles vor mir. Also ich kann immer sehen, was habe ich gemacht. Das Spiel zählt das konsequent mit, was du gemacht hast. Sagt dir auch immer, du kriegst auch immer Lob, wirst ein bisschen angefeuert auch, kriegst dann Lob, ey, du hast heute viermal die Armbeuge gemacht oder viermal hier einen Quietscher oder was, nee, gibt's nicht, aber hast du heute hier die Sumo Squats so oft gemacht oder das Beinheben und so, und das irgendwie pusht mich das so. Und du kriegst zwischendurch auch immer wieder so Hinweise, dass man gesagt wird, bitte ein bisschen tiefer gehen oder bitte mehr zusammen, drück mal mehr den Ring zusammen, so du machst es zu leicht, das bringt mehr, wenn du das zusammendrückst, achte auf deine Haltung, trink mal wieder Wasser, du wirst auch so ein bisschen angefeuert, das ist so Motivation auch im Spiel. Also ich finde, das ist eine gute Kombination, die sie da hergestellt haben, so dass du nicht dann irgendwann sagst, ich habe keinen Bock mehr, so irgendwie lass mich mal in Ruhe, sondern dir wird gesagt, nee, komm, wenn es nicht geht, dann drück auf Plus, wenn du Bewegungsschwierigkeiten hast, dann kannst du das auch ändern, abbrechen oder sowas. Macht mir ultra Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so kriegt. Dann bleib dran. Ja, Kram. Also das will ich auf jeden Fall durchruppen und dann mal gucken. Man kann es ja dann auch individuelle Trainingspläne zusammenstellen und so Kram. Na, Runde 2, von vorne anfangen. Dass du dann, oder wieder von vorne anfangen. Dass du eben sagst, ich mache heute mal nur Arme. Klingt aber wirklich gut. Oder nur Beintraining. Oder. Beine machen. Ey, vor allem der Ring, das ist auch, ich bin begeistert davon, der ist echt hochwertig, so für meine Begriffe. Gut, ich kenne mich da jetzt auch nicht extrem gut aus mit Trainingsgeräten und sowas, aber ich finde echt, den kannst du ordentlich zerren. Ja, der kommt durch die Bank eigentlich immer gut an. Der kommt eigentlich immer gut an bei in so Reviews, wo dann auch wirkliche Trainer das mal einschätzen, dass der Ring wirklich eine gute Qualität hat und auch Anglizismen. Durable. Haltbarkeit. Sehr haltbar ist, ja. Also ich muss sagen, ich knietsche den manchmal auch richtig zusammen, das Ding. Kannst du auch, ne? Und da merkst du schon echt was. Also wenn du das Ding dann, wenn du irgendwie hier so Abwärtspresse nennt sich das, glaube ich, die Übung. Wenn du die richtig machst, der zeigt dir ja dann nochmal an, welche Muskeln dabei, welche du spüren solltest oder was da beansprucht wird. Wenn du die richtig machst, so dass du, wie es dir das Spiel dann sagt, die Brust, da ist so hier ungefähr. Ja. Ach so. Weiß nicht, was ist denn das? Welches Lenkrad ist das? Also? Das ist 30 cm, ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen weniger als ein Wagenrad. Nee, das ist auch, wenn du den dann wirklich zusammenpresst und darauf achtest, dass du die Übung richtig machst, dass du wirklich dann auch die Brustmuskeln anspannst oder eben wirklich die Haltung bewahrst. Hier, der Robert Holten gerade, perfekt. Gib mir mal kurz. Wenn du dann die Übung wirklich so machst, diese Abwärtspresse zum Beispiel, so leicht den Körper nach vorne machst, und das richtig knietscht und das musst du dann auch halten zu einem gewissen Grad, das wird schon anstrengend, vor allem auf Dauer, wenn du dann davon 30 Übungen machst, das wird schon brutal. Das zieht dann auch auf Dauer. Aber es ist eben wichtig bei dem Spiel, dass man. Das ist halt richtig von Nintendo, ja. Man hat eben niemanden, der direkt guckt. Ja, ist auch schwierig zu halten. Aber mit dem Verektor-mäßig nehmen so. Mit dem. Das könnte man auch für Hochzeiten nehmen, so als Bilderrahmen. Das Bullauge. Oh! Ja, also Ring Fit Adventure, mir macht es echt Spaß. Man hat da noch so eine Schnalle, die man sich ans Bein macht. Kannst du auch ziehen. Da gibt es dann so eine Übung, Bogenzug zum Beispiel, die finde ich auch ultra anstrengend, weil du die ganze Zeit immer so am Ziehen bist und dann das Halten ist furchtbar. Mhm. Ach, das gibt's. Ach so. Also die haben sich da echt. Das ist mehrfach in verschiedensten Dingen. Die haben sich da echt viele Übungen ausgedacht, die man damit gut durchführen kann und die man. Wo man da auch, denke ich, irgendwie einen Effekt hat oder beziehungsweise die Beweglichkeit erhöht oder beziehungsweise die Muskelgruppen wieder anspricht. So viel zu Ring Fit Adventure. Das ist von mir einen echten Daumen nach oben, und wer vielleicht sowas sucht, sowas einen so ein bisschen spielemäßig vielleicht auch fordert, so zur Bewegung und zum Trainieren oder sowas, so ein bisschen pusht. Man kann sich da auch Alarme einrichten, zum Beispiel, dass man sagt, Alarm, dass die Konsole einen dann erinnern soll, du wolltest heute trainieren. Also live beginnt, where the comfort zone ends. Geiler Spruch. Und auch so Fitness-Tipps kriegt man immer wieder so täglich, dass dann gesagt wird. Friss weniger, du Arschloch. Genau, dann steht, friss mehr Gemüse. Oder du kannst auch Aufwärmung machen und sowas, Stretching danach, dass man so die Muskeln wieder entspannt. Das habe ich immer mitgemacht. So ein Cooldown macht, ich mache das auch immer. Ich mache immer Aufwärmung und das Cooldown. Das ist auch wieder so cool, Entspannungstherapie mäßig. Ja, auch. Sie machen dann auch wirklich dynamisches Stretching und sowas mit rein, und da wird dir dann wirklich gesagt, was du machen sollst. Es wird immer vorgeturnt, Flexi, natürlich, weil sie so flexibel ist, die Vorturnerin, die zeigt dir dann immer, wie es geht. Und gibt ja auch Vortänzer professionelle, gell? Die Disco-Stimmung reinbringen, gibt's wirklich. 20 Euro die Stunde. Ja, wirklich, gibt's wirklich. Hm. Ist kein Spaß jetzt. Und das ist echt so. Das, man hat da auf jeden Fall eine gute Anleitung, denke ich auch. So. So viel zu Ring Fit Adventure. Okay. Bei Trampeter, man merkt, dass das Spaß macht, besser jetzt nicht. Ja. Also eine kleine lustige Anekdote einfach noch. Ich war neulich unterwegs mit dem Auto. Ich fand es einfach so lustig, dass ich das erzählen will. Ich hatte die Sprachsteuerung an von Google Maps und wollte nach Upwork. Mit Doppel-P geschrieben. Nicht Beppernburg. Upwork. Und habe gesagt, Upwork. Und dann stand kurz am Fenster Mob.org. Fand ich einfach lustig. Mob.org. Mob.org. Geil. Mob.org. Meinten Sie Mob.org? Geil. Könnte auch irgendein Fantasy-Wesen sein. Der Mob.org. Da kommt immer mit dem Wischer rein. Der tägliche Mob.org. Der macht sauber, macht reine Hüsse. Na, da macht dann der. Der macht ein paar Schreinerarbeiten. Kehrt immer die Höhlen durch. Dann macht er alles sauber. Holt den Mob.org. Ja. Ja, das klingt geil, dass ihr das macht. Ey, da bleibt dran, Jungs. Das kann ich euch nur empfehlen. Ja, ich hab's lange nicht gemacht. Ich bin dann eher auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Das ist natürlich noch besser. Ja, je größer der Fahrradanteil geworden ist. Kannst du auch nicht mit dem Fahrrad fahren und oben noch den Ring noch pressen. Je größer der Fahrradanteil geworden ist bei mir, umso weniger habe ich das andere gemacht. So, das hat so ein bisschen das eingenommen. Du machst. Wie lange fährst du da? Immer eine halbe Stunde oder eine Stunde? Kommt drauf an. Wie lange ich da brauche, halt für, ich fahre ja, nicht, ich muss. Ich fahre nicht nach Zeit, ich fahre nach, wie weit will ich heute fahren. Ah, okay. Genau. Wird Strecke also, gemacht. Du machst das Fahrrad für deine Fitness, du machst den Ring kneten, weißt du. Was mache ich? Ich mache Magic. Genau. Schön ein paar Karten heben. Hast du noch was? Ich habe noch ein Foto, was ich gerne zeigen wollte und einen Song, den ich sagen möchte, ich gerade ganz gerne höre. Ja. Der Song, ich habe Milky Chance für mich entdeckt. Es ist eigentlich, ich denke immer ja, Sachen erst Jahre später, wenn sie gar nicht mehr aktuell sind, ja. Aber ja, The Game, kennt ihr bestimmt den Song? Time to play the game! Ist ja auch was anderes. Bekannter Song läuft auch, glaube ich, im Radio. Sagt mir jetzt nichts, The Game. Und ja, mach ich dann mal, zeige ich euch dann mal. Allgemein Milky Chance, weiß nicht, das trifft gerade voll meinen Vibe, so dieses, ich will es gar nicht auch versuchen zu erklären. Ist einfach die Stimmung. Die da so ist, aus Kassel, ja, so eine Band aus Kassel, ne? War mir auch nicht so klar. Okay. Studiert ein Freund von mir, das ist alles gar nicht weit so, ne? Und weltweiten Erfolg. Ja, aber wie gesagt, wer Mickey Chance kennt, ja, da muss ich jetzt nichts erzählen. Ich finde es einfach geil, höre ich zurzeit gerne. Okay. Ja, und ein Foto, was ich euch noch zeigen wollte. Ja. Ist, gerne. Weil wir hatten ja von das Thema, kommt ja auch, denke ich mal, von uns allen dreien, wir sind uns da ja ähnlich im Mindset, gell? So auf diese Hipster, ne, dieses, wie du gesagt hast, hauptberuflich Sohn und Poetry Slam und so, ne? Das wird immer mal wieder thematisiert, so, ja. Ne? Wieder unser, wir lieben den Scheiß ja auch, aber anders, ne? Ja. So, und ich finde gerade zu der Generation Fresse in die Kamera halten. Also ich sag's mal so, ich sag jetzt Privatleben, aber neulich kam ich von der Arbeit, ja, wollte in die Bahn steigen, und da haben wirklich zwei junge Männer, peinlicher geht's gar nicht, ja. Neudeutsch hier cringe, Fremdschämen war das wirklich absolut. Haben sich da fotografiert gegenseitig, dass die Autos teilweise gehupt haben, wirklich. Ja, das war in der Innenstadt einer größeren Stadt hier in Thüringen. Und hat der eine sich so zwischen zwei Säulen hingepost. Und der andere hat wirklich mit so einer Spiegelreflex oder sah aus wie eine teure Kamera, stand auf jeden Fall so ein bekannter Name dran. Und fotografiert und die Autos mussten wirklich drumherum fahren teilweise, wie wenn irgendwie Umzug ist oder haben gehupt und so. Und gucken, ja, und macht er das Foto für Instagram. Und das finde ich halt irgendwie ja, sehr bedenklich, teilweise die Entwicklung. Und das ist so das Foto, wo ich finde. Absolut. Wir sehen eine Frau im Heimaul, die noch ein Selfie aufnimmt, während sie gefressen wird. Wait a minute, I need to post this. Ja, also quasi gar nicht mehr erleben. Ja, mit dem Zelt mal rausfahren oder was, sondern einfach nur noch... Schönes Meme-Bild. Also deswegen muss ich sagen, bin ich auch auf die ganze Scheiße ein bisschen abgefuckt. Liebe auch den ganzen Nerd-Scheiß, aber ja, man soll es nicht übertreiben. Wenn die Leute ihre Fresse da fotografieren. Ja, naja, es ist ja, ja... Ich meine, man kann es fotografieren, aber man muss ja nicht jeden zeigen. Ich war mal, ich erzähle noch kurz was Privates, ich war mal zu Gast bei der Familie einer Bekannten. Als ich da reingekommen bin, Ja, das war das erste Treffen quasi, das erste Aufeinandertreffen. Mhm. Wurde ich aufgefordert, ich bin schon mit ausgestreckter Hand hin, mit einem Lächeln im Gesicht, hallo, wollte mich vorstellen. Dann wurde ich aufgefordert, nochmal den Raum zu verlassen, bevor mir Hallo gesagt wurde. Okay. Kannte die Person noch nicht. Mhm. Ja. Und sollte nochmal reinkommen und sollte meinen Einlauf richtig machen quasi. Also nicht der rektale Einlauf, sondern wirklich das Reinkommen. Und sollte so reinlaufen und möglichst nach vorne gucken, damit ich richtig auf der Kamera drauf bin. Oh Gott. Okay, also haben die Großeltern gefilmt. Und schön nochmal einen Einlauf nochmal gestellt. Und das geht mir auf den Sack, weil das macht mir die ganze Situation kaputt. Ich will das erleben und nicht nur alles durch die Kamera erleben. Mhm. So, das war mein Schlusswort für heute. Ach so, okay. Mit der Sache. Genau. No? Ja, gut. Das finde ich auch schlimm, wenn Leute versuchen, so Momente dann nochmal nachzustellen oder so nach dem Motto, ach, das war nicht gut genug. Ja, geh nochmal dahin. Oder? Ja. Ich bin auch ein Fan von Fotografie, muss ich sagen. Es gibt tolle Bilder und so, die man sich gerne anguckt, aber wenn man aus dem Urlaub wiederkommt und hat 5000 Bilder auf der Kamera. Das habe ich mir abgewöhnt. Das finde ich irgendwie, was habt ihr erlebt? Habt ihr die Bilder nicht in eurem Kopf drin? Also wenn ich mal 50 mache im Urlaub, ist das schon viel. Das ist auch okay. Bilder macht man mal, aber 5000 auf der Spiegelreflex. Und da bin ich ja nur beschäftigt mit Fotografieren eigentlich. Sind wir alle noch Fotoprofis oder? Das ist ja auch so eine, aber das heißt ich ja auch. Fotophil. Ey, jeder Hurensohn. Jeder Hurensohn. Der eine Spiegelreflexkamera hat, macht sich irgendeine verfickte Seite bei Insta oder bei Facebook und dann kommt schön unten rechts in das Bild rein. Hauptsache ein Wasserzeichen. Hurensohn-Fotografie. Wo ich mal denke, ach halt deine Scheißfresse. Nimm dich mal nicht so ernst. Geh mal irgendwo auf Arbeit. Nee, die gehen ja meistens auch arbeiten, aber leiste mal was für die Gesellschaft oder so. Mhm. Was weiß ich. Ja. Sammel mal Spenden irgendwo. Ja. Oder hilf mal einer alten Oma beim Einkaufen. Ja. Aber geh mal nicht mit deinen Hurensohn Fotografie. Und dann sind das nicht mal Bilder, wo du denkst, ja, okay, das hat irgendwie einen künstlerischen Wert oder so. Nee, da macht einer irgendwelche Fotos vom Faschingsumzug. Und da steht Hurensohn Fotografie rechts unten. Und da könnte ich platzen. Das ist dann so die Frage. Da könnte ich platzen, ey. Das ist dann so die Frage, die man, glaube ich, die ich mir überlegt habe, die man echt mal öfter stellen sollte, Leuten, wenn sie einem irgendwie dämlich kommen. Einfach zu fragen, was tust du dafür, dass unsere Welt besser wird? Was tust du genau dafür mit deinem Schaffen und Tun, damit unsere Gesellschaft besser wird? Da müssten einige stark in sich gehen. Und mal überlegen, was sie eigentlich beruflich oder im Privatleben dafür machen. Also wir halten ja die Wirtschaft am Laufen. Durch Konsumieren. Das machen wir privat und beruflich machen wir eben genau das andere. Ja. Tja. Also Leute, tut mal die Kameras weg. Nur weil ihr euch eine Spiegelreflex leisten könnt, heißt es nicht, dass ihr Fotografen seid. Ja, konsumieren ist okay, aber man muss auch was zurückgeben. Hast du noch was? Ich bin durch. Ich bin auch durch. Okay. Und damit leiten wir jetzt zum Hauptteil des heutigen Tages ein. Mhm. Und zwar habt ihr es bestimmt schon gesehen, heute ist Dorf Stories 2. Und deswegen ist ja auch Richard heute wieder mit dabei. Ja. Schön, dass du da bist. Gerne, nochmal. Bin gerne hier. Wir haben wieder unsere beiden Black Stories Spiele, und zwar Mittelalter Edition und die Scary Music Edition. Die spielen wir heute weiter, die haben wir das letzte Mal schon angefangen. Damals im Garten haben wir auf die Karten geguckt und haben uns erfreut an den schönen Schicksalen, die so einige erleiden mussten, sag ich mal. Ja. Wir haben, wie lange machen wir es? 6 Minuten? 7? Wie viel hatten wir damals? 7? Ich glaube. Ja, irgendwie sowas. Genau. 5 Minuten? Machen wir sechs. Stoppuhr. Genau, also Leute, ihr wisst, wie es läuft. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Runden Black Stories. Ganz entspannt, ganz gechillt. Und wer möchte anfangen? Da fange ich da einfach gut von Fange ich da einfach mal an. Ich habe die wir gebraucht haben, schon rausgetan. Sehr gut. Also können wir einfach... Das ist schön. Fortfahren. Und es wird eine Karte, Robert muss jetzt erstmal einlesen. Es wird eine Musikkarte. Ja. Yeah. Genau. Und zwar heißt diese Karte Gruseliges Casting. 5 Musiker wurden als Gruppe weltberühmt, obwohl sie nie zusammen gespielt haben. Start! Okay, Robert guckt sich jetzt nochmal die Lösung an. Wir können ja schon mal überlegen. 5 Musiker wurden weltberühmt, obwohl sie nie zusammen gespielt haben. Fünf Musiker. Und denke ich gerade, ob mir das bekannt vorkommt. Das kommt mir aber auch mir bekannt vor. Spice Girls. Gestorben sind sie, obwohl sie, obwohl sie nie zusammen gespielt haben. Ach, vielleicht der Club der 27. Kurt Cobain. Das ist hier natürlich nicht verkehrt, aber. Sehr gut, Richard. War es echt? Das war's. 5 Rockstars starben jeweils im Alter von genau 27 Jahren. Ich hätte gedacht, wohl eigentlich noch was anderes. Zeitversetzt und unabhängig voneinander. Ein Journalist behauptete darauf, dass sie in einem Zeitungsbericht, sie seien auf düstere Art miteinander verbunden gewesen. Die Musiker hätten ihre Seelen dem Teufel verkauft, um Erfolg zu haben. Als Gegenleistung mussten sie mit 27 sterben. Seitdem richten Fans besonderes Augenmerk auf berühmte Rockmusiker, die gerade 27 geworden sind. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison und Kurt Cobain starben alle mit 27 Jahren. Wahrscheinlich noch ein bisschen ältere Version. Amy Winehouse war auch 27. Ja, und ja, der Ripper war auch hier jetzt, gell? Da geht um Rockmusiker. So. Genau. Ja, umrankt von mysteriösen Geschichten und Gerüchten gingen sie als Club 27 in die Musikgeschichte ein. Richard, sehr gut gemacht. Super stark. Ich wollte eigentlich auf was anderes noch gehen. Gut, das war Zufall. Ja, ich. Aber danke. Weil wenn ich es richtig höre, dann sage ich doch, hat richtig gemacht. Ja. Genau, dann machen wir, das hat 2 Minuten gedauert. Das ist schön, dann gehen wir auf einen Aufbau. So, dann gebe ich jetzt einfach mal per Uhrzeigersinn weiter, was du möchtest. Du kannst dir aussuchen. Ja, ich gehe mal in die Mittelalter-Edition. Der Mittelalter. Und zwar haben wir heute die wilden Kerle. Weil ein bestimmter Mensch, ein Menschenschlag, sich gut mit der Natur auskannte, mussten etliche Personen sterben. Dort. Wilde Kerle. Sonne. Mit der Natur auskannten. Ich kann mir vorstellen, auch eine Vergiftung mit Pilzen oder so eine Scheiße. Ja, ja. Oder. Oder. Ja, guckt schon so. Also ich finde es. Ja, okay. Macht oder Spaß. Frösche. Oder diese Pfeilfrösche, die sie im Amazonas verwenden. Ja, das ist ja die, auch die ist dann. Schlange auch. Wo sie dann die Frösche reiben an den Pfeilspitzen und dann quasi die Pfeile verschießen. Oh ja, das ist so gut. Und das wäre jetzt so meine Sache. Das klingt gut. Weil man sagt, nicht politisch korrekte wilde Menschen, ja, es sind ja dann so eher solche Natives, ja, die, ja. Die da. Also Native, gell? Native. Boah, jetzt gibt's erstmal eine schöne Krebs. Hast du eine Idee? Richard. Das mit dem Pfeil fand ich schon recht gut. Na, ich hatte ja die Idee mit den, was hatte ich gesagt? Mit den, mit Vergiften, hast mit du. Vergiftung, ja. Ja, das auch, ist, also ich war auch gleich bei Gift. Also ich glaube durch Pilze, irgendwann haben wir was gegessen, Pilze, da kann ich jemand gut aus. Und irgendwie. Das wäre auch ehrlich gesagt mein erster Gedanke gewesen, aber ich finde es irreführend, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Auch das Bild, was vorne drauf ist. Das Bild ist total irreführend. Ja, man sieht einen Menschen, der an einer Blume riecht, in einem Kostüm. Einen roten Umhang. Na, vielleicht gab es hier oder der Kelch, der gereicht wird hier, wenn sie sterben sollen. Ihr müsst noch einen, wie heißt das? Müssen aus dem Becher trinken. Mhm. Gibt es ja auch hier in Mittelalterzeit. Siamon, ne, wie ist das? Aus dem Becher trinken. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Den vergifteten Wein und so eine Scheiße. Etliche Leute sterben. Etliche Personen sterben. Der Fokus auf die Überschrift hilft weiter, denke ich mal. Wilde Kerle. Ureinwohner, das war schon nicht schlecht, glaube ich. Wilde Kerle. Was hast du jetzt noch mit den Ureinwohnern? Ich habe das nur halb gehört. Mit den Pfeilen oder so? Nee, das war was anderes. Na, dass die halt so Frösche benutzt haben, an Pfeilen zu reiben. Das so Pfeilfrösche im Amazonasgebiet. Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Na, vielleicht so Kolumbus-mäßig, ja, dass sie irgendwo auf eine Insel gegangen sind und die Ureinwohner haben die einfach platt gemacht und gefressen. Weil sie sich besonders gut mit der Natur auskannten. Also entweder, es muss ja irgendwas in der Pflanzenwelt sein. Oder ein Kugelfisch ist vorbeigeschwommen. Oder so. Mhm. Oder vielleicht auch, wenn Peter schon sagt, das ist nicht so was Offensichtliches, dann vielleicht auch vielleicht ein Wissen über den Körper vielleicht, über den eigenen Körper. Also vielleicht irgendwas, was weiß ich, irgendwas Anatomisches, dass sie irgendwie ein Wissen hatten, was ein anderes Volk nicht hatte. Oder vielleicht auch getestet haben. Ja? Vielleicht auch was probiert haben, sag ich mal, was dann gescheitert ist oder ja, so. Ja, Luft anhalten, irgendwas. Die Ideen sind gut, weil es Tipp eher so in die Richtung denken, die Natur ist eher Mittel zum Zweck. Also die Natur ist nicht das, was hilft, um jemanden umzubringen sozusagen, sondern die hilft, um das dann durchführen zu kommen, um zum Ziel zu kommen sozusagen. Das ist ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Ich finde es schwierig, die Karte. Also ich glaube, ich würde nicht drauf kommen. Vielleicht jemanden aussetzen? Die Natur bringt den nicht um, aber... Vielleicht haben sie ja mit dem Flugzeug abgeworfen. Das ist ein Mittelalter, bitte. Also. Vielleicht Meuterer ausgesetzt auf einer Insel. Ausgebildet. Oder so. Ausgesetzt zum Sterben. Und dann gesagt, hier, ja, du musst jetzt hier klarkommen, wir fahren jetzt weiter. Mach's gut. Aber es gibt doch ausgesetzt in der Wildnis, gell? Ja. Der Typ, der einen Salamander weggesnackt hat. Ach hier, Bear Grylls. Bear Grylls. Vielleicht kann man Bear Grylls noch verbringen. Es geht hier um eine Personengruppe. Darauf möchte ich nochmal einen Fokus legen. Also es heißt ja auch wilde Kerle. Ja. Und hier steht auch bei einem bestimmten Menschenschlag. Also es geht um eine Gesamtheit von Leuten. Mhm. Also um eine gewisse Bezeichnung. Ach, Mönche vielleicht? Es geht also nicht nur um irgendeinen einzelnen Forscher. Geht wirklich. Also, ja. Mhm. Wenn das Mittel zum Zweck, da kann ja nur Vergiftung irgendwas sein. Nicht mit Vergiftung die Richtung. Ich weiß gar nicht, wie ich dir einen Tipp geben soll. Vielleicht geht es um Forscher, Entdecker, die quasi dann immer. Vielleicht waren es auch Afterhöhlenforscher. Und der eine hat halt den Analysen. Sei mal bitte konstruktiv. Ich bin da sehr ehrgeizig bei sowas. Ich versuche jetzt mal ein bisschen um die Ecke zu denken, Robert. Achso. Ich weiß gar nicht, wie ich einen Tipp geben soll, um so eines zu verraten. Spaß. Also wie gesagt, also es geht nicht um Vergiftung oder sowas, dass die Natur nutzt, um jemanden umzubringen, sondern eher dein Wissen über Natur hilft dir, zum Ziel zu kommen. Hilft das weiter? Sind abgestürzt irgendwo von dem Berg? Hat gesagt, der Weg ist gut hier oder... Der ist schlecht und dann sind sie lang gefädelt und sind runtergestürzt. Nee. Geht es um Expedition? Expedition ist ein gutes Stichwort. Deswegen, ja. Es geht gar nicht so drum, jetzt jemanden explizit jetzt hier einen Mord aufzuklären, sondern es geht eher darum, wie ist diese Menschengruppe zum Ziel gekommen, um anderen abzunehmen oder zu ermorden, irgendwie, also um andere Menschen Leid antun zu können. Wie sind sie dahin gekommen? Das ist vielleicht der entscheidende Tipp noch. Na, haben sie eine Strafe gekriegt? Also wie sind sie durch die Natur an ihr Ziel gekommen? Wie hat die Natur ihnen geholfen, zu den Menschen zu kommen, die sie ermorden wollen, sag ich jetzt mal so. Ach, Seefahrt oder was? Seefahrt, genau. Ja. Und jetzt auf eine Gruppe gemünzt. Na, wilde Kerle. Na, Ureinwohner. Wer ist denn auf der See unterwegs? Die Wikinger, genau. Wikinger. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie haben sie die Natur genutzt quasi, um zum Ziel zu kommen? Die haben den Bermuda-Dreieck rein und sind dann untergegangen. Den Wind? Kam eine Seeschlange aus dem Wasser raus. Vielleicht Nebel auch genutzt zum, oder, obwohl, so. die hatten flache Boote mit niedrigem Seegang und sind die Flüsse hochgefahren. Oder ein Wasserfall. Sie haben gesagt, da geht ein Wasserfall lang, sind abgestürzt. Das ist auch eine Idee, oder? Das ist okay. Findest du? Na, ja. Wenn die Natur und die Wissen haben über den und sagen, ja, da geht's lang und da ist aber ein Wasserfall, dann fallen die runter und sind tot. Also oder sagen, effektiv, es geht ein Unwetter. Die sagen, haben die irgendwo ein Unwetter reingelotet. Es geht hier eher, also ihr habt es eigentlich so gut wie gelöst. Ich will nur noch hier auf das hinaus, was die hier wollten. Es geht eher um Orientierung auf See. Hm. Das ist eigentlich das Stichwort. So, okay. Ich denke an der Stelle, kann ich es jetzt auch auflösen. Ja, löse auf. Also vom 8. bis ins 11. Jahrhundert landeten die Wikinger, seefahrende Räubergruppen aus Nordeuropa an Bord ihrer kleinen, schnellen Schiffe an den Küsten Frankreichs, Englands und Irlands, um zu rauben, zu morden und zu versklaven, was das Zeug hielt. Auch eine gute Formulierung. Ihre Routen über die raue See ermittelten sie durch aufmerksame Beobachtung der Natur. Hier kommt die Naturkomponente. Die Flugrichtung bestimmter Vögel verriet die Himmelsrichtung. Treibendes Seegras, die Entfernung zur Küste. Auch Sternbilder und exakte Küstenformationen wurden zur Navigation genutzt. Also ich finde es schwierig drauf zu kommen, dass es hier um diese Orientierung überhaupt erstmal geht. Ja, wie sind die jetzt gestorben? Ja, es wird gar nicht so richtig, es wird nur indirekt eigentlich, soll es drauf kommen. Das ist dann schwierig, okay. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist irreführend, jetzt auf irgendeinen Mord komplett Komplott zu kommen, sondern es ging eigentlich nur darum, wie haben die Wikinger zu ihrem Ziel gefunden? Wie konnten sie überhaupt an andere Leute... Wie konnten sie zum Morden fahren? Genau. Wie konnten sie überhaupt dazu kommen, nee, andere zu ermorden? Mehr. Also die fand ich auch schwierig, die fand ich ein bisschen... Ich deswegen waren meine Hinweise auch so kryptisch, weil ich es nicht verraten wollte irgendwie, aber... Du willst ja irgendwie ja, weiterhelfen. Mit den Vögeln, der, ach scheiße, ja... Das sieht man sehr schön in Vikings. Ich will halt das ganze Zeug benutzen. So. Ich wollte zwischendurch noch sagen, ja, es gibt so ein paar Serien, über die wir noch nicht geredet haben. Will ich auch nicht aussuchen. Oben nehmen und gut ist? Nee, die will ich nicht. Weibliche Intuition. Die nehme ich. Was ist das denn? Änderst du hier die Regeln oder was? Wieso? Ich wusste nicht, dass wir von oben nehmen. Hat keiner gesagt. Also, zum Wohl habe ich. Mhm. Noch vor Beginn des Festmahls landete Freiherr von Eckharts Gast im Kerker. Vor Beginn des Festmahls. Ich stehe es gleich nochmal. Mhm. Also wir sind immer noch in der Mittelalter-Edition. Ja. Mhm. Vor dem Beginn. Hab's jetzt richtig verstanden, vor dem Beginn des Festmahls. Gell? Mhm. Wie heißt die Karte nochmal? Vor Beginn, also die heißt zum Wohl. Ausrufezeichen. Mhm. Noch vor Beginn des Festmahls landete Freiherr von Eckharts Gast. So heißt er wahrscheinlich. Mhm. Freiherr von Eckharts Gast. Der Gast halt. Von Freiherr von Eckhart. Das scheint es ja jetzt hier auch nicht wirklich um. Im Kerker. Um Mord zu gehen, oder? Warte mal. Also ich habe gleich Wild Guess. Ich muss erstmal lesen. Mhm. Zum Wohl, Leute. Auf jeden Fall. Trinkt was. Wir nehmen auch nochmal einen Schluck. Ja, zum Wohl. Man denkt natürlich jetzt auch aufgrund der Beschreibung sehr ans Abendbrot, gell? Also ich denke sofort an Vorkosten. Vorkosten? Ich denke sofort an bevor das Mahl ja begonnen wurde, gibt es ja auch auch im Film, der bringt den Vorkoster. Mhm. Der quasi das Essen, die Güte des Essens kontrolliert. Soll heißen, ich drücke mal auf Start, okay? Ja. Der quasi jemand eines Mordkomplott, ich bin schon wieder bei Gift, ein Mordkomplott quasi verhindert wurde durch den Vorkoster und auch gleich, aus welchen Gründen auch immer, der Gast überführt werden konnte, der Anschläger ist, quasi. Der den Lord oder den Herrn fährt. Echt? Ja. Das war's, ja? Ja. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, was macht er denn? Also der hat es verweigert, was soll ich noch? Der Besucher, ein Graf aus einer benachbarten Gemarkung, hatte sich geweigert, zur Eröffnung des Mahls mit seinem Gastgeber anzustoßen. Ja, ist sowas ähnliches. Ja, hättest du eigentlich nicht abgeben müssen. Naja, das war's aber im Endeffekt. Und deswegen ist er in den Kerker gekommen. Was Weyer nicht angestoßen hat. Ja, das Anstoßen ist ja auch quasi der Brauch. Daraus, so, dass es dann überschwappt. Das ist ein Vorkoster für mich, sozusagen. Also, das gegeneinander schlagen der Krüge diente jedoch unter anderem dazu, eine gewisse Menge des eigenen Getränks in das Gefäß des anderen überschwappen zu lassen. Ja, also eine Rückversicherung gegen Giftanschläge. Dass sein Gast den Brauch verweigerte, machte Eckhart stutzig und er gab einen Hund von seinem Wein zu trinken. Als das Tier verendete, landete der hinterhältige Besucher im Kerker. Ja, du hast gleich Gift gesagt, von daher alle Punkte getroffen. Ja, stimmt schon. Alle moralischen Punkte. Da kann man da. Na. Ja, sorry. Es ist schwierig, dann auch genau die Lösung zu finden, sag ich mal. Also wenn man es jetzt ganz streng machen würde, irgendwie genau die Lösung zu finden, ist sowieso schwierig, finde ich immer. Nee. Aber ein Kern hat es schon getroffen im Endeffekt. So, ich nehme jetzt weibliche Intuition aus dem Mittelalter. Kennst du schon, oder was? Nee, oder was nee. Stirbt dich daran? Die starke Frau, die hier drauf ist. Ja, hast du etwa Angst vor starken Frauen? Weiblich ganz, ganz immens. Ich komme gar nicht klar damit. Ich fürchte mich richtig sehr davor. Richtig sehr. Passt auf, weibliche Intuition. Schleue und Körperkraft retteten zahlreiche Menschenleben. So. Ja, komm, start. Schleue und Körperkraft. Genau. Kombination mit weiblicher Intuition. Genau. Und Leben retten. Schleue, was ist das? Also Intelligenz. Nicht nur, dass du dich schlau anstellst, ja. Schleue. Ich kenne nur Schleiche. Was sag doch mal mit Schleue und Körperkraft? Retteten zahlreiche Menschenleben. Schleue und Körperkraft retteten zahlreiche Menschenleben. Weibliche Intuition. Das ist krass. Das ist ja nun auch wieder ganz allgemein formuliert. Das kann ja alles Mögliche sein. Dann müssen wir es klar sagen, da ist irgendwas runtergefallen. Nein. Hat irgendwas gedroht. Ne? Nein. Es ist wirklich so spezifisch, dass ich da gleich einen Riegel vorschieben muss, wenn es schon in die falsche Richtung geht, weil sonst kommst du nicht drauf. Okay. Und Körperkraft. Also ich denke gerade an Kinder überhaupt erstmal mit weiblicher Intuition, dass die Mutter irgendwie das Kind gerettet hat vor irgendwas. Das ist jetzt so mein erster Gedanke. Aber mit Körperkraft, das ist wieder... Nee, Kinder nicht. Schleier und Körperkraft. Du darfst damit ja und nein antworten, gell? Geht die Körperkraft von Frauen aus? Ja. Geht die Körperkraft von Markus Rühl aus, zufällig? In dem Fall? Nein. Okay, der Blick sagt alles. Kraft und schlau angestellt. Das ist wirklich hart, ey. Geht's irgendwie um Zubereitung von Speisen oder sowas? Das war gut. Oder? Leider nicht. Um Ackerbau oder sowas? Also auch nicht. Geht's um WCs jetzt ernsthaft? Mm-mm. Ja. So, doch geil noch dieser Zusatz. Jetzt ernsthaft. Nee. Ich fand den Zusatz geil. Ja. Die haben es ja oft getroffen. Stimmt. Geht's um Wäsche oder sowas? Nee. Nein. Es werden alle Klischees erstmal rausgeholt, gell? Wie kann man denn jemanden mit Kraft retten? Kraft, indem man irgendwo rauszieht, ne? Aus dem Wasser oder sowas. Ich dachte, da ist ein Stein, wo irgendwas droht abzustürzen, dachte ich, und die das irgendwie verhindert haben. Dachte ich erst. Nee. Ja. Mit Kraft retten. Na? Es bezieht sich jetzt allgemein auf Menschen im Endeffekt, also das Retten. Auf Frauen und nicht. Männer. Frauen und Männer, okay. Frauen retten. Welche? Frauen retten irgendwelche andere Menschen. Durch Körperkraft. Ja. Und schlau gemacht. So, es geht ja sicherlich jetzt nicht. Geht es um irgendwie ein Unglück oder sowas? Nein. Was verhindert wurde? Nein. Nee. Um Verteidigung? Also gegen Angreifer, sowas? Wir müssen erstmal ein bisschen so gucken, in welche Richtung das geht. Es hat was mit Angriff zu tun. Aber nicht mehr um Verteidigung. Okay. Das heißt, Das heißt, sie haben irgendwas für eine Belagerung von einer Burg oder so? Um Einnehmen irgendwo eines Gebiets, einer Festung? Ja, klar. Okay. Na. Also geht es darum, um Eroberung auch so im Endeffekt. Die Richtung, oder? Haben die sich verkleidet irgendwie? Nee, auch nicht. Nee. Haben die irgendwie Pfeil und Bogen? Ist das im Spiel? Ging es da darum, sich irgendwelchen Tieren zu erwehren? Vielleicht irgendwie ein Bär oder sowas? Nein, also es geht eigentlich schon um das, was nach einer Belagerung passiert. Einnehmen. Ja, was? Die Mauern wieder aufbauen. Nee, sowas auch nicht. Also Vergewaltigung. Nee. Tod durch Snoo. Nein. Das war viel Drama. Weiß ich gar nicht. Nach der Belagerung. Ja, nach einer. Nach der Belagerung, entweder ziehst du ab oder hast gewonnen im Endeffekt, gell? Und dann nimmst du die Burg ein. Ja. Dann musst du zusehen, die Wunden wieder zu flicken und sowas. Ja. Es ist wirklich sackenschwer. Geht's wieder um Vergiftung? Nee. Nein, auch nicht. Die, versuch mal, verliererseitig ein bisschen zu denken. Verliererseitig? Na, da denke ich sofort an Wundenheilung, sowas. Vielleicht Infektionen verhindern oder sowas. Also das mit dem Ziehen war vorhin schon nicht verkehrt. Ich hätte gerne ein anderes Wort dafür. Die Verwundeten also nicht für ziehen, retten, quasi vom Feld. Ja, ein anderes Wort für Ziehen jetzt. Naja, nicht anderes Wort für Ziehen, Bull. Sondern was anderes. Nein, was anderes, was wie Ziehen ist. Bloß das... Schleppen. Schleppen, ja, tragen. Schleppen, abtransportieren. Ja. Haben die Leichen abtransportiert auf dem Kahn? Die retteten durch irgendwas wegschleppen. Vielen Leuten die Schätze weggeschleppt heimlich noch. Nee. Die Steine, die untergefahren sind. Die Waffen wird doch mitgenommen. Es geht um Leben. Also haben irgendwie Leben gerettet, indem sie jemanden abtransportiert haben. König. Papst. Sie haben retteten zahlreichen Menschen das Leben. Haben sie jetzt und die nicht nur einem König. Haben die Frauen die Menschen abtransportiert? Die haben sich irgendwo versteckt. Das ist schon gut. Die haben sich in sowas versteckt, wie bei Sparta, mit Troja und sowas. Nein, und haben die heimlich rausgeschleppt. Nein. Nein. War eine Idee. Das heißt, wenn die Menschen abtransportiert haben, ja gut, dann hätte ich aber jetzt euch gesagt, die Verwundeten haben sie abtransportiert. Im Endeffekt, so Verwundeten-Transport. Die wird auch. Ja, es ist wirklich schwer. Echt? Es ist heftig. Oh. Es sind keine Verwundeten. Also sie haben Menschen abtransportiert. Ja. Aber die Krieger wurden auch zurückgebracht. Da ist ein Twist drin. Und du musst noch die Intelligenz, die Schleue musst du noch reinbringen. Alter. Boah. Es ist wirklich ein wildes Ding. Warum ist da so ein schwerer Twist drin? Die waren einfach schlau. Die haben nachgedacht. Die haben schlau angestellt. Die haben sich ergeben und haben noch einen Deal mit den Eroberern gemacht und haben sich dann noch schlau angestellt. Also die haben, okay, die haben sich ergeben. Ja. Sagt, pass auf, wir ziehen ab. Ja, wir geben euch, ihr habt gewonnen. Wir verlassen die Stadt. Ach so, ja, die haben sich versteckt, bis es wieder nächster Tag wurde, bis die alle geschlafen haben, bis Nacht wurde. Sind rausgekommen, haben das Ding zurückerobert. Nee, hat ja nichts mit Tragen zu tun. Aber es geht ja jetzt nur ums Retten von Leben. Genau, ums Retten vom Leben. Gar nicht um die Festung geht's gar nicht mehr. Ja, und das ist jetzt so meine Auffassung. Rausgeschleppt, die sich versteckt hatten, irgendwo mit der anderen eingeschlafen. Nee, ich lese es mal vor, weil das ist wirklich heftig. Gut, okay. 1140 wurde die im Schwabenland gelegene Burg zu Weinsberg von König Konrad III. Belagert. Die Weinsberger ergaben sich unter der Bedingung, dass die Frauen die Stadt ungehindert verlassen und alles mitnehmen dürfen, was sie tragen konnten. Als der König einwilligte, nahmen die Damen ihre Gatten auf ihre Schultern und trugen sie aus der Festung. Okay. Die belagernden Ritter wollten sie zunächst nicht ziehen lassen, doch König Konrad stand zu seinem Wort. Die haben ihre Männer rausgetragen. Krass, nicht schlecht. Da wäre man nicht drauf gekommen, Peter, oder? Ja, ich auch nicht drauf gekommen, das ist heftig. Das ist auch eine clevere Idee. Das ist aber die er wirklich schlau angestellt. Echt clever. Das ist mega. Die Weinsberger Damen. Das habt ihr gut gemacht. Well done. Da muss man sagen, das war jetzt gar nicht das, was ich da gerade vermutet hätte. Gell? Und das ist also, das, was an dem Spiel Spaß macht eigentlich. Muss ich sagen. Shampoo. Kann man schon so machen, dann bist du halt kacke. Nee, war schon geil. War schon echt geil. Niemals mitgerechnet. Stark Robert, ey. du da ausgedacht hast. Du geiler Kerl, du. Eben so, ey. Dito, ja, ja. Dito, ja, lieben. Okay. aus der Musikedition. Vergangen. Mit leerem Blick wurde er angestarrt. Danke für alles, flüsterte er. Leeren Blick wurde er angestarrt. So ultra schwer. Ja. Das heißt, es scheint von hinten nicht durch. Mit leeren Blick. Das bringt dich auch wieder. Also auf dem Bild sieht man einen jungen Mann, der eine Dame anstarrt, aber das bringt einen auch komplett auf die falsche Fährte. Es geht nicht um Tod, oder? Es geht nicht um Tod immer, oder? In dem Fall schon, aber es geht jetzt nicht um den direkten Mordfall oder sowas. Aber okay. Tod ist ein gutes Stichwort für diese Lösung, kann ich sagen, auf jeden Fall. Mit leerem Blick wurde er angestarrt. Danke für alles, flüsterte er. Vergangen. Also die Frau ist auf jeden Fall tot. Und er hat es irgendwie... Wie gesagt, wir sind jetzt auch in der Musikedition, gell? Müssen wir so ein bisschen musikalisch denken auch. Mich triggert da sofort Johnny Cash irgendwie. Ja. Der hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Okay. Also geht es um eine prominente Person? Nee. Also jetzt nicht weiß ich nicht. 1888 spielt die Geschichte. Ach so. Ach so. Also es ist ein bisschen her. Das Kombination ja mit Mittelalter. Ein bisschen her. Also deswegen denke ich mal mit berühmte Personen. Ja, kennt man aber. Klassischer Musiker. Also so klassische Musik, was man als klassische Musik versteht. Eher jemand, ja, also nicht Musiker direkt sozusagen, sondern jemand, der quasi... Ein Dirigent, ein Komponist. Komponist. Ein Komponist, der klassische Musik gemacht hat. Ja. Wir hatten in dem Zeitraum gelebt. 1800. Da hat doch, ja, wie hieß der Typ hier? Wagner hat er auf jeden Fall noch gelebt. Der ist es nicht auf jeden Fall. Dann ist es der, der in Weimar gelebt hat. Wie hieß der? Ach, nee. Vorne im Park hat er gewohnt. Franz Liszt. Franz Liszt? Nee. Ah, der Vorname stimmt auf jeden Fall. Franz Schubert. Franz Schubert war... Ah. Franz Schubert ist so ein Marschdude gewesen. Mit leerem Blick wurde er angestarrt. Ave Maria. Danke für alles. Also ich weiß auch nicht, ob euch das jetzt auf die falsche Fährte führt. Also um den geht's auf jeden Fall mit. Ja. Den Franz Schubert. Geht's um eine tote Frau? Sieht da was durch? Geht's um eine tote Frau? Nee. Geht's um eine Puppe? Es geht um... Nee, Puppe auch nicht? Ey, ja, ich das Ding ist, jetzt kommt mein Nordding. Oh Gott, pass auf. Franz Schubert war Fan von einem toten, von einem bereits verstorbenen Komponisten und der hatte die Leichenmaske. Der hatte die Totenmaske, glaube ich. Mhm. Und dann hat er die angeguckt, ich glaube Beethoven oder so eine Scheiße. Und dann hat er die angeguckt und hat gesagt, hier, danke Bro, dass es dich gibt. Du bist meine größte Inspiration, so ungefähr. Es ist fast die Lösung. Wow. Also es ist extrem, also es ist eigentlich richtig, aber es ging eben. Wow. Franz Schubert war dabei, nur dass es eben, dass er auf der anderen Seite war sozusagen. Ach, okay, jemand hat sich die Totenmaske von Franz Schubert angeschaut. Ja, also so den Totenschädel sozusagen. Den Schädel. Ja, den Schädel. Aber irgendeiner hatte auch eine, ich glaube Liszt hat die von Beethoven oder so. Was? Musste mal ins Franz Liszt-Haus gehen, da liegt Beethovens Totenmaske. Die hat er nämlich besessen. Also in dem Fall geht es um den Komponisten Anton Bruckner. Dieser drückte 1888 eben seine Verehrung in Wien gegenüber eben seinen verstorbenen Kollegen Franz Schubert aus. Steht hier unten nur, um welchen Fall es konkret ging. Weißt du? Also der hat den Schädel in die Hand genommen. Ich lese nochmal vor. Das Skelett eines berühmten Komponisten wurde ausgegraben, weil die Überreste zu einem anderen Friedhof überführt werden sollten. Bei der Exhumierung war ein junger Mann zugegen, der den Komponist sehr verehrte und selber komponierte. Der Mann bat darum, den Totenschädel seines Idols für einen Moment festhalten zu dürfen. Man ließ ihn gewähren. Den Schädel in seinen Händen tragen, durchströmte ihn große Ehrfurcht und er bedankte sich bei dem Toten für die Inspiration durch seine Musik. Also Anton Bruckner hat im Endeffekt durfte diesen Schädel von Franz Schubert in die Hand nehmen. Was war mit der Maske jetzt? Das fand ich interessant. Und, noch. Ja, das war jetzt was anderes. Wir nehmen das jetzt, also das ist immer gut, danke. Ich nehme das jetzt zusammen mit der Maske. Eben, ja. Weil ich weiß, dass Franz Liszt zum Beispiel die Totenmaske von Beethoven besessen hat. So, und deswegen bin ich gekommen, ja, okay, vielleicht so in dieser Art und Weise, weil es auch ganz schön morbide ist, sag ich mal. Mhm. Und das habe ich so irgendwie verknüpft miteinander. Ja, die besessen, ja, von Beethoven, das ist ja heftig. Die ist dort auch ausgestellt, ja. Das wird einfach nur ein Gipsabdruck vom Gesicht gemacht, von der Leiche. Die Annalen von Weimar Klassik haben wir ja erst mit Monsieur Ferkel ergründet von Bayern, ne? Ja, das ist, wird man später. Na, und in dem Rahmen war ich da eben auch. Ach, in dem Listhaus. Da warst du drin in der Bude. Genau, zu dem Klassik-Ding. Und deswegen weiß ich das. Na? Da wollte er den 26er schaffen, gell? Das war schon sehr interessant. Also es ist schon mal ganz interessant, in so einem Gebäude, wo wirklich so ein krasser Typ drinnen gelebt hat und unterrichtet hat und Meisterschulen gegeben hat. Das ist schon ganz interessant. Das muss ich mir mal angucken. Wir haben jetzt nochmal die Musikedition, oder? Musik, ja? Ja, okay. Richard nimmt Musik, meine Damen und Herren. Damit haben wir jetzt. Das ist meine Karte, ey. Den Ausgleich geschafft. Aber gleich geht's los. Machen wir mal ein bisschen Smalltalk. 3-3 haben wir jetzt. Bisher war es auch nur eine Sache, die wir nicht gelöst haben, gell? Mhm. Im Endeffekt. Ja. Die Wikinger. Na und? Noch ah, nee, Quatsch, das andere noch. Zwei jetzt. Sachen. Ja, zwei. Ja, stimmt. Zwei Sachen, das war. Ne? Das ist eine clevere Idee mit denen. Mit den Frauen, das hat mir gut gefallen. Manche sind krass. Mit den Wikingern, das fand ich ein bisschen doof irgendwie. Ich empfehle da in dem Rahmen, um nochmal auf das Musikding zu kommen, mit den klassischen Komponisten, ein Hörbuch, das heißt Lust auf Musik. Das ist so eine, gibt so als Box, da werden halt wirklich alle klassischen immer so in einer Dreiviertelstunde werden da abgehandelt und dann auch immer mit Musik dazu, dass du dann auch gleich Hörbeispiele hast und so. Das ist schon richtig, die Biografien der einzelnen klassischen Komponisten. Sehr interessant. Ist auch kindgerecht gemacht, also kann man auch mit Kindern hören, aber ja, ist schon richtig cool. Holy smokes, sage ich nur. Dann lesen Sie mal vor. Also, das ist meine Karte, alleine schon von Artwork her gesehen. Schicksalhafte Wahl. Hätte er eine andere Karte gewählt, wäre er vielleicht noch am Leben. Eine andere Karte. Start. Ziel. Sie sah. Schicksalhafte Wahl. Hätte er eine andere Karte gewählt, wäre er vielleicht noch Karte. Jetzt im Zusammenhang mit Musik überlege ich gerade. Karte? Wir sind doch in der Musikedition, gell? Wir sind in der Musikedition. Stimmt, ja, sorry. Ja. So ist es. Hätte er eine andere Karte gewählt? Wo braucht man Karten? Das ist, glaube ich, meine Lieblingskarte. SD-Karte. SD-Karte. Ich glaube, das ist meine Lieblingskarte. Karte. Das sieht ja aus wie Bill Cosby. Eine andere Karte. Bill Cosby. Geht es um eine Navigationskarte? Also eine normale Landkarte oder sowas? Orientierung? Nein. Okay, dass er vielleicht nicht zum Gig-Ort gekommen ist oder sowas? No. Was gibt es noch für Karten? Bezieht sich die Karte wirklich auf Musik direkt? Hat die direkt was mit Musik zu tun oder müssen wir da ein bisschen weiterdenken? Wie meinst du direkt mit Musik? Also ich meine, hat das jetzt irgendwas mit einem Instrument oder sowas zu tun? Ist es eine Karte, die direkt mit dem Musizieren zusammenhängt? Mit diesem Prozess des Musikmachens. Ist es ein Notenblatt oder sowas im übertragenen Sinn oder sowas? Anführungsstrichen. Nein. Okay. Da hat er geile Samples drauf. Nein. Das hätte ja auch eine SD-Karte sein können oder sowas. Also, vielleicht von einem Manager die Karte. Oder so. Vielleicht eine Visitenkarte. Muss ich gleich reingehen. Der eine andere Karte gewählt. Ja, vielleicht auch im Leben. So, das geht bestimmt nicht. Das Spiel hat euch gefallen. Die Karte an sich, also die Illustration ist bestimmt wieder irreführend, wie ich denke. Also man sieht einen Mann, der mehrere Spielkarten in der Hand hält. Nee, ist nicht irreführend. Diesmal nicht? Finde ich nicht. Nee. Dann hat er an irgendeinem Glücksspiel teilgenommen. Der Musiker. Geht in eine sehr richtige Richtung, wie ich das ja sehe. Das heißt, er hat Blackjack gespielt. Nee, das ist wieder übertrieben. Und es geht um Jack Black. Das ist übertrieben. Okay, Blackjack nicht, hat er gepokert vielleicht. Nee, das ist so hochgegriffen. Denk mal kleiner. Zu sehr geraced jetzt quasi. Ja, das ist schon wieder so Casino. No, no. Das ist schon wieder, das ist wieder die Extreme. Das ist schon wieder, das du beschwerst dich über Extreme? Ja. Versuche an die Mitte zu kommen. Ist mir teilweise gelungen. Okay, also Karte. Es geht tatsächlich um ein Kartenspiel. Also es geht um ein bekanntes Kartenspiel. Oder? Nimm mal eher, so wie du vorhin den Tipp gegeben hast, das Kartenspiel als Mittel zum Zweck. Das war, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Das Kartenspiel, um irgendwas zu erreichen. Ja, das war ein sehr guter Tipp. Mehr kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich weiß es. Ah ja, jetzt. Sieht aus wie ein Monchichi. Geht um Buddy Holly. Wer ist ein Buddy Holly? Warte mal. Geht um, nicht um Buddy Holly. Ich habe nur mal auf die Karte geguckt. Die haben durch ein Spiel ausgelost, wer mitfliegen darf, und dann ist das Flugzeug abgestürzt. Es war brillant, aber leider nein. Es war leider ein Bus. Die haben um was gespielt, quasi, und der Gewinner durfte wo mit hin, und dabei ist er verunglückt oder gestorben. Das ist schon in die Richtung sehr nah, ja. Das ist ein Unglück, ja. Hat mit dem Unglück zu tun. Unglück, Peter, ja. Wenn ihr, wäre er heute noch vielleicht noch am Leben. Also es könnte um ein Unglück gehen. Okay, ist jetzt die Frage, geht's jetzt nur um das Verkehrsmittel? Das Problem ist, oder sind wir... Ich habe bei eben einen Tipp gegeben, das Kartenspiel mal als Mittel zum Zweck. Naja, die haben damit ausgelost, wer mit darf. Mhm. Nee, haben die einfach nur Karten gezogen? Ja. Wer die höchste Zahl und wer den höchsten Wert der Karte hat. Quasi gelost eigentlich. Ja, quasi gelost mit dem Kartenspiel. Ja, richtig. Ja. Und dann. Ja. Dann ist er verunglückt unterwegs mit dem Transportmittel seiner Wahl, was er gelost hat. Naja, oder sag mal noch ein Wort, dann habt ihr das vielleicht. Dann ist mein. Tod. Meine Trigger. Magic. Okay, ernst. Habe ich gesagt, ja, ich lasse es gelten. Ich bin großzügig, ich habe ein großes Herz. Ja, vielleicht, wir können noch versuchen, das Transportmittel zu erraten. Weil du hast ja gesagt, Transportmittel hat ein Flugzeug. Schiff. War, nee. Okay, Helikopter. Wo ist man mit einer Band unterwegs, meinst du? Na, Bus. Ja. Okay. Tourbus, okay, also ist der Tourbus verunglückt. Ja. Ja, ihr habt's. Okay, ja, Flugzeug und das war... Ich dachte, das war eine Kreuzfahrt oder sowas. Also, ich lese mal vor, es war gut. Die Mitglieder in der Band losten mit einem Kartenspiel aus, wer welchen Schlafplatz im Tourneebus bekommen sollte. Der Bassist entschied sich, weil er die höchste Karte gezogen hatte für den komfortablen Fensterplatz. Nachts, während die Band schlief, verunglückte der Bus. Der Musiker am Fenster wurde durch die Scheibe geschleudert, dann Metallica. Er schlug ihn das umkippende Fahrzeug. Ja. Er starb sofort. Alle anderen kamen mit Verletzungen davon. 1986 erlebte die Band Metallica dieses Unglück während ihrer Tournee. Bassist Cliff Burton zog beim Auslosen das Pik-Ass. The Ace of Spades. Sein vermeintliches Glück wurde ihm zum Verhängnis. Oh, fuck. Krass. Ja, Metallica. Ja. Krass, ey. Cliff Burton. So kann eine Karte entscheiden, ja. So. Just. Ich nehme Mittelalter. Ich nehme nochmal Mittelalter. Peinlich, peinlich. Okay. Auf Betreiben seiner eigenen Gemahlin bekam ein Mann Besuch von einer Prostituierten. Das war's. Auf Betreiben seiner eigenen Gemahlin bekam ein Mann Besuch von einer Prostituierten. Peinlich. Okay, also es war offensichtlich dann nicht beabsichtigt. Mittelalter sind wir wieder. Dass die Prostituierte vorbeikommt. Nochmal. Aber jetzt auch da schon peinlich. Auf Betreiben, ne? Auf Betreiben seines? Seiner Gemahlin. Auf Betreiben seiner eigenen Gemahlin bekam ein Mann Besuch von einer Prostituierten. So, das heißt, die eigene Frau hat dafür gesorgt, also so verstehe ich jetzt die Karte, dass eine Prostituierte zu ihm geschickt wird. Mhm. So. Und vermutlich, also ist jetzt meine Interpretation, wenn da peinlich steht, war das eben nicht so gewollt. Ist jemand das gestorben? Heißt, sie hat ihn verwechselt oder beziehungsweise wusste nicht, dass er das ist oder dass er in dem Raum ist vielleicht. Ist jemand gestorben? Das vielleicht. Nein. Vielleicht hat sie ihn in den falschen Raum gesetzt oder er hat einen Raum verwechselt oder sowas. Mhm. Was, ist niemand gestorben? Nein. Okay, gut. Es geht eher um was Befremdliches für uns, ungewöhnlich. War es ein Mann aus Versehen, anstatt einer Bossi, also anstatt einer Frau? Mhm. Aus Versehen mit einem Gmail oder Nein. E-Mail oder E-Mail? Nö, eine E-Mail. Sie wollte, dass er mal wieder richtig Druck ablässt oder sowas. Wenn du jetzt sagst, was Befremdliches. Ja, nee. Oder sie wollte ihm mal eine gute Zeit verschaffen, hat sich gedacht. Ach, nicht so positiv. Nee, nicht positiv. Okay, negativ. Die sollte ihn mal richtig wegslappen. Also so Domina-mäßig. Nein. Okay. Oder sie wollte ihn mal richtig... Treue-Test, sowas. Hat ihm Treue-Test? Cheater. Natürlich auch eine Variante. Du catch a Cheater. Oder sie wollte ihm irgendwas Böses anhängen, so nach dem Motto, ja, die hat euch eine Krankheit oder sowas, jetzt schläft er mit der und die hat auch was weiß ich, ne? Sagt ja, komm. Beides jeweils nicht, ne. Nicht Aids. Eigentlich nicht so lustig. Aber ja, wie ich ausgesprochen habe, war schon lustig. Ja. Ja. Was hat denn die dumme Sau gemacht? Ey, ich komme nicht drauf. Oder hat ihr... Er hat nichts gemacht. Sie hat ihm eine geschickt, die er nicht wollte oder so. Oder die betreiben. Was meint betreiben? Hat sie das eingefädelt oder nicht? Schon, ne? Ja, ich verstehe das so. Sie hat das aktiv quasi eingeleitet. Das war, also genau. Quasi, aber warum? Das ist kein Eventualvorsatz. Das ist wirklich. Die Frage ist eben, worauf ist dieses peinlich bezogen? Ist es dem Mann peinlich gewesen, der Prostituierten oder der Frau? Die drei haben wir zur Auswahl. Oder den Nachbarn. Nachbarn haben gesehen, da kommt eine Prostituierte. Ja, mein Gott, was für eine Schande. War es vielleicht ein Priester oder sowas? Nein. Pastor oder sowas? Was fragst du mich? Ich weiß, ich habe gar keinen Gedanken. Ist diese Peinlichkeit wichtig für die Lösung oder bringt uns das weiter? Nur mal so gefragt. Irgendwie schon. Ist es eine awkward situation for all people? Oder nur ich denke schon, dass das Rockwort für alle war. Für alle. Also für die Gemahlin denke ich nicht. Für die Gemahlin nicht? Für die Gemahlin war er nicht. Also die Gemahlin war sich bewusst im Endeffekt, dass sie die Prostituierte zu ihrem Mann schickt. Ja. Okay, das ist volles Kalkül. Die wollte das. Okay, also das ist volles Kalkül. Schon mal kein Versehen. Ja. So, und sie wollte ja, dass damit, also denke ich, dass ihm irgendwas bewusst wird oder dass sie ihn in eine blöde Situation bringt. Vielleicht war er gerade bei seinem Chef. Und dann kam die Prostituierte vorbei, ey, hier, Darlin, jetzt geht's los. Hinter den Heuballen. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann sagt er, oh Chef, ich bin verheiratet. Hat auf nichts mit Arbeitgebern zu tun. Okay. Ja, er war irgendwo, wo es ihm dann peinlich war. Beim Kaffee und Kuchen und die kamen mit einem nackten Arsch reingesprungen. Aus der Torte so. Nicht bei dem Kaffee und Kuchen. Nee. Die Frage ist, was ist die peinliche Situation? War es peinlich für den Ehegatten? Ja. Okay. Denke ich. Also das ist aber auf jeden Fall richtig. Aber warum war denn das peinlich? Lag es an der Prostituierten? Direkt an die Prostituierte ist auch Mittel zum Zweck. Kannte er die Prostituierte irgendwie? Hat die eine nähere Beziehung? Nein. Nicht, dass er seine Schwester reingeschickt hat oder sowas. Die werden einfach nur euch... War es die Rahmenbedingung der Situation? Ja, sie ist für diese Situation vonnöten gewesen. Na gut, also muss ich. Also dass es peinlich wurde, meinst du jetzt, oder? Ja, dass sie überhaupt, dass es peinlich und halt unangenehm wurde. So. Er hatte gerade Besuch von seinen Eltern. Aber sie kam einfach. Hat nichts mit Besuch zu tun. Er hat mit der gerade Liebe gemacht, so, und dann kam sie halt dazu. Nee. Die Frau hat sie ja besorgt. Die hat ja gesagt, hier, du knallst jetzt die. Also es waren nur die beiden anwesend. Also da der Gemahl und die Prostituierte. Hat seine Schwester aus Versehen oder so? Ja, es war noch, ist noch jemand dabei gewesen mit. Okay. Sag ich mal. Noch dabei? Doch ein Dreier. Nee. Ist doch ein Dreirad. Das war ein Dreirad. So darfst du es dir nicht vorstellen. Also es, ja, da muss ja die dritte Person, muss ja im Prinzip die Person sein, das eben peinlich war. Es hat, vielleicht hat die Gemahlin zugesehen dabei. Nee. Hat gesagt, hier, du jetzt machst du die Zelle vor mir und musst die ganze Zeit mich angucken dabei. Die Prostitute, die hat noch einen Mann mitgebracht. Nee, also versucht euch jetzt mal wieder von dem dritten ein bisschen, das ist quasi jetzt nur noch so ein Beispiel, dass es das auch gab, dass da noch jemand Drittes dabei war, aber es gab bestimmt auch häufig genug Fälle, wo die halt einfach nur zu zweit waren. Ja, also die Frau hat, soweit sind wir ja schon, ich fasse nochmal zusammen, die Frau hat dem Mann eine Prostituierte besorgt. Ja. So, aber halt nicht ihn einfach, um zu sagen, ich tue dir was Gutes, sondern hat ihm vielleicht einen besorgt, der nicht so seinen Vorstellungen entsprach. Auch nicht. Hat auch nichts mit Schönheitsidealen zu tun. Okay. Hat eher was mit anderen Dingen zu tun. Mit, ja, anderen Dingen. Warum war dem das peinlich? Also ich denke immer, dem Typen war das irgendwie peinlich, die Situation. Ja. Aber warum? Mir fällt kein guter Grund ein, warum eine Prostituierte mir peinlich sein sollte. Liegt das an dem Typen selber? Es liegt was an dem Typen. Hat er vielleicht nur ein Ei gehabt oder war er vielleicht nicht so richtig potent? Ja. Konnte nicht richtig Leistung bringen, sag ich mal, wie ein Rocco Siffredi. Und deswegen, sag ich mal, war ihm das peinlich, dass er keinen hochgekriegt hat vielleicht? Hat nichts mit Hochkriegen zu tun. Oder er konnte, er war nicht standhaft oder was? Er war nicht... Also nur ein ich denke Ei, auch nicht, nee. Hat er gar kein Ei? Hat ein Holzbein löst gehabt? Löst sich von den Eiern. Nee. Hat ein Holzbein gehabt? Nein. Hat das Holzbein vielleicht Nein. Ein Splitterei gezogen. Nein. Auch nee, hat auch nichts mit Holzbeinen zu tun. Aber du hast schon ein richtiges Wort dazwischen gesagt. Okay. Oh, Fruchtbarkeit. Das ist Zauberwort. Ach, pass auf, er hat sich geschwängert. Und jetzt ist er schwanger und jetzt geht er ein Prostitute-Kind, ein Bastard-Kind. Nee. Dein Bastard. Dein Bastard. Also er war nicht mehr fruchtbar. Er war nicht mehr fruchtbar. Ja. Ja. Ja, auch Impotenz, ja. Und, Ja, er hat einen hochgekriegt, aber er war nicht mehr fruchtbar. Was heißt nicht mehr? Na, er war nicht fruchtbar. Es ist mega schwer, aber. Also was heißt, es ist schwer, aber ihr seid schon in der richtigen Richtung. Hat er einen Keuschheitsgürtel umgehabt? Hat er doch die Analbirne drin gehabt. Gibt's wirklich. Ich hatte noch Museum of Torture. Gott. Museum of Torture. Die hatten aber nicht nur in Hintern eingeführt. Die hat man auch in den Mund eingeführt. Oh, und dann aufgedreht. Oh. Egal. Ich frage mal Mittelalter-Experten, Robert. Mittelalter-Folter-Experten. Hat mir noch einen Anal gereicht zu sehen, was darum liegt. Aber ich weiß es nicht, ey. Ja, mit der Fruchtbarkeit jetzt im Zusammenhang. Jetzt, ja. Fruchtbarkeit bezieht sich ja eigentlich dann nur auf das... Kriegt einen hoch, das, kann aber nicht Kinder zeugen. Was haben wir für eine Karte hier eigentlich gerade? Sexual sensitive podcast. Ja, das ist wieder irre, halt das irre, so ein bisschen irreführend, dieses peinlich. Weil hier auch wieder so typisch ist, so von wegen, es könnte aber auch so gewesen sein. Es war auch so, dass jemand Drittes dabei war und es war auch das anders. So, das ist halt so schwammig. Deswegen kannst du nicht ausmachen, wem das peinlich ist. Vielleicht finde da in oder so vielleicht gar nicht schlecht. Darf ich mal. Ja. Okay. Ja. Ja, das ist echt schwierig. Ja, wenn du sagst, Fruchtbarkeit, dass dem Mann war peinlich, aber nicht fruchtbar war. Wahrscheinlich auch, ja. Er konnte nicht, wie er wollte. Walten, sozusagen. Wenn du sagst, es ging nicht um die Standhaftigkeit, dann war ja der Schwengel bereit zum Flügen im Endeffekt. Genau, ne? Ja. Der Schwengel. Hat er die Festung immer belagert oder hat er sich schon eingenommen? Der hat bestimmt auch, der hat hundertprozentig die Festung auch mal eingenommen. Ja. Der hat sie gestürmt. Okay. Ich liebe diese Vergleiche. Hundertprozentig. Ja, die Frage ist, war die Festung wirklich offen oder war das Tor noch zu? Oder waren die Mauern noch bemannt? Oder war es halt so ein mechanisches... okay, jetzt wird der Vergleich absurd. So unangenehm, wie mir das jetzt ist. Aber halt geht mal weg vom Tor. Geht mal mehr zum Rambock. Zum Rambock. Okay. Der Rambock war verbogen. Warte mal, er war vielleicht zu dünne. Den Strohhalm. Vielleicht auch zu dick. Es ist super schwer. Ich würde es jetzt, da kommt man nicht drauf. Oder er ist, sag ich mal, hat einen Hintereingang genommen, aus Versehen. Nee. Okay. Es geht wirklich um. Ich liebe dieses Bild, ey. Es geht wirklich als um Fortpflanzung zum Artenerhalt. Ja? Ja. In einer mittelalterlichen Ehe hatte die Frau ein Recht auf Kinder. Ein impotenter Mann machte sich des Betrugs an seiner Gattin schuldig. Bezichtigte eine Frau ihren Gemahl der Impotenz, konnte der Fall vor Gericht kommen. Dieses engagierte dann häufig Prostituierte, die den Mann aufsuchen und den Vorwurf in offizieller Mission überprüfen sollten. Geheimagent. Ich bin im Auftrag des... Und jetzt steht halt in Klammern, zuweilen folgte auch eine Hebamme dem Paar ins Schlafgemach, um dem Vollzug der Ehe zu bezeugen. Du kommst hier auch nicht auf Gericht oder so und auch auf Anklage. Das ist wirklich schwer. Also im Prinzip der Grundansatz war ja eigentlich da, dass sie ihn irgendwas überführen wollte oder irgendwas überprüfen wollte, gell? In eine unangenehme Situation, das ist schwierig, echt schwierig. La Situation un petit peu difficile. Das war ja eine Potenz, die du irrte dann quasi. Ich weiß es nicht, ey. Da wäre ich nie drauf gekommen. Nee, deswegen habe ich jetzt. Ich nehme auch nochmal Black Stories jetzt. Ich nehme auch nochmal Black Stories im Mittelalter, meine ich. Aufrechter Anführer. Ein Mann starb. Anschließend rettete er seine Untergebenen. Interessant. Hat man die schon? Hm. Nee. Manche klingen übrigens ähnlich, gell? Hm. Okay. Bitte nochmal die Aufgabe. Also die Frage dann. Was? Okay. Du bist nochmal dran. Ja, also die Aufgabe ist aufrechter Anführer. Ein Mann starb. Anschließend rettete er seine Untergebenen. Sehr interessante Geschichte. Start. Wusste ich noch gar nicht. Ein Anführer. Ein Anführer starb. Und wichtig ist, anschließend rettete er seine Untergebenen. Das ist das Interessante an der Geschichte eigentlich. Ich bin jetzt wieder bei Verhandlungen, sag ich mal. Er hat irgendwas abgewendet durch seinen Tod. Ja. Was den anderen dann halt erspart bleibt. Ja. Aber wie? Also das ist absurd eigentlich, die Story, aber... Was? Was? Sag mal so, das ist jetzt Mittelalter, gell? Wieder, gell? Mittelalter. Okay, das war Mittelalter? 1401. Sag mal so, Ich meine jetzt von der Edition her. Ach so, im Mittelalter, ja, sorry. Okay. Sag mal, die waren vielleicht, sag ich mal, der Anführer, der hat mit den... Und der Gegner hat dann Ausflug gemacht, denke ich mal. Und ist in seinem Mal ins Schwanzbad gegangen. Und dann ist der Anführer ins Becken reingesprungen. Echt destruktiv, ehrlich. Und dann ist, sag ich mal, in den Absauger rein. Und dadurch hat die anderen... Einmal durchgerutscht durch den Schlauch. Die anderen dort von ertrinken. Das war es auf jeden Fall nicht. Also, hier steht auch nochmal in Klammern der Sage nach. Also, okay. Boah, das weiß ich gerade gar nicht. Okay, das ist aber ein extrem bekannter Mensch. Also gewesen. Also ist es Störtebeker. Das ist unfassbar, dieser Mensch. Störtebeker. Das ist unfassbar. Klaus Störtebeker. Der Robert ist so unfassbar, gell? Er ist ein Störtebeker. Klaus Störtebeker. Der krasseste Pirat der Ostsee. Pirat? Ja. Gibt es auch diese Festspiele? Gibt es da nicht auch ein Bier? Gestörte Klaus? Gestörtebeker. Gestörtebeker, das gibt es da. Ja, gibt es Bier. Das ist ein berühmter. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist bin ich mal gespannt, ob das berühmte Sagengestalt. Der so krass, die Hanse und so beraubt hat und so ein Kram. Okay. Die Hanse. Ach so. Und ihre Hanse. Der ja ein Zusammenschluss von verschiedensten Städten ist, die miteinander Handel getrieben haben. Genau. Der wurde dann gefangen genommen nach seinen ganzen Raubzügen und Verbrechen und hat gesagt, hier Leute, ich gehe an meiner Mannschaft vorbei. Ihr dürft mich köpfen. Aber ich gehe an meiner Mannschaft vorbei, die an einer Reihe am Schafott steht. Mhm. Und dort gehe ich ohne Kopf vorbei. Und an die, wenn ich vorbeigehe, der überlebt. Der darf weiterleben. Das ist die Lösung, ja. Und das ist die Lösung. Und krass, dieses, genau. Und deswegen, hier steht auch nochmal der Sage nach eben, ne? Ich lese mal vor, am 20. Oktober 1401 sollten in Hamburg 70 Männer durch Enthauptung für ihre Untaten bestraft werden. Darunter der berüchtigte Seeräuber Klaus Störtebeker, der zahllose Städte an Nord- und Ostsee das Fürchten gelehrt hatte. Angeblich bat der Pirat um Gnade für seine Mannschaft, worauf man ihm versprach, jeden seiner Gefolgsleute zu verschonen, an dem er nach seiner Enthauptung noch vorbeilaufen könne. Das Richtschwert fiel, Störtebekers Kopf rollte. Und der Pirat schritt, der Sage nach, aufrecht an einem Dutzend seiner Männer vorbei, bis man ihm schließlich ein Bein stellte und ihn zu Fall brachte. So, das Bild dazu. Ach, habe ich noch nie gehört. Die Story. Nee. Also ich kannte die Story jetzt auch nicht, aber krass. Die kann ich, die Story kann ich. Störtebeker gleich, habe ich gedacht, okay, krass. Aber das Bier ist ja wirklich von der Geschichte her. Nein, die haben das einfach nur genannt, weil das Kult ist, Richard. Das ist wie, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen Lindwurmbier oder so. Also nicht wegen Lindwurm, sondern weil das ja hier auch eine lokale Sage ist. Hier in Apolda. Ach so. Ja, oder wenn Weimar ein Goethe-Bier machen würde. Genau. Dann ich, ach, so, so, ein Schild, oder was, Schüssel. Ach so. Was so ein lokaler Trend ist oder sowas. Okay, gell? Okay. Krass. Habe ich noch nie gehört. Interessant. Ja. Dass er da auch laufen kann. Aber wie gesagt, das sage ich noch. Ein Huhn, gell? Ja, das sage ich noch. Stark. Ja. Stark. Chicken and the Boat. So, unser Freund Richard hat heute die Ehre, die letzte Karte des heutigen Tages zu sein. Ich nehme Music. You choose. Music makes the people come together. Aber wärst du da jetzt auch ohne die Jahreszeit drauf? Also nee. Habe ich da mit 1401 oder mit war Sage. Das so? Mit Sage. Okay. Mit Sage hast du es mir gegeben. Okay. Das hast du mir gegeben. Das hat die Sage war. Ja, das fand ich eigentlich auch wichtig, das irgendwie dazu zu sagen. Ja, das wäre schon krass, ja. Weil wenn du dann versuchst, einen normalen Tod oder so eine Geschichte aufzuklären und denkst da logisch drüber nach, kommst du auf sowas, glaube ich, nicht. Ja. So, nachdem jemand starb, hat er noch Leuten das Leben gerettet. Hä? Klar, ich habe so, als ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht, okay, hat es vielleicht irgendwie einen Deal ausgehandelt. Hm? In dem Sinne, dass er gesagt hat, okay, ich für meine Leute, aber dass er dann noch losläuft und sowas. Sowas denkst du dann nicht. Nee. Also bei dem Mittelalterkram komme ich immer ganz gut zurecht. So, weil da auch viel Hintergrundwissen auch da ist. Gut, Start. Ja, lies vor. Im Frühtau zu Berge. Zu Grabe. Zu Grabe. Oh. Zufrieden betrachtete er das Grabkreuz. Ja. Dann öffnete er den hölzernen Deckel und begann mit seiner Arbeit. Das war's. Ja. Das ist aus der Musikedition. Das ist aus Musician Edition. Dann öffnete er das Grabkreuz, dann öffnete er den hölzernen Deckel und begann mit seiner Arbeit. Okay. Brutal. Schüsse brutal. Im Frühtau. Ludichter. Entschuldigung. Also es ist auf jeden Fall nicht das, was es verspricht. Also der Titel stimmt nicht mit dem überein. Muss ein bisschen um die Ecke denken. Oder einfach nur eine als Metapher sehen oder so. Im Frühtau. Also vielleicht alles nur die Wörter, die hier verwendet werden und das, was dargestellt wird, nur als Symbol für was anderes. Ja. Ja. Geht's um eine Aufführung? Also um Konzert oder sowas? Konzert ist schon mal ein treffendes Wort, aber es geht nicht direkt um ein Konzert. Es geht um so um eine Show, vielleicht eine Bühnenshow. Nee, Show gar nicht. Okay, dann doch nicht. Vielleicht Musikvideo? Na, lass mal Video weg. Musik. Vielen Dank. Danke, wir sind in der Musik. Nee, naja, ging es um die Vorbereitung vom Konzert? Ja, stopp, beim Tourbus ging es davon nicht um Musik. Da ging es ja um einen Unfall. Um ein Kartenspiel. Ja, nee. Geht's um Musik jetzt. Okay. Das wollte ich damit sagen, das könnte richtig sein. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja. Ging es um die Vorbereitung von dem Konzert? Nee, es geht um kein Konzert, wie gesagt. Ach so, ich dachte irgendwie. Ja, ich habe schon dreimal jetzt gesagt. Geht es um einen Gitarrenkoffer? Oder irgendeinen Instrumentenkoffer, wo er einen Deckel aufmacht? Ja, Okay. Nur nicht unbedingt Koffer. Naja, halt irgendwas, eine Tasche oder also wo halt ein Instrument drin ist. Oder geht es um dieses, diesen, den hölzernen Deckel? Das suggeriert ja, dass, dass es halt ein Sarg ist. Aber es geht nicht um den Sarg. Vielleicht war es eine Kiste einfach nur. Du bist schon auf der richtigen Fahrt. Zufrieden betrachtete er das Grabkreuz, dann öffnete er den hölzernen Deckel und begann mit seiner Arbeit. Geht es vielleicht um eine Metal-Band, wo auf dem Deckel gar nicht. Wo so ein Kreuz drauf ist und so umgedreht ist. Ah, das war jetzt, an den Koffer hat es schon ausgeschlossen, war da ein Instrument drin irgendwie in dem Gefäß? Das mit dem Öffnen, das war schon gut. Aber öffnete jetzt keinen Koffer. Ne, was könnte noch sein? Demzufolge auch nichts mit einem Instrument. Doch. Welche Instrumente kann man denn öffnen? Klavier. Ein Klavier. Mhm. Schlagzeug kann man nicht öffnen. Ich weiß es. Na dann. Ich weiß es. Okay, hau raus. Ich denke, es geht um Elton John. Nein! Es geht wirklich nicht um Elton John. Es geht nicht um den... Um Candle in the Wind, dachte ich jetzt. Elton John. Ach so, weil er auch hier, der hat ja zur Trauerfeier von Diana. Das ist schon der richtige Riecher, ja. Okay, also geht es wirklich um eine Beerdigung? Ja, oder eine Trauerfeier? Nee, oder so. Es geht nicht um eine Beerdigung. Geht es um, wie heißt er denn, Ray Charles? Der betrachtet kein Grabkreuz, Ray Charles. Da fasst es dann an, streichelt es drüber. Es geht nicht um eine Beerdigung, ja. Okay. Wo ist deine Grabkreuz? Da müssen wir jetzt rausfinden, wo es ein Grabkreuz gibt. Warum ist da ein Grabkreuz dann anwesend? Ja, warum könnte das da sein? Weil da jemand gestorben ist. Nee. Oder Deko. Oder das irgendwo hängen. In der Bude. Deko? Warum ist ein Grabkreuz vielleicht da, ohne dass jemand gestorben ist? In der Kirche oder was? Oder ein Grabkreuz ist aber nicht in der Kirche. Grabkreuz. Naja, es ist ein bisschen irreführend, aber es ist... Es ist ein Grabkreuz. Hat er einfach bei jemandem gespielt, also quasi am Unfallort? Es gab keinen Unfall, niemand ist gestorben. Dann öffnete er den hölzernen Deckel. Vielleicht geht es auch in den Orgel. Ich bin jetzt in der Kirche ein bisschen, ehrlich gesagt. Nee, komm mal. Aber da bin ich falsch, ja? Weg von der Kirche. Okay. Das mit dem Piano war schon gut. Ja. Vor allem zufrieden betrachtete er das Grabkreuz. Deswegen habe ich gesagt, das ist nicht immer nur für tot steht, ein Grabkreuz. Warum betrachtet man das noch? Ich bin jetzt ja nicht so christlich. Jetzt aber einfach aus Gläubigkeit. Ja. Gedacht, oh Geld. Ja. Jesus. Ich meine, was sind denn Tattoos? Das sind ja auch, hat ja auch eine spezielle... Eine Bedeutung. Ja. Das Kreuz hat ja auch eine Bedeutung. Aber wie gesagt, es geht nicht um Metal. Nee, es geht eher um Symbolik. Sweet Child of Mine. Nee, November Rain. So. Ist auch mit Klavier, ne? Ist auch ein Klavier, oder? Irgendwie in der Kirche? Ist das Grabkreuz, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist kein solches, wie man sich das vorstellt. Doch. Also kein hölzernes. Doch. Doch. Doch, okay. Gut, ich dachte jetzt kurz, das wäre irgendwo hier angemalt nur. Oder nee, aber für was? Drauf gedruckt. Das Grabkreuz, das steht nur, das hat da halt vielleicht eine andere... Steht nicht für tot. Steht nicht für tot. Steht also steht vielleicht schon für tot, aber ist es niemand gestorben? Es stirbt niemand gerade. Vielleicht, wie gesagt, so ein symbolisches Ding. Für eine Beerdigung von dem Video killed the radio star. Ist nicht schlecht. Also er beerdigt symbolisch irgendwas. Ja. Ja, das ist sehr gut so. So. Ja, fast. Er beerdigt seine Alkoholsucht oder sowas. Eine Sucht, das ja. Das wäre bei anderen Personen. Das können wir noch beerdigen. Also, da zeigen wir mal, gell? Also, da liegt quasi kein Toter drin. Also, das Grab steht für keinen, also jetzt auch für kein Tier oder sowas. Mit dem Menschen zu tun. Doch. Also, das Grabkreuz hat nichts mit dem Menschen zu tun. Doch. Vielleicht mit einer Angewohnheit. Es hat mit einem Menschen zu tun. Mit einem toten Menschen? Nee. Vielleicht eine Trennung oder so. Also es ist ganz schwierig zu sagen. Oder eine Freundschaft, die geendet wurde. Es steht schon für den toten Menschen, aber wenn ich das jetzt sage, dann habe ich es selber raus. Achso, ja, nee, warte. Das kann ich nicht sagen. Das kriegt man doch raus. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind nicht die letzten ziemlich weit entfernt. Ihr seid ziemlich nah dran, sage ich mal. Es steht für den toten Menschen. Naja, das, wenn ich was anderes sagen würde, würde ich es euch sofort verraten. Nee, das haben wir noch nicht. Das kann ich nicht machen. Da komme ich nie hin. Ist eigentlich geil, finde ich, aber ich weiß nicht, ob ich so leicht drauf kommen würde, aber ihr seid auf einem sehr guten Weg. Da kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht, dass die Wege wieder kreuzen werden. Hm? Nicht dass die Ströme kreuzen. Dass die Wege wieder kreuzen werden. Also die Person, die da mit dem Kreuz gedacht wird, ist wirklich, es ist tot. Nee. Habe ich das jetzt verstanden? Nee. Ah, ist nicht tot? Nee, ich habe ja gesagt, die ganze Zeit, es ist niemand jetzt tot. Ja, deswegen war ich gerade so verwirrt. Aber es hat was mit Tod zu tun, aber ich kann nicht noch was anderes dazu sagen. Vielleicht, weil jemand weggegangen ist oder sowas, oder man noch nicht mehr miteinander zu tun hat. Eine Trennung oder ein... Aber das hast du ja schon mit einer Trennung gehabt. Ja, oder ein Bandmitglied? Ich gebe mal noch einen Tipp. Wir Menschen leben ja meistens in drei Zeitformen. Gestern, heute und morgen. So, das mehr kann ich jetzt irgendwie nicht sagen. Da komme ich nie hin. 500. Herr Jominien, kann ich das Kreuz machen? War aus der Qing-Dynastie. Du hast es, mein Gott. Das wäre geil gewesen. So beim Mittelalter mit drin. Ja, also das war jetzt wirklich... Gestern, heute und morgen. Da gibt es auch ein Buch von Sigmund Freud. Das habe ich mir mal als E-Book runtergeladen und nur zwei Seiten von gelesen. Runtergeladen. Das ist das Grubgrave. Was fängt mit V an? Fotzenneid. Ne? Nein. Alles V-E. Verkehr. Ja. Verdauung. Verheiraten. G. Vergleichen. Vergangenheit. Vergangenheit. Nee, so ähnlich. Vergessen. Was gibt's noch für Wörter? Nein, ja. Das ist philosophisch. Vergeltung. Ja. Jetzt müsste eigentlich was philosophisch. Ja. Das Gefühl, da kommen wir weiter weg. Nee, verzeihen. Vergeben. Denk mal an den drei Zeitformen. Vergangenheit. Vergessen. Gestern, heute. Vergessen. Vergangenheit. Vergessen. Da gab's noch so ein anderes Wort, so ein philosophisches. Was? Ja. Was hast du jetzt vergessen? Vergangenheit, vergessen hatte ich noch. Vergangenheit vergeben. So ähnlich. Da gibt es eines, das klingt so ähnlich wie Vergangenheit. Mit G dann, nach dem Ver. Nee, mach mal ein E hin. Verrä. Vermächtnis. Nee, Vergäng. Vergänglichkeit. Ja. Ist da nicht verkommen? Ach, es geht um die Jugend. Ich werde verrückt. Es geht um die Jugend halt, die halt vergangen ist. Nee, aber was ist vergänglich zum Beispiel so? Das Leben. Ja. Ja. Ja. Jetzt kombinierst du und hab das. Ein Musiker ist halt schon, ja, gedenkt quasi, nee. Ja, mach weiter. Das klingt gut. Ja, ich bin jetzt immer noch bei dem beerdigt sein altes Leben. Nee, bin ich da wieder. Nicht sein altes Leben. Was ist denn, das Leben ist doch vergänglich. Ja, kann man nicht auch schon im Heute was für die Zukunft, so ein Testament schreiben, sowas gibt's da auch alles. Und was könnte der jetzt mit da machen, wenn es um Vergänglichkeit geht? Ich glaube, man auch geht. Macht er was für seine eigene Beerdigung zukünftig mal? Ja. Okay. Also er spielt quasi was ein, was er dann später auf seiner Beerdigung abgespielt haben will. So ungefähr. Nee, das nicht, aber es ist eigentlich ganz nah dran. Na dann löse auf. Also ein Pianist hatte zu Hause neben seinem Klavier sein eigenes Grabkreuz aufgestellt. Mhm. Er hatte es schon vor Jahren anfertigen lassen, deswegen sage ich Zeitform, und seinen Namen eingravieren lassen. Mhm. Das ist wie Arthur. Also in die Zukunft gedacht. Ich habe noch eine Wie Testament. Als Erinnerung an die Vergänglichkeit seines eigenen Lebens. Mhm. Jedes Mal, bevor er den Deckel des Klaviers öffnete, um zu spielen, sah er sich das Kreuz an, So fand er die innere Ruhe, die er zum Musizieren brauchte. Es handelte sich um den Dirigenten Gotthilf Fischer, Gotthilf Chöre, auf dem besagten Kreuz stehen schon sein Name und sein Geburtsdatum. Den Todestag lässt er von seinen Hinterbliebenen eintragen. Es hat ihm quasi die Ruhe zum Spielen gegeben, sein Kreuz anzugucken, um zu sagen, ich werde eh irgendwann sterben, machen ruhig. Okay. Okay. Ja, ihr habt es eigentlich gehabt jetzt zum Schluss. Ach so. Gotthilf so Symbolik. Hat natürlich so, sehr so. In der eigenen Grabsack machen doch manche schon Probe liegen. So gibt es ja wirklich. Machen ja, das finde ich irgendwie absurd. Ja. Ist crazy. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde. Gut, Leute. Meine, klar, hat so ein bisschen was mit Vorsorge zu tun und so, gell? Dass du weißt, ja. So, ja, dann. irgendwie, ich weiß, da ist schon mal was vorhanden, gell? Waren halt teilweise knifflige Sachen dabei. Waren knifflige Sachen also, dabei? Wo man nicht so einfach drauf kommt. Knifflige. relativ kryptisch auch, muss ich sagen. Also die sind ja sowieso mal relativ allgemein formuliert. Oder so eben, dann mit Öl geschrieben. So, dass du da ein bisschen rumrätseln kannst. Kryptisch. Kryptisch. Kryptisch. ich muss sagen, es war halt nicht ohne, fand ich. Ja. Also, da waren ein paar Sachen dabei. wie mit den Frauen hier. Das war echt... Die sind stark. Die waren stark. Die waren stark. Starke Frauen, meine Damen und Herren. Und schlau. Stark und schlau. Ja. Ja. Ein kleines Notizbuch. Notiz. Notizbuch. So. Möchtest du noch was dazu sagen oder wollen wir das wirklich exkludieren in vorne dran? Wir können es ja jetzt auch nochmal mit. Genau, nochmal was bewerben. Also Leute, kurz und knapp. Unsere Freunde vom Planet Comics haben uns zwei Karten für den Comic Park am 22. und 23. August gesponsert. Die Grüße gehen raus, vielen Dank. Ja, liebe Grüße. Die dürfen wir verlosen. Und zwar könnt ihr ganz einfach mitmachen, indem ihr eine Mail mit eurer Adresse an die dorfshoeinheiten@gmail.com sendet. Dort schreibt ihr rein, hallo, eure Adresse und Anschrift und so weiter. Und dann losen wir bis zum 12. August. 12. August losen wir aus. Ja. Losen wir aus und dann bekommt ihr, ja, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ihr dazu schreibt, welche Karte ihr wollt, Sonntag oder Samstag. Hm, dass wir dann quasi wirklich das auch dann auch diejenigen die Karte kriegen, die sie auch gebrauchen können. Ja. Da schreibt ihr einfach in den Betreff Sonntag oder Samstag rein, Comic Park und dann eure Adresse reingeschrieben und schaut mal auf der Homepage von Planet Comics vorbei und auf den öffentlichen Kanälen von Planet Comics, denn die sind auch die Veranstalter des Comic Parks. Und den Comic Park natürlich selbst könnt ihr genau auch gerne mal liken oder so. Verluft euch da nicht, ja. Ja. Im Park. Ja, also ganz unkompliziert machen wir das und wir genau freuen uns, dass wir die mitverlosen. Vielen Dank nochmal an die großzügigen Spender. Und wir freuen uns auch, das haben wir nämlich noch nicht gesagt, das haben wir am Anfang des Jahres groß angekündigt, das wird ein großartiges Jahr, haben natürlich nicht damit gerechnet, dass es so verläuft. Dass alles so reingrätscht. Ja, der ursprüngliche Plan war nämlich, dass wir schon Anfang Mai dabei sind beim Comic Park und es wurde ja nun jetzt alles durch die Umstände verschoben, beziehungsweise konnte nicht stattfinden. Ja. Und ja, also wie gesagt, wir sind nach wie vor dabei. Genau. Dürfen einen Teil mitgestalten, wie es genau aussehen wird, dazu später mehr. Und das halt auch noch unterzubringen. Genau. Also eins steht schon fest, wir machen wieder Berichterstattung, ja, wie sich das gehört, ihr könnt wieder hören. Aber noch besser wäre es, wenn wir euch treffen im Comic Park selbst. Das wäre natürlich am deluxesten. Und ja, was dann noch passiert, das wird dann noch announcen wir bei Bedarf. Und wir werden auf jeden Fall beide Tage da sein. Genau. Kann man auch noch dazu sagen. Richtig. Also wenn ihr uns seht, gerne ruhig mal ansprechen, hallo sagen. High Five. Ey, ihr Trottel. High Five. Aber eigentlich nicht zurzeit High Five. Ja, High Five ist ganz schwierig. Soll ich Salmon machen? Ey. Dann eher L1. Also L-Bogen-mäßig so. Genau, L1. L1. Ja, also wie gesagt, eine kurze E-Mail mit welchen Tag ihr wollt im Betreff und dann wird das ausgelost und eure Adresse noch. Ganz wichtig, ja, damit man auch wissen, wo es hin muss. Richtig. Wir sind richtig hyped drauf. Wir sind hyped drauf. Richtig hyped. Jetzt gehen wir an den Verkauf. Nee, Quatsch. Ich habe auch noch eine Sache. Und zwar, hier habe ich euch so zwei coole Schilder organisiert. Okay. Magnetschilder. Geil. Das ist wirklich hochwertig. Gell? Magneto. Kann sein, dass ich die vielleicht zurückbrauche, aber vielleicht kann ich auch bald sagen, dass sie geschenkt sind. Die sind wirklich richtig gut. Kann man hier das einfach rausschieben, reinmachen, zurück, fertig. Dann könnt ihr, wird ihr da auch noch besser erkannt. Ein für dich. Geil. Cool. Danke schön. Richtig schwer sind die. Stimmt, sehr richtig wertig aus. Ja, für dich. Danke dir. Das ist geil. Bitte. Eine großzügige Spender. Aber sag Bescheid, wenn du sie wieder brauchst. Ja, ich muss mal gucken. Genau. Cool. Genau, dann richtig. Da könnt ihr uns erkennen an diesen geilen Schilder. Wir sind gut, aber wenn ihr einen Herzschrittmacher habt, da würde ich aufpassen, das zappt euch das Ding naus, gell? Das zappt euch das Ding naus. Wir haben, das war geil. Wir sind nicht oben, ja, sag ich mal so. Muss man vorsichtig sein. Man muss das mit Vorsicht genießen. Also vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit. Ihr werdet aber jetzt noch so ein bisschen zu-reminded und zugeballert dann auch wahrscheinlich auch schon am Anfang dieses, also ganz sicher am Anfang dieses Podcasts habt ihr auch schon was gehört. Und auch im nächsten Podcast am Anfang werdet ihr nochmal eine Erinnerung hören zu den ganzen Modalitäten zum Gewinnspiel oder ersten Gewinnspiel. Dann ja, dann war es das eigentlich von unserer Seite auch aus. Vielen Dank an Richard, der heute extra gekommen ist, sich die Zeit genommen hat und auch so spontan war, das quasi vor unserem Magic Gaming Tag einzuschieben. Nein, danke dafür nochmal. Ja, klar, ich werde halt zu Lebzeiten einfach völlig verkannt. Das ist immer möglich. Ja. Ich sag nur, nobody can do it, but I can do it. Das mache ich dazu nicht zu sagen. Okay. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Richard. Vielen Dank, Peter. Danke dir auch, Robert, dass wir wieder hier aufnehmen durften. Das mittelalterliche Mastermind hat gesprochen. Oh ja. Du weißt auf jeden Fall schon, wer am nächsten Pen and Paper historisches Wissens gilt. Dazu vielleicht noch ein kleiner Teaser. Ich verrate den Titel. Expedition Mars. Oh ja. Oh ja. Okay. Sehr gut, meine Damen und Herren. Sounds good. Also hören wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn der Mars expediziert wird. Genau, in der Schokoladenfabrik. Exorziert wird. Okay. Von hinten auseinandergenommen wird. Zerlegt wird in seine Einzelbestandteile. Aufgebrochen. Aufgebrochen. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.